Rekord jetzt exakt habe ich gedrückt. Rekordleistung. Und er sagt, wir haben 15 Stunden 22 jetzt auf einer 32 GB Karte. Muss ich bei MixLR eigentlich einen Account haben, um mitzuhören? Nö. Nee. Geht auch so. Ja, kannst du es sogar über unsere. So. An sich auf sollte das jetzt Website auf unserer Seite. Ist der Player. Ne? Genau. Mit dem sollte das an sich auch sogar schon gehen, ohne dass du überhaupt auf MixLR gehen musst. Dann sind wir eigentlich nochmal bei 1000 Mics. Das müssen wir mal gucken. Warum wir da sind? Ja. Weil 1000 Mics einfacher ist für die Android-Hörer. Ach so. Weil da, wie war denn das? Hatten wir nicht irgendwo eine Beschränkung? Ja, bei 1000 Mics auf 90 Hörer, aber mittlerweile live sind sowieso nicht so viele dabei mehr. Das war am Anfang der Hype, der hat sich auch beruhigt. Und bei 1000 Mics brauchst du keinen Flash, deswegen geht das mit Android wunderbar. Und mit iOS geht's wunderbar. Wenn du keinen Flash wie war denn das? Ja, aber nee. Da geht iOS, aber der Chat geht nicht oder umgekehrt, also vergiss es. Android ist besser auf 1000 Mics. Das stimmt, hat MixLR nämlich keinen Flash mehr. Hat eine eigene App, die habe ich ja drauf. Und deswegen geht iPhone besser bei MixLR. Ja. So in der Art war das. Also bei ich glaube, bei 1000 Mics kommst du ohne den Flash aus. Mhm. Und Flash hat Android nämlich auch nicht mehr seit 4.3 oder so. Da müsstest du schon per Hand nachinstallieren. Also 1000 Mics ist so eine Reserve, falls uns mal die Leitungen wegbrechen, ehrlich gesagt. Ich einfach mit so einer Android-Scheiße nicht ab. Ach, das läuft eigentlich relativ stabil. Da kann ich gar nicht so viel zu meckern drüber. Ach, das ist so, weißt du, früher war dieser Kampf so, wenn du Apple hast, dann haben wir immer so, ja, Apple, wir sind die Besten. Ja, jetzt ist das so, wenn du Apple hast, dann bist du ein bisschen abgeschirmt, weil ganz hip ist natürlich Android. Und das wird dir dann auch jedes Mal erzählt. Und ich finde es immer so cool, wenn irgend so ein Showday ist, so eine Präsentation. Oh, dann geht's, ja, Gott, ja. Kannst du Twitter eigentlich nur ausmachen. Mache ich dann auch tatsächlich. Ich habe auch schon welche ababonniert, was mir irgendwann zu blöd wurde. Ich bin weder Android noch Apple-Fan. Bei Apple habe ich ganz einfaches Problem gehabt. Ich konnte mir keine Podcasts mal eben so ein paar, der das per Datei rüberschieben, dahin packen. Bums. Das war für mich einfach No-Go. Ja. So. Und damit war das erledigt. Das war für mich der einzige Grund, zu Android zu gehen, ehrlich gesagt, dass ich die Datei nicht auf dieses Handy gebracht habe. Mach ja jetzt auch anders, aber zu der Zeit war es einfach so. Du konntest auf entweder alles mit Apple machen, ich wollte aber das scheiß iTunes nicht benutzen, nur um Podcasts zu holen. Und das ging mir so viel, das ist weggeschmissen da. Und mit Android mache ich das jetzt über so ein Sync-Programm. Wunderbar. Ich kann aber jetzt jeden verstehen, der keinen Bock hat, sich mit Technik zu beschäftigen. Dann würde ich mir auch kein Android holen. Also ich finde Apple total cool, aber auf meinem iPad 2, dieses neues iOS 7, eine Katastrophe. Ich habe das Gefühl, der Akku hält nicht mehr so lange. Gut, das ist jetzt auch nicht das beste Modell jetzt mehr. Aber ich habe für Heike das iPad Mini ja durch dieses Hamburger Abendblatt-Abo. Da ist es wieder, die sagt, nö, ich will nicht, das ist okay. Also ich sag ja, das ist, ich hab grad MixLR-Problem, scheiße. Wieso passt das Passwort jetzt nicht? Ey, jetzt macht keine Kacke hier. Nix, wir wollten gerade anfangen. guck mal, da ist ein Passwort, so, warum nimmt er das nicht? Mal öffnen. Ist da wieder ein Dings hinter? Leerzeichen, das habe ich schon mal gehabt. Nee, hat er aber nicht, ne? Nee. So, jetzt, zack, Steuerung Copy. Ey, und der Benutzername muss der nicht D-Body sein oder ist der anders? Steht doch da D-Body. Das ist noch ein Match, sagt er. Da. Er leckt mich am Arsch. Und? Ja, der sagt, das Passwort passt nicht. Hä? Ach so, kann sagen, muss das vielleicht D-Body GMXT sein rum? Oh. Das ist immer schön. Das könnte durchaus. So, jetzt wird es nämlich auch langsam Zeit. Audio haben wir offensichtlich da oben, sieht man ganz gut. Ja ist auch laut genug. Jetzt müssen wir erstmal das Webtelefon starten. Jetzt starten wir etwas zu spät, aber da müssen die Leute jetzt mit leben. Und heute will ich mal was ausprobieren. Ich mal dieses Einspielen unserer Hymne, hätte ich fast gesagt. Ist das nicht diese akademische Viertelstunde, die wir haben? Die haben wir auf jeden Fall. Da das unser Podcast ist, haben wir nicht nur die, sondern wir haben das, was wir gerade wollen. Was machst du denn jetzt? Ja, ich muss das gleich abspielen. Und damit das, wenn ich das auf dem PC mache, kommt das nicht in unserem Gerät an. Okay. Deswegen mache ich es jetzt hier. So. Wir können es live machen mit Gitarre. 1000 Mics fangen wir mal an. Oh, mal irgendwo meine Kopfhörer aufsetzen, damit ich überhaupt mitkriege. Es kam also doch jetzt zum Umsturz. Oh, oh. Der Rücken. Ah, what the fuck. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also die Ständer sind klar. Klar. dein Ständer ist, ich glaube, gerade zusammengebrochen. Zu schwächlich für das Mikro. Also jetzt ist das Mikro natürlich wieder verstellt. Scheißegal. So, wir müssen jetzt mal langsam hier. Ja, wir müssen jetzt starten, ne? Ja. Sonst singe ich. Da sind wir live on air und jetzt wollen wir hier auch noch live on air. Oh, jetzt habe ich hier oben gar nichts eingestellt. Jetzt stehen wir auf Elektrik? Keine Ahnung, ob uns jetzt einer hört. Na, solange wir nicht auf Volk stehen. Doch, da steht Podcast, also müssten wir eigentlich zu hören sein. Ich kann ja mal fragen in den Chat. Ja. Hört man uns? Fragezeichen. Ach, der Anfang ist immer etwas holperig. 1000 Miles läuft. 1000 Miles läuft. Miles, ja. Und wie ist das Miles hier? Bei MixLR, Kinders? Ist wieder keiner auf MixLR. Ich spiele jetzt unsere Hymne, hätte ich fast gesagt. Ich spiele sie ab. Ich singe mit. Play. Kommt da irgendwas an? Es ist sehr leise. Allerdings muss Feuerwalze die Lautstärke hochreizen. Oh nein, wo? Bei 1000 Meter? Nee, MixLR läuft also. Lautstärke könnt ihr alle selber regeln. Wir sind ja noch ein bisschen hier, ne? Wir sind eigentlich. Außerdem sind wir ja in einer Beta. Ja, ich werde noch mal dir ein bisschen mehr Lautstärke geben. So, grüß dich mal alle. Guten Tag, liebe Hörer. Gut, das hören die. So, jetzt fange ich mal mit meiner Einleitung an. Wir haben ja heute wieder alles gut vororganisiert. Geht auch schnell. Ich lehne mich zurück. Ja, machst du gemütlich so lange. Guck mal, das geht schon wieder los. Viel Vibe und Cooling 75 schreiben schon wieder bei MixLR. Die sind schon wieder im falschen Chat. Den muss ich nämlich auch gerade mal nochmal eben umklicken. Chatten tun wir auf IRC-Kinners. Also auf unserer Seite findet ihr einen Link und dann wechselt ihr alle zum IRC-Chat. Also beim MixLR haben die alle die Lautstärke auf Anschlag und verstehen nichts. Echt? Das hängt wahrscheinlich mit diesem Elektronik zusammen. Die verstehen nichts, immer noch nicht. Guck mal, hier oben sagt er, er würde richtig gut Ausschlag machen. Ich kann mal gucken. Sonst haben wir, glaube ich, Vokal da noch zur Auswahl. Comedy müssen wir nehmen. Talk. Talk. Talk. Wir nehmen jetzt Talk. So, und jetzt kommt da immer noch nichts an, oder was? Ja, stimmt. Sieht bei 1000 Mics jetzt auch nicht so großartig aus. Aber Blick. Die liebe Technik. Ja. Dum-dum-dum. Ich drehe das jetzt mal ein ganzes Stück höher. Dum-dum-dum. Zeigt er da oben jetzt schon mehr an? Aber bei MixLR zeigt er eigentlich auch ganz ordentlich was an, ne? Wo siehst du denn jetzt 1000 Mics? Ich drehe das gerade mal richtig hoch. So, jetzt bin ich bei 100. Guck mal, 1000 Mics ist der linke, der grüne Balken. Der bewegt sich ja kaum. So, wie sieht's aus? Könnt ihr uns jetzt ein bisschen besser holen? Aber man versteht euch ganz gut. Das ist ja schon mal was wert. Okay. Wir fangen einfach mal an, solange jetzt keiner schreibt, dass man uns gar nicht hört, weil eigentlich... Ich könnte natürlich das Mikro noch ein Stück. Ja, ich lasse es. Ja, doch, kannst ruhig dran rumwackeln. Die müssen ja jetzt ein bisschen mit leben. Wir wollen ja was Vernünftiges rausbringen. Außerdem kommt es ja auf die Inhalte drauf an, ne? Oh. Das ist der Satz, auf den ich gehofft habe. Warte. Ich gehe jetzt nochmal auf den Mixer. Oh nein, bitte nicht. Das ist was, wo ich immer Pickel auf dem Spalten. Willkommen zum... Nein. Aufnahmegeräte. So, wenn die sagen, wir sind zu leise, dann drehen wir unser Mikrofon doch mal ein bisschen. USB-Audio, du weißt das gar nicht. USB. Ach so. Ach, da ist das Problem. Ja, das kann sein. Ich habe diese... So, jetzt gehen wir auf 65. Jetzt müsste man aber langsam wirklich reichlich hören. Wir gehen nochmal eine höher. Wir gehen mal auf 85. Ja, jetzt siehst du da. Könnt ihr uns hören? Oh, ganz. Ein bisschen zurück. 65. Lassen wir mal auf 65 jetzt. Ja. Jetzt sind sie auch alle wach. Laut. Jetzt sagt viel Vibe laut, genau. Nicht, dass es gleich hier rein. Reicht, doch, hat reicht. Schon. So, jetzt, jetzt gehen wir davon aus, es reicht. Das regeln wir beim nächsten Mal auch vor. Ja, das liegt an dieser Docking Station fürs Notebook. Okay. Das Audio leuchtet über diese Docking Station, damit wir hier drei Monitore benutzen können, bla bla bla. So, und jetzt fange ich dann kaum, sind wir seit 5 Minuten dabei, mal an mit dem, was ich wollte. Er liegt übrigens auf dem Bauch. Also es gab so die grobe Anfrage, wieso wir JR die Bild-Zeitung nennen. Also das war auch gar nicht negativ gemeint. Und was wir denn dann wären, wenn JR schon die Bild-Zeitung ist. Naja, wir sind kleiner, wir sind auch Boulevard, also aus handlicher, Hamburg. Handlicher. Handlicher, kleineres Format. Also Morgenpost. Hamburger Morgenpost, falls Mopo, das die Mopo, klar ist, ja. Genau. Gibt's übrigens auch in Berlin. Echt? Ja. Ja, wir sind aber die Hamburger. Da lege ich Wert drauf. Den Berliner Dialekt kriege ich nicht hin. Boah, Icke. Ja, dann müssen wir das auch. Icke hätte mal gerne Bratwurst hier. Komm mal ran da. Dann war noch die Frage, was wir eigentlich wollen mit unserem Podcast. Das haben wir doch eigentlich gesagt, die Weltherrschaft. Also ich weiß gar nicht, wieso da diese Frage überhaupt noch aufkommt. Und dann nochmal so zum Abschluss, der Podcast, das ist so ein Angebot. Und dann ist er auch noch kostenlos, jedenfalls für euch und glaubt mir, für uns nicht. Und wer den nicht mag, Mensch, dann hört den doch einfach nicht. Das ist gar nicht, weil ich da irgendwie beleidigt wäre oder so, sondern ich frage mich immer, wieso man sich was anhört, was man scheiße findet. Ich meine, gut, ich Namen haben Podcast immer nichts zu suchen, Privatfäden auch nicht, aber ich kenne da Leute, die werden fast bei jeder Folge gezwungen, den zu hören, aus irgendwelchen Gründen. Die Folter. Hören sich nicht. Folter. Das ist wahrscheinlich so. Die kriegen dann so, weißt du, so einen Kopfhörer rauf. Festgebunden und mit Teser umwickelt. Genau, das kann natürlich sein, ja. Ja. Jetzt höre ich mal das Gequatsche 3 Stunden an und nachher gibst du uns die Final-Koordinaten des Mysteries. Genau. Ideen. Kommt als nächstes. Planung haben wir ja auch noch, da kommen wir nachher nochmal zu. Und wenn wir was ändern sollen, also 5-stelligen Betrag überweisen und ach, und du wolltest ein Giotto. Weiße Giotto-Riegel. Also 5-stelligen Betrag und ein Giotto weit und dann würden wir auch eventuell kleinere Korrekturen vornehmen. Wieso habe ich eigentlich noch den beknackten Kopfhörer auf? Ich brauche heute gar nicht. Weil das gut aussieht. Ich habe übrigens mal ein Buch gelesen, da war es genauso. Da haben die auch immer so Forderungen gestellt und haben immer so was Abstruses. Ja, also pass auf, ein Koffer voll Geld und ich hätte dann gerne noch eine Espresso-Maschine, weil die einfach so durchgeknallt war. Ich meine, bei den Geocachern musst du auch was ist da? Da musst du vorsichtig sein. Da musst du vorsichtig sein. Die fangen sowas an. Ich glaube, wir müssen mal die Schrift ich muss mal gucken, ob man diese Schrift irgendwie größer kriegt. Ich kann auf diesem Chat nicht wirklich viel erkennen. Oh, irgendwie ging das, aber ich weiß nicht. Das ist eine Viererschrift. Egal. Dann nochmal ein Gruß auch an den Podcast, aber auch nur ausnahmsweise, dass wir irgendwen grüßen, weil mir fiel letztes Mal der Name ja nicht ein. Also Podcast heißt der Cash von dem wir, heißt der Cash. heißt der Podcast, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, so am Rande. Da ging es um Cash-Tipps. Und er fragte immer so nach Cash-Tipps und welche wir denn so hätten. Ganz einfach, also deine kommen gleich, aber meine sind immer alles, was anstrengend ist. Zum Beispiel guckt euch den Earth Cache Arngast ein und dann wisst ihr auch, was ich meine. Hast du auch irgendeinen? Ein Earth Cache? Nee, überhaupt ein Cache-Tipp. Ich sage immer nur, die wollen immer alle Tipps haben und so. Ich sag mal, ich tue mich schwer mit Tipps geben. Aha, das ist ein bisschen sehr groß. Ich tue mich mal schwer mit Tipps geben. Aber wenn, dann muss das so anstrengende Cache werden. Ich habe einen schönen Mystery-Tipp, aber den hatte ich schon mal gesagt. Der Owner heißt, oder die Ownerin heißt Heidschnucke. Und die sind immer alle ganz, ganz nett. Und der Beste erkennt man ja dann an diesen Favoritenpunkten, die er hat. Ja, also. Ja, Favoriten haben wir auch. Weißt du, das ist so wie bei so einem Event. Oh, kennst du den? Gib mir mal einen Cash. Deswegen ich habe gestern zwei einen ganz netten gemacht, aber. Deswegen, eigentlich mache ich es nicht mehr, weil erst verbrennt man die oft damit, weil so ein Hype entsteht. Und ich, also wenn dann so allgemein, ich sage mal, mach körperlich anstrengend, die machen Spaß, so wie Arngas zum Beispiel. Und den kann man nicht verbrennen, da kann ich das ruhig mal machen, aber sonst ist mal. Ja, kommt auch mal drauf an, wo direkt Region ist, wo du dann cachst, ne? Also ich zum Beispiel war ja bei Stuttgart und da kann ich da ganz klar sagen, DGUMG Caches, top. Ja, aber das ist ja, das meine ich ja mit Geschmackssache. Das, guck mal, da kommen wir auch gleich zu dem, was ich auch noch sagen wollte, weil das immer gerne falsch verstanden wird. Und das sage ich jetzt nicht, weil er heute sogar mal im Chat ist, sondern einfach, weil ich so meine. Die Mystery-Caches sind weit über dem Durchschnitt. Das ist völlig ohne jede Frage. Und wenn du den diesen DGUMG nennst, den habe ich ja in Stuttgart auch mal machen dürfen mit den Schlemmer-Cachern. Geführtes Cachen mit Fortu-Cacher und den Schlemmer-Cacher. Hatte ich gestern auch für geführtes Cachen. Ah, dann kennst du das ja sowas. Und die finde ich auch grandios, aber nur als Bauwerk und nicht als Cache. Also das ist für mich so, das ist nicht die Erfüllung, oder wie soll ich das sagen? Die sind schon weit über Durchschnitt, das ist nicht die Frage. Das ist da steckt Arbeit drin, aber, Liebe und so, aber. Ich finde, hast du auch ein bisschen Nature. Ich weiß nicht, welchen du gemacht hast, aber da läufst du ja im Regelfall entweder mal, hast eine schöne Aussicht noch, bist im Wald. Ja, die Aussicht und dann, meistens. Also eigentlich genau das, was Cachen ausmacht. Du hast eine schöne Endbox. Die Zwischenstationen sind auch meistens gut gebastelt und du hast noch eine schöne Runde, die dich, Wenn er Zwischenstationen hat, oh, jetzt scrollt das Ding wieder nicht, weil ich einmal oben geklickt hatte, ey, das ist auch immer schön. Ich bin jetzt gerade mal mein Profil, weil ich habe nämlich gestern auch so einen tollen gemacht. Jetzt muss ich nochmal sehen, wie ich hier die zweite. Aber es ist so, ich bin mit denen trotzdem nicht so. Also bei dem war ja auch tatsächlich noch viel gelaufen dabei. Bei Gerhard ist immer so, ich kann mit Vornamen anfangen, dann weiß ich ja keiner, wer gemeint ist. Bei Müsli ist es einfach so, dass da echt so. Mistvieh übrigens. Mistvieh. Das ist so ähnlich wie. Nein, ich brauche Mysterie. Da ändert das kann ich mehr ändern. Das ist so wie. So als. De Buddy. Ja, mit Y, das machen immer noch alle. Also, was mit Steuerung, Mausrad? Ja, Gerald, ich weiß, dass ich dich nenne ich ja auch Gerald, aber wenn ich jetzt hier von Gerald spreche, weiß wieder nicht jeder, dass ich dich dann meine. Also ich spreche gerade mit dem Chat, wer mich für verwirrt. Na, verwirrt halt mich sowieso alle. Nee, Mistvieh auch nicht, das finde ich nämlich auch, das hört sich immer so genauso an. Nein, ich bleib beim Müs. Es gab da sogar mal einen Cash. Ein Mistvieh für den. Für Mistvieh. Ja, die gibt's doch immer noch, ne? Ja. Also nochmal, um das ganz kurz um klar zu machen, weil das manche immer so andeuten, als wenn ich die Dinger nicht mögen würde. Das ist Quatsch. Das ist nur nicht meine vorrangige Cash-Art. Das heißt, ich mache einfach körperlich anstrengende lieber, so wie Carl Johnson macht meistens so eine Dinger. Da musst du immer mit viel Schweiß rechnen, egal was der auch legt. Das ist mehr mein Ding. Also nicht seine Mysteries, sondern seine Tradis und Multis. Na du, ich habe gestern auch total körperlich anstrengende gemacht. Weißt du, ich saß da so im Secret Event und habe 300 Gramm Fleisch essen müssen und danach habe ich einen Multi gemacht, der sehr empfehlenswert ist. Übrigens, Paragraph 12 STVO. Natürlich war ich wieder total blind, weißt du, ohne geführtes Cashen wäre ich da nie zum Zuge gekommen. Aber so, das war echt so ein schönes Highlight noch. So ein Verdauungsspaziergang, Wegstrecke ungefähr 5 Kilometer. Du warst doch bei den richtigen Leuten, ja. Ich war bei den richtigen Leuten, weißt du, nachts da durch den Wald latschen. Hm? Genau das, was man will. Soll ich mal den GC-Code sagen? GC2QJ2Z. Die drücken, die, guck mal, die sind alle klug, die geben alle heiße Tipps, wie ich größer kriege. Das haben wir schon lange. Wenn jetzt noch mal einer einen Tipp gibt, wie ich wieder der Chat wieder automatisch mitscrollt, was er seitdem vergrößern nicht mehr tut, dann wäre ich noch vor. Aber jetzt wollen wir fangen schon wieder an, völlig wirr zu werden. Ich bin immer noch nicht mit dem Anfang fertig. Immer noch nicht. Du hast gesagt, du ziehst das in 3 Sekunden. Ja, gleich. Du kommst ja mal dazwischen. Das war mit Marco einfach. Den habe ich im Mund zugehalten. Ich nehme jetzt ein Glas und trinke was. Genau. Einen wichtigen Hinweis haben wir, das ist auch wieder sehr kurz, also war jetzt klar mit Müsli, glaube ich, das habe ich jetzt oft genug erzählt. Hinweis auf Planet der Affen, genau. Auf dem Schlemmer-Kescher-Blog, die uns frecherweise heute nicht hören, weil der inflexible Grieche keinen WLAN hat. Schlecht, oder? Ja, ich hatte auch erwartet, dass das da live übertragen wird. Kann man doch mal was basteln. Nee, Alex, glaube ich, mag mich nicht mehr, der wird nichts mehr übertragen. Aber also www.schlemmerkescher.de und da guckt ihr einfach auf den letzten Artikel. Und das lag mir echt am Herzen, den auch einmal zu erwähnen. Das Ding heißt auch Reise zum Planet der Affen. Da geht es nämlich um den Ape-Cache in Brasilien. Und Kasi hat den gemacht. Ich habe den, seitdem ich cache, auch immer so im Hinterkopf, weil das ist so ein Icon. Das muss man sich echt erarbeiten, wenn man das haben will. Also unbedingt mal lesen. Vielleicht schmeißt ihn auch nochmal einer in den Chat oder so. Ich kriege den ja dann wieder mit meinen nicht selbst geschriebenen Shownotes. Scheiße, dass der jetzt nicht scrollt. Das ist voll nervig, ey, weil ich immer wieder hinterher klingeln muss hier. Da gibt's bestimmt wilde Tiere in Brasilien. Ist ja wieder nichts für mich, weißt du? Nee, fand ich überraschend. Davon hat er nämlich gerade nichts berichtet, sondern schon, dass das natürlich durch den Urwald so ein Stück ist und so. Da Vielweib hat den schon reingehauen, den Link. Aber das klingt spannend, das Ding. Also einfach mal lesen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und jetzt kommt das Letzte, bevor du mich wieder unterbrichst hier. Ich habe echt gestern, ich habe irgendeinen YouTube-Kanal abonniert, der macht immer Geocaching-Tipps, komme ich auch mal durch Zufall irgendwie drauf gekommen. Der ist ziemlich cool, was ist etwas Teures erarbeitet. Ja, natürlich ist das teuer, das ist keine Frage. Aber ich glaube, der Aufwand ist fast noch schlimmer als das teuer, weil da muss man im brasilianischen Urwald. Aber jetzt bringe ich das trotzdem zu Ende. So, Schuhe zubinden. Und zwar gibt's auf YouTube einen Kanal, Scheiße, wie heißt der jetzt? Der ist von Mixi, das wollte ich auch noch sagen. Mixi? Darf ich reden? Ja, rede. Mixi ist total cool. Geocaching-Tipps innerhalb von, ich glaube, er ist, weiß ich nicht, ist er Folge 29? Ja, er ist schon ganz schön weit. Und das ist dann alle so 3 Minuten? Ja, die sind alle genial, wirklich. Also du hast das mit den Schuhe zu binden jetzt gelesen? Ja, ja, habe ich jetzt auch mal so gemacht. Ich heute auch. Aber auch ganz professionell. Ich habe mir erst, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Er hat den Schuh dahingestellt, dann sehe ich es ja Seitenverkehr. Und dann hat er es nochmal von oben, wie als wenn man sich den Schuh anzieht. Ja. Das wird total Hammer. Ich habe das gleich ausprobiert heute und es funktioniert. Also der hat sich auch gelöst wieder etwas. Ich habe nämlich einen so ein paar Stiefel, das ist echt scheiße mit den Stühlsäckeln. Ja. Aber er hat gehalten. Also er ist lose geworden, aber ansonsten, der ist immer aufgegangen, jeden Tag. Ja. Heute nicht. Also guckt euch das mal an, da kriegt man echt beigebracht, wie man Schuh zu binden. Und das ist auch noch relativ einfach. Aber es funktioniert, das ist der Hammer daran. Da kriegt man auch anderes beigebracht, wie man zum Beispiel einen Paddling aus einem Rohr herausbekommt. Braucht man so einen gebogenen Draht, eigentlich logisch, aber. Ja, aber warum nicht erklären für Anfänger? Mein Gott, nee, das ist richtig gut. Kennst du den selber, oder? Nee, aber darf ich sagen, ist so die Weiterentwicklung von dir. Du hast ja auch mal so ein Video-Podcast gemacht und ich dachte, das ist genau richtig, die richtige Länge. Ja, dann ist die Stimme auch sehr angenehm. Die Einstellung der Kamera ist immer perfekt. Ja. Wenn du jetzt denkst, bei den Schuhen ist es mir nämlich aufgefallen, dass ja, das ist ja jetzt nicht ganz so perfekt, habe ich nicht ganz verstanden, wie das jetzt so andersrum macht. Und, zeigt das und dann von oben, so als würdest du den Schuh anziehen. Perfekt. Also Mixi TV nennt er sich sogar. Also, M-I-X-I-TV. Ja, es ist schon ein Link da, der kommt noch in die Shownotes. Also genau, den empfehlen wir sogar beide. Der Typ macht einfach tolle Filme. Da gibt es ohne jedes Wert und Aber. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Aber er macht coole Filme und er hat auch coole Tipps. Das mit dem Schuh zu binden hat mir... Echt, ich habe echt gedacht, will der mich jetzt verscheißern? Heute probierst du das aus. Ich wollte wirklich wissen, ob das funktioniert, was er da erzählt. Und es hat funktioniert, ja. Jetzt überleg dir das mal. Wir sind beide 33 Jahre alt und wir unterhalten uns über Schuhe. Schon können wir schon. So, bevor wir jetzt mit dem ersten Thema anfangen, es fällt mir nämlich ein, was ich gar nicht aufgeschrieben habe, aber was du selber vor uns siehst. Und wir haben wieder kein Messer dabei. Wir haben jetzt also zwei, ich weiß immer noch nicht genau, ob sie jetzt für mich waren, aber weil zwei sind, sind die für uns. Basta. Von Lilith und der E. Kennst du die beiden? Viel die, von denen gehört, nie getroffen. Die helfen bei jedem Event, die sind einfach klasse. Wenn wir sie mal treffen, ich würde sie vorstellen, sind grandios. Sind zwei unterschiedliche Accounts, oder ist das jetzt so? Ja, aber sind verheiratet? Die sind nicht verheiratet? Nicht. Oh, Lilith, jetzt wenn das falsche Sache, bringen die mich um. Sind die ein Paar? Nee, ich glaube, ja, ein Paar sind die. Okay. Und ein süßes Paar. Die sind echt gut, die beiden. die sind echt cool, das muss man ihnen lassen. Ich finde Osimo und mich auch ein süßes Paar. Nee, die beiden sind niedlicher. Okay, was? Ja, da gibt's gar nichts. Und wir haben jetzt, was haben wir gekriegt? Was sind das Tokens? Ja. Ich weiß es immer noch nicht. Welche willst du haben? Den grünen oder den gelben? Das ist mir, ich nehme grün. Ich behalte den gelben. Ich weiß überhaupt nicht, was man damit macht. Vielleicht können wir jetzt eine Kurzweiterbildung machen. Was macht man damit? Ich glaube, die trackt man auf geocaching.com. Weißt du, wie ich drauf komme? Steht da drauf. Ja, aber wenn ich die Dinger jetzt nehme. Dann hängt, es läuft wahrscheinlich so wie ein Travelbug. Du bastest jetzt irgendwas dran, zum Beispiel einen Schnürsenkel oder einen Schuh. Ja, aber ich denke, das sind Token und die verschenkt man. Ja, wenn er trackbar ist. Du kannst natürlich auch einfach so reinlegen und sagst für den nächsten Finder. Dann ist das gar kein Token, oder? Jetzt, das weiß ich jetzt und auch. Und da war Stille. Ja, Chat, hallo Chat. Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Siehst du, guck mal, jetzt bin ich da rausgeflogen. Ja, aber dafür sehe ich, schreibt keiner mehr was für Schreck jetzt. Wir haben hier so komische Dinger. Also hier, das ist so eine gelbe Plakette. Da ist dann, ich schätze mal, im Hintergrund soll das so Gronau sein. Da kommen die beiden ja her. Ich bin jetzt da. Da fliegt ein Engel und Sterne und hast nicht gesehen. Und rechts ist Lilith. Ist bei dir auch Lilith drauf oder ist da was anderes drauf? Bei mir ist Lilith drauf. Hier, das ist, ne? Ja. Wo ist der die, E? Den sehe ich da gar nicht drauf. Oder ist er der Esel da oben? Nee. Das ist der Adler, der da fliegt. Ein Fahrrad fährt da hinten irgendwo. Naja, auf jeden Fall sind das so zwei Plaketten, die sehen echt süß aus. Wir wollen Bilder sehen, ist gut. Mach mal ein Bild da. Das ist doch dein iPad. Kannst ja, du mal ich mach mal ein Bild. Ich twittere das mal. Ja, aber ohne die Nummer, sonst wird das Ding wieder da, weißt du, da finden sich auch bestimmt bei unseren Hörern. Ich mache jetzt live ein Bild ohne die Nummer. Auf jeden Fall, ja, weiß ich auch nicht, was man damit macht. Also ich hänge sie mir hier unter eine Wand und du musst sehen, was du damit machst. Also vielen Dank auf jeden Fall. Wir freuen uns über alles, was wir geschickt haben. Ich hänge die an meinen Schuh, den ich jetzt mal zubinden kann. Andersrum Knote, genau. Was habe ich hier noch? Warte. Wie kriege ich das jetzt hier hin? Ach mein, nee, hier steht es doch auch. Für Doofe steht es hier auch. Sammeln, tauschen, verschenken oder zum Discovern. Lieben Gruß, Ingolf und Monique. Ich mag diesen Namen, aber Monique finde ich einen echt coolen Namen. Ingolf ist auch nicht gerade selten. Er ist gerade eher selten. Wie findest du den Namen Jasmin? Was stellst du dir jetzt vor? Das weiß ich auch nicht. Das hört sich immer so asiatisch an, weiß ich auch nicht. Jasmin, ich hab sogar irgendwas in der Verwandtschaft mit Jasmin. Aber Monique, stellst du dir jetzt eine Französin vor? Nee, das stelle ich mir, kenne ich ja. So. Okay. Lilith. Dann führe ich das jetzt nicht weiter aus. Ich werde jetzt mal das Foto live bei uns in unsere Gruppenseite bei Facebook. Also es erscheint irgendwo bei Facebook im Moment. Ja. Ups. Was habe ich noch? Also, ich fühlte mich total entschleunigt, bis ich hier ankam. Ich war nämlich in. Was heißt, bis du hier ankamst? Ja, jetzt bin ich ja hier total im Endstress. Ist hier immer ein Foto noch, reinstellen. Weißt du, ich kam an, hatte ein schönes Hotel, so ein Boxständer, so ein Kundenstopper, dann der Ort der Entschleunigung. Ich denke, oh, ist ja cool. Geh zur Rezeption. Da gibt's Drogen an der Rezeption, oder? Geh zur Rezeption, checke mich ein, ja. Und wie das so immer ist, du hast alles angegeben bei HS. Musst aber dann trotzdem nochmal die Adresse, die du auch angegeben hast, nochmal ausfüllen. Ja, das stimmt. Puls. Stimmt, ja. Ja, HS, finde ich, hat nachgelassen. Dann ging ich weiter auf mein Zimmer, vorbei so an, da waren so Steine so übereinander, weißt du, so entspannen sie sich bei dem Ort der Entschleunigung. Dann kam ich auf mein Zimmer an, willkommen beim Ort der Entschleunigung. Und dann hatte ich kein WLAN und war vorbei. Scheiße. Weißt du? Dann hast du dich komplett entschleunigt. Ja, genau. Und dann war ich zum Glück bei auf einem, darf ich das nennen? Tanja, darf ich das sagen, wo ich war? Läuft der Chat noch mit? Ja. Ja. Ja, ja, ich war auf einem, wie nennt man das? Auf einem EOP. Auf einem EOP. Genau. Ich finde so Geheim-Event besser. Secret. Ja, hatte ich gestern. Ich muss das müssen das ja auch cool. Wir müssen das auch einstreuen. Ich habe das gesehen bei Twitter. Jeder deutet unauffällig heute an, dass er entweder auf den ganz geheimen Nordseetaufe ist oder auf dem noch geheimeren Lost Place Event, das auch ohne Punkt stattfindet. Wie das Lost wie? Ja, da darf ich. Das wusste ich ja noch nicht mal. Oh, da darf ich glaube ich auch nicht. Also alles geheim. Und wir beiden armen Ärsche sind nirgends gewesen. Das kann ja wohl gar nicht angehen. Ja, weil wir keine VIPs sind. Doch, ich war ja auf diesem Event. Das war in Nettetal. Ich versuche gerade das Paket aufzumachen. Ich sag dir, leg dir ein Messer hin. Ich wollte das dezent machen. Das geht nicht. Wir haben als erste Paket bekommen für die Weltherrschaft. Wir wissen aber beide nicht, was drin ist. Aber es tickt so komisch. Achtung, tickt. Nee, scheiße, tick. Ich habe das extra liegen lassen. Weißt du, wie schwer mir das gefallen ist, hier ein Paket liegen zu haben, wo ich nicht reingucken kann? Heike wollte mir das. Oh, das ist hier auch zugeklebt. Und ich sage dir noch, nimm ein Messer. Mit. Nee, ich habe jetzt keins. Ja, warte mal, ich habe hab meinen Haustürschlüssel. Ich habe meins oben. Dann will man das Anna, Anna, ja, also wir machen so nebenbei ein Paket. Oh, scheiße, wir sind wieder viel zu mir. Komm, wir lassen uns mal ein bisschen Struktur jetzt reinbringen. Ja, aber weißt du, wie cool das war? Dann kam so die Besitzerin so, ja, ich empfehle euch Wildgulasch. Ja. Alle haben irgendwie Schnitzel genommen. Aber dann hatte sie noch selbstgebackenen Kuchen auf dem Blech. Wann hast du das dann schon mal? So, dass jemand ankommt und sagt, du, ich habe hier Pflaumenkuchen gebacken. Wollt ihr was? Das dürfte ich fand das total. Ja, ich fand das total schön da unten. Ich wäre am liebsten da geblieben. Ui. Aber als Norddeutscher. Ich muss mal gerade eben hier die Schweizer. Ich sehe gerade, warte ganz kurz. Auf, was ist das denn? Kommen wir gleich zu. MixLR, da sind immer noch ein paar am Chatten. Geht auch einfach auf debody.potspot.de und von da seht ihr dann auch einen Link auf den IRC-Chat und dann kommt ihr da rein. Da sind sie alle. Heute sind es eh nicht so viele, weil ja heute diese geheimen, der geheimsten aller geheimen ohne Punkt-Events sind. Wo nur die Geheimsten und die Liebsten dürfen. Ich habe übrigens diesmal nicht meine Einladung bekommen. Ja, du hast dich ja auch auf Twitter nicht angenehm geäußert. So, was haben wir hier? Moin Jörg. Wieso eigentlich Jörg? Wir sind zu zweit. Naja, du bist noch zu frisch hier. Anbei eine kleine Notation für den Fall, dass es auf dem Weg zur Weltherrschaft auch etwas länger dauert als geplant. Das ist geil. Viel Erfolg mit der Neuauflage. Allein das Bild finde ich schon gut. Ich stelle mir vor, wie ich irgendwann mal hier ankomme und du dieses Ding heißt. Was ist denn das? Das ist ja geil. Department of Defense. United States of America. Das dürfte er gerade noch rausbekommen haben, bevor die pleite gegangen sind. Menü 23, Chicken with Pasta in Pesto-Soße. Das ist ja vollkommen geil. Wie geht das denn? Macht man das jetzt auf? Oder? Ja, ich glaube, wenn du es aufmachst, dann musst du es auch warm machen. Echt? Nee, dann mach ich das. Das ist ja auf haltbar getrimmt. Das ist so ähnlich wie diese Bundeswehrkekse. Damit konntest du entweder den Feind erschlagen oder langsam Können wir jetzt nicht auftauchen. Essen hier. Nee, du musst ja auch warm machen. Du willst das doch jetzt nicht. Ja, dann hast du Pech gehabt. Dann übernehme ich das. Ich werde das also Sonntag in allen Ehren essen und beim nächsten Mal drüber berichten. Allein, ich finde dieses Ding schon. Wir könnten mal so ein Google Hangout machen. Ja, das hatte ich auch, das hatte ich noch mal überlegt, dass wir ein Hangout machen, auch dass wir uns mal mit Bild das machen, was wir alles machen wollen. Wenn wir uns wöchentlich treffen oder täglich, dann kriegen wir das vielleicht irgendwann mal alles hin. Ja, hört sich nach einem Riesenpaket. War ein Riesenpaket, ja. Ist auch schon fast leer, hat nämlich schon angefangen zu essen. Das Ding wärmt sich selber auf, schreibt John. Oh. Das ist ja auch cool, hoffentlich nicht jetzt gleich. Nur also, Wasser rein und gut ist. Ah, so ein Zeug hatte ich doch auch von Globetrotter gekauft für unsere Schwedentour. Das funktionierte relativ gut. Das werde ich mal ausprobieren. Also ich werde das tatsächlich Sonntag mal in die Pfanne schmeißen, dann kann Heike in Ruhe üben und brauchen wir kein Essen machen. Ja, aber richtig cool wäre ja, wenn du das bei der nächsten Wanderung mitnimmst, dich dann irgendwo in der Walachei hinsetzt und einfach Wasser reinkippst und das dann isst. Nee, wir machen das noch anders. Wir wollen ja, da kommen wir ja nachher nochmal drauf, wir wollen ja eventuell nochmal was veranstalten, dann nehmen wir genau das mit und werden das direkt live testen. Das ist gut, genau. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber Durchfall wir werden das, im Wald. Genau, Durchfall schon. Im Wald werden wir dann aber. Vielen Dank für dieses geile Paket. Das ist also schon mal richtig cool. Holger ist der Hammer, ne? Ja, also das kann man ja mal so sagen. Irgendwann schrieb er das, ich denke, wieso, was hat er mir jetzt geschickt? Ja. War mir völlig unklar, aber ja, doch. Wir haben ja gesagt, ihr schickt uns alles Mögliche, wir wollen ja die Weltherrschaft und da brauchen wir alles, was wir kriegen können. Siehste, Dabronger sagt auch schon, du podcast ja eh nur mit was zu essen, Chris. So. Das ist doch Mobbing. Also können wir nicht mal diesen Abrocker irgendwie aus dem Chat, man kann das übrigens, den kann man stumm schalten. Ja, das habe ich auch habe ich noch nicht ganz begriffen, wie. Ich habe mal irgendwann gefragt, wie man eigentlich einen aus dem Chat, wie man einen aus dem Chat rausschmeißt, falls da einer über die Schränke schlägt. Da war dann irgendwie dieser Team Norris oder was aus Nürnberg, glaube ich, der war dann gleich so beleidigt, dass er mir überall entfolgt ist und weil ich ja gewagt habe zu fragen, wie man da einen rausschmeißt. Oh Mann. Ja, es ist manchmal schwierig. Den Namen habe ich jetzt noch nicht von keinen. Du bist Namen. Aber auch nicht einfach. Oder sind die Geocacher nicht einfach? Die Geocacher sind nicht einfach. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist auch meine Schuld. Also das will ich jetzt auch, ich fand das jetzt auch nicht so tragisch. Also, da sind auch Schokoriegel und Mini. Jetzt hört auf da jetzt mit Essen. So, weiter. Außerdem haben wir einen total guten Chat. Wenn da einer Munddurchfall drin bekommt, dann wird er von den anderen eh fertig gemacht. Ja, also das sind gar keinen ist heute übersichtlich da der Chat. Ja, aber wie gesagt, die sind ja auch alle auf Geheimen. Und ihr seid also alle keine Wiebs, die heute im Chat sind, muss ich euch sagen. Stell dir vor, beim flexiblen Griechen so ein Signalblocker installiert, damit man nicht reinkommt. Sind wir jetzt eigentlich alle beide gleich laut, wenn sich nicht. Schon einer beschwert? Ist egal, wir machen weiter. So, und jetzt wollen wir nämlich endlich, jetzt, also sozusagen nach kaum 28 Minuten fangen wir jetzt mal an mit unserem Themenzettel. Und zwar vom letzten Mal. Ja. Reviewer, blabla, T1. Da haben wir also tatsächlich was Richtiges und Falsches gesagt. Ich muss mich ein bisschen zurücklehnen. So. Wie immer. Ja, aber ja. Nee, eigentlich haben wir die Weltherrschaft, wir haben eigentlich das Richtige gesagt. Wenn ich mir das bei Groundspeak durchlese, dann ist T1 nicht gleich Rollifahrer. Das steht bei Groundspeak tatsächlich extra drin. Deswegen gibt es ein Attribut. Moment mal, wie hieß denn das bei Groundspeak? Ich hatte das, glaube ich, sogar rausgesucht. Ich müsste es eben suchen. Habe ich dann doch nicht rausgesucht. Wie dämlich bin ich denn wieder? Egal, ich habe bei Groundspeak auf jeden Fall nachgelesen. Und wenn man das bei Groundspeak liest, dann ist T1 nicht gleich Rollstuhlfahrer. Ganz, ganz klar. Aber dann habe ich mich von Reviewern belehren lassen. Dafür sind die ja auch letztendlich da. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Reviewer sind dazu angehalten, bei T1-Caches tatsächlich nachzuhaken, also zu fragen, wie ist denn das? Ist das rollstuhltauglich oder nicht, wenn das Icon nicht gesetzt ist? Also intern geht Groundspeak tatsächlich wohl in die Richtung, T1 soll soll rollstuhltauglich sein. Also die widersprechen sich da so ein bisschen selber. Dass das in der Außenkommunikation ist was anderes, als was sie praktisch über die Reviewer machen. Was für die Reviewer natürlich echt die Hölle ist. Jetzt müssen die ewig nachfragen, weil die Leute sich nach was richten, was nicht das ist, was die intern... Also das ist echt wirr. Die sollten da mal ihre Regeln selber dann anlegen. Wobei es noch viel wirrer ist für Leute, die ein Handicap haben und in einem Rollstuhl sitzen. Ja. Weil sie diese Anweisung ja jetzt erst seit kurzer Zeit haben oder schon etwas länger. Genau. Und ja, ich hatte ja mal ein paar hin und her gestellt, die übrigens alle nicht genannt werden wollen. Ich weiß gar nicht, sind wir so schlimm? Nur uns so nicht genannt oder insgesamt? Ja, ja, es gibt ja manche, die sind so Internet, wollen die nicht so und so, ist ja auch okay. Und wenn einer, ich sage, Namen haben im Podcast auch immer nur bedingt was zu suchen. Also. Und der Grundtenor war einfach, dass wir als Geocacher, die nicht im Rollstuhl sitzen, es wirklich schwer haben, einen rollstuhlgerechten Cache zu legen. Das weil du sagst, okay, das ist jetzt betoniert und jetzt ist er genau hinter der Leitplanke. Und jetzt musst du natürlich nochmal, nicht jeder, der im Rollstuhl sitzt, ist ja auch gleichzeitig, es gibt ja welche, die sind ab Hals gelähmt. Ja. Manche können nur die Beine nicht bewegen, manche können nur lange nicht gehen. Okay. Und jetzt müsste der um diese Leitplanke herum greifen. Ja. Deswegen gehen die alle meistens in Begleitung cachen. Ja, und ganz Sinn, häufig ist auch D1 am Straßenschild oben, ja. Also ich meine, sehen wir es realistisch, das ist sicherlich auch jetzt nicht das vorrangigste Thema, Hobby für Rollifahrer, das ist einfach so, das ist nun mal so. Aber trotzdem kann man sich ja mal darüber auslassen, ob wie das nun gemeint ist. Heckenland schreibt jetzt gerade, 1 ist handicapped accessible. Da muss ich nochmal nach. Ich muss mal nachgucken, wo ich das gefunden habe. Also ich habe es definitiv nachgelesen und da stand eben nur, das Terrain muss sehr einfach sein und der muss, glaube ich, schnell findbar irgendwie oder ohne großer Aufwand findbar sein. Also es las sich nicht nach Rolli. Also siehst du, da sehen wir schon das nächste Problem. Wenn du mal schnell hier so eine Guideline suchen willst auf dieser Crownflix-Seite, dann landest du überall. Das ist mir auch. Und ich weiß auch, wo sie steht, aber boah. Wobei, wir wollen ja auch gar nicht Korinthenkacken. Nee. Machen wir mal ein Fazit. T1 sollte rollstuhltauglich sein. Denn, oh guck mal da, es gibt auch Listen, die Rollstuhlfahrer angelegt haben. Da müssen wir uns mal gucken, ob das wir davon... Das ist in der Tat so, aber die sind nicht, wie soll ich es jetzt ausdrücken, nicht ganz aktuell. Es gibt ja auch diese Handy-Caching-Plattform. Die meisten Rollstuhlfahrer, die nehmen auch einen 2.5er mit, weil die halt eine Begleitung dabei haben. Weil sie einfach gelernt haben, ein T1 ist nicht unbedingt rollstuhlfahrergerecht. Beziehungsweise das Rollstuhl-Icon, das Attribut, ist falsch gesetzt. Ja. Und deswegen macht es Sinn, so einen Begleiter dabei zu haben. Ja, klar. Und vielleicht ist es auch nicht. Also die haben also gesagt, es ist nicht immer so das beste Hobby. Das ist vielleicht am Anfang, wenn du mal mit einem Betreuer ein bisschen wandern gehst, den Rollstuhl kennenlernst, dann ist so ein Geocaching ganz toll. Ansonsten ist aber so, siehst ja häufig auch so Basketballspielen, so Mannschaftssportarten. Ja, natürlich. Weil, allein im Rollstuhl in der weiten Wildnis bist du echt verloren. Ja, denke ich. Also ich habe tatsächlich mal einen gesehen, wo ich schon nicht mehr Fahrrad fahren konnte auf so einem Elektroroller. Also ich habe gedacht, der ist nicht ganz dicht. Ernsthaft, das Ding saß, das setzte dauernd auf. Schon egal. Es gibt auch eine Xing-Gruppe, aber Xing, ehrlich gesagt, da denke ich, bei Xing habe ich mich ja jetzt auch mittlerweile angemeldet, weil ich ja so ein bisschen mich umgucke. Bei Xing denke ich mittlerweile immer, dieses halbtot gerittene Pferd, weil, sorry, aber da tut sich immer sehr wenig. Ja, kommt drauf an, was du machst. Xing ist natürlich total überlastet von irgendwelchen Leuten, die dir irgendwelche Seminare verkaufen wollen. Einer wollte mir schon, ich schrieb ihm deutliche Worte. Ich glaube, die wird mich nicht nochmal fragen. Egal, kommen wir zurück zu T1. Also Fakt ist, T1 sollte rollstuhltauglich sein, egal was bei Groundspeak jetzt steht. Intern machen die das so und ihr tut den Reviewern echt einen Gefallen, wenn ihr entweder T1,5 setzt oder wenn ihr T1 setzt, dann macht das Ding auch rollstuhltauglich und setzt auch das Icon. Ich finde es persönlich immer noch absurd, weil warum soll denn ein Rollstuhlfahrer keine 15-Kilometer-Wanderung machen können, die aber mit Sicherheit nicht T1 gelistet ist? Ich habe da so meine Schmerzen. Sagen wir es mal so, wir sind dabei, es gibt auf Facebook ja auch so eine Seite für Handicapte, wie nennt ihr das? Ja, Handicap irgendwie so. Warte, mal gucken. Und ich habe mit ihm im Kontakt und er versucht mal, ob er mir einen Kontakt machen kann. Also wir hätten gerne einen Rollstuhlfahrer, der sich dazu auslässt. Nicht, weil wir einen auf Mitleid machen wollen oder irgend so einen Scheiß, sondern das ist der Einzige, der es beurteilen kann und den würden wir gerne mal hören. Wenn einer in der Nähe von Hamburg noch lebt, dann wäre das richtig geil. Wir würden auch vorbeikommen und uns einfach mal eine Stunde hinsetzen und mit ihm schnacken, wenn er denn Lust hat dazu. Scheint aber schwierig. Und vielleicht noch ganz wichtig, wenn ihr T1 legt und dieses Rollstuhl-Attribut setzt, dann denkt ein bisschen drüber nach, ob das auch so für einen Rollstuhlfahrer machbar ist. Ja, am besten einen fragen, hätte ich jetzt vorgeschlagen, aber das wird schwierig, weil... Das kriegen die bei den Städten nicht mehr hin. Also ich habe mal irgendwo, wo war das denn mal, in einer Reportage, da war der Eingang für Rollstuhlfahrer, davor war dann aber eine Treppe mit 25 Stufen. Bringt natürlich relativ wenig, ne? Das habe ich hier gerade auch als Info aus der Reviewer-Szene, sag ich mal, ohne da jetzt irgendwie festzulegen. Meist ist es dann so, dass der Owner bei einem Multi meint, die Runde wäre rollstuhltauglich, aber zum Beispiel der Weg zum Final nicht. In diesem Fall bitten wir um ein Vermerk im Listing. Ja. Ja, das ist aber auch blöd, ne? Wenn die Rollstuhl tauglich ist, aber du nicht ans Final kommst. Dann setzt sich das Icon auch nicht. Also das ist dann echt blöd. Oder ja, Vermerk im Listing, dann wird es vielleicht noch. Aber würdest du den dann locken lassen, wenn dann einer sagt, du, ich saß im Rollstuhl, fand die Runde total toll, aber ich kam ja natürlich nicht zum Final, hast ja auch so geschrieben. Ja, du machst jetzt einen Gedankenfehler. Hast du meine letzten 4 Tradis gelesen? Nö. Da steht auch deutlich drin, dann lock das Ding noch und wenn bitte, bevor ihr rumsülst oder macht, lock das Ding ohne hinzufahren. Mir ist das sowas von scheißegal. Lock doch meine archivierten Caches, lock alles, was ich habe. Ich werde nicht in den Logbüchern das nachvollziehen. Mir ist das so scheißegal, wer was lockt. Es geht mir wirklich rechts und links. Und ja, so. Ist es ja nicht so. Es gibt ja im blauen Forum, gibt es ja so ein Thread bezüglich German Geocacher, die irgendwo in Amerika, weiß ich nicht, in Power Trail gemacht haben oder ein Event und angeblich nicht im Logbuch standen. Also muss es ja irgendjemand kontrolliert haben. Ob das jetzt so ist, sei mal dahingestellt. Das wird so sein. Ich weiß es nicht. Also wenn die, um die es da geht, die haben ja verschiedene Events in Amerika abgehalten. Ja. Und ja, wenn sie da auf dem Event angetroffen wurden, dann werden sie wohl auch in Amerika sein. Also ich weiß es auch. Ich habe das zum Beispiel letztens, ich habe eine sehr schöne, da kommen wir gleich nochmal zu, eine schöne Runde. Und da war das Logbuch voll. Und dann wurde ich gefragt, ja, und was machst du denn jetzt? Na, was mache ich denn dann? Ich greife dann rein, nehme das alte Logbuch raus, stecke ein neues Logbuch rein, was ich meistens nicht dabei habe, und fertig. Da wären wir nicht einig. Du legst dann noch einen Zettel dazu. Nee, ich habe einfach in fremden Caches, das ist nicht mein Ende. Okay. Ich lege auch keinen Zettel rein, also einen Zettel dazu. Aber ich nehme nichts raus. Aber wenn du 25 Zettel dazugelegt bekommst, dann logge ich nicht Maintenance. Ja. Das wird dann auch noch vorgeworfen. Aber wir sind auch. Ich bin so fundgeil. Ich wollte gerade sagen, das ist immer alles. Es wird ja, egal was du machst, wird dir immer was vorgeworfen. Ja. Ich wollte es eigentlich mir ersparen, aber wir machen es ohne Namen, aber weil bevor noch einer wieder gräbt und das findet und meint, er hätte was gefunden, ich glaube, ich habe das auch schon dreimal im Podcast erzählt, aber es war auf der aktuell. Ich habe auch 42 Mal meinen eigenen Cache gelockt oder 43, keine Ahnung. Doch angeblich ja 140 Mal hieß ja der Vorwurf, aber es sind 42, also grob überschätzt. Einfach, das sind alles OC-Onlys. Ich habe dann sogar dazu geschrieben, warum ich das gemacht habe, zu jedem einzelnen Lock. Habe ich auf den OC-Cache verwiesen, weil tatsächlich ich sage jetzt keinen Namen, damals mein Profil gestalkt hat und nach 3 Tagen schon gefragt hat, was ich da mache. Dann habe ich mir das erklärt und dann war dann auch vom Tisch. Das war 2010. Okay. Und jetzt kam das wieder raus und war, jetzt wollte da einer den großen Brüller auf Facebook vormachen. Hat da Resonanz von exakt einer bekommen. Das ist wahrscheinlich seine Freundin oder himmelt ihn an oder keine Ahnung. Und es hat wieder nichts gebracht. Aber einfach mal zur Erklärung. Die 42 Dinge habe ich gelockt, weil der Zähler, da möchte ich meine Gesamtcaches drinstehen haben und da gehören die 42 OC-Onlys zu. Und da habe ich keine Schmerzen mit. Ich weiß, da haben ein paar Probleme mit. Schrieben das auch so dazu. Ja, sollen sie Probleme noch haben. Die können von mir aus auch Probleme im Stuhlgang haben. Fahre ich auch nicht hin und helfe ihnen. Also das geht keinen was an, was ich mit meiner Statistik mache. Ich weiß nicht, was diese Bilder. Es ist auch so, das müssen wir beide vielleicht auch nochmal klarstellen, das haben wir noch nicht mal untereinander besprochen, aber ich will ja auch nicht den Racheengel und den Fehlerfreien und den lieben Gott spielen in diesem Podcast, sondern wir wollen Sachen, die uns auffallen, ansprechen. Und mit Sicherheit wird es auch Sachen geben, die wir auch vielleicht mal falsch gemacht haben. Ich habe auch 2006 tatsächlich, glaube ich, ein paar virtuelle von zu Hause gelöst. Das habe ich ja sogar gemacht. Das ist jetzt gerade nicht cool. Was jetzt gerade wieder aktuell wird, bevor das auch noch einer ausbuddelt. Und richtig absurd wird's, wenn einem das einer vorwirft und dann ein Dritter bei dem ins Profil guckt und feststellt, dass der Idiot das selber gemacht hat. Das ist so doof, dass ich lach wirklich am Boden vor Lachen. Da habe ich gedacht, Mann, du bist so ein Aberwitz. Aber du siehst wieder, dass die Profile interessieren die Leute, weißt du? Ja. Ich habe jetzt mittlerweile sogar meine 2010, ich weiß noch nicht mal, was ich 2010 gemacht habe. Ich habe jetzt meine Dings auch wieder rausgenommen, diese Statistikaufbereitung, weil das war das Einzige, was bei diesem ganzen GESAK meinst du, oder? Ja, das war das Einzige, was bei diesem ganzen Facebook-Gesülz da rauskam, dass ich mir dachte, stimmt, die Zeiten für Statistik sind eh vorbei, die werden heute zu 90% gefälscht. Das stimmt. Meine ist es zum Teil ja auch, wenn man es so sehen will, ist meine auch gefälscht mit diesen 42 Stück. Das Schlimme ist immer, dass die Leute, die mit dem Finger auf einen zeigen, ich finde das so, das ist so ähnlich machen, Blockwart, weißt du? Oder Geocaching oder wie heißt es das? Also ich finde das so absurd. Da wird dann diese komische GC Project Seite, das habe ich auch noch auf der Themenliste, dass man sich da ganz schnell austragen lassen sollte, sonst fangen die Leute euch da auch noch an zu stalken. Du meinst hier GC Profil, ne? Ja, ja, das ist ganz schrecklich, das. Nee, wie austragen lassen? GC Project heißt das, glaube ich. Wie austragen lassen? Da kannst du dich sperren lassen. Das habe ich auch gleich mal ausprobiert, das geht wunderbar. Das heißt, wenn ich, ich war noch nie auf dieser Seite, bin ich dann schon drin? Ja. Jeder ist drin. Das ist ja auch, ist ja sehr toll, eigentlich. Ja, deswegen finde ich die Seite auch wirklich, Nee, JR, das Schwein. Entschuldigung, es muss mal gesagt werden. Hat 95 mal von der Couch gelockt. Ja, dann gehe ich heute Abend noch bei und lock auch noch ein paar von der Couch. Tja, schick mir mal bitte die, was ich da hinstrecken muss. In der Tat sind aber in Amerika, da war ich ja, ich war ja in Amerika mal, du kannst ja auch virtuelle so locken. Ja, indem du vor Ort bist. Das ist ja der eigentliche Sinn eines virtuellen. Aber damals habe ich auch wirklich das so verstanden, dass man die von zu Hause, man konnte die ja von zu Hause lösen. Es gab doch so einen in der Nordsee, wo du irgendwie. Ja, genau, mit dem Schiff irgendwas war da. Betoncash oder Betoncash? Ja, irgendwie. Da musstest du erst was errechnen und dann liegt das Schiff oder irgendein Scheiß war. Also ich habe damals auch gedacht, das geht so. Und dann kam damals aber schon einmal so eine Diskussion im Blauen Forum oder im Grünen Forum damals auf. Und da, wo das klar wurde, dass das nicht erwünscht ist in Amerika. Und da habe ich dann sofort mit aufgehört. Da habe ich gedacht, gut, dann hast du das falsch gemacht. Das war klar, weil es gab dann einen, der hatte irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Funde und davon waren 1800 virtuelle. Genau, von der Couch gemacht, genau. Weil, andererseits. Was, ich frage mich doch mal, jetzt muss ich die ja löschen. Ja, und dann, was ändert das, wenn ich jetzt 42 Stück aus meiner Statistik lösche, außer dass meine Meilensteine durcheinander kommen? Wem hilft denn das irgendwas? Also, ich krieg schon wieder so Kotzkrämpfe, das will ich eigentlich nicht mehr. Du wärst einfach der weiße Ritter. Was ich auch völlig vergessen habe, irgendwen wollten wir gratulieren. Weißt du nur, wer das war? Das hast du mir noch nicht gesagt. Aber ich sing schon mal. Happy Birthday. Oh, du hattest per Mail das bekommen? Jetzt flieht er gerade, vermute ich. Ja, jetzt komme ich ja im Moment gar nicht an mein Mail. Nee, der hat uns das, der hat das als Kommentar geschrieben. Fand ich echt als geil. Kommentar. Obwohl ich gestehen muss, ich sagte zu Heike, boah, nein. Der hört auf unserem Geburtstag Heiko. Unser Heiko Büro. Biro, nee. Ne? Ich glaube, da wird Bier oder Biro? Biro? Steht da nicht Büro? Egal. Direkt zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Heiko. Biro, Bliro. Es ist leider zu klein auf unserem Bildschirm. Wir können es nicht lesen. Ja, Pong ist aber auch ein bisschen, also da steht Heiko Büro. Also Nacktputzen kommt heute nicht übrigens. Wer noch wartet. Das war eine andere Geschichte, die liegt auch noch mit an unseren Ideen. Die bringen wir aber erst am Ende. Ja. Wir wollen mit unseren Ideen ein bisschen vorsichtiger umgehen. Ja, wir haben so das leise Gefühl, dass auch bei den Podcastern sowas wie Raubkopien gibt. Gewiss sagen, wir verkaufen unser Körper für Geld. So in der Art. Ja, das ist eigentlich so. Das ist ja der Cliffhanger, der kommt am Ende. So. Ich muss immer mitscrollen. Das ist echt doof, dass er das nicht mehr automatisch dann macht. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich den Podcast jetzt mit dir beende. Wegen dieser 42. Wie der OC-Cache ist. Ich überlege auch noch, ob ich sie lösche. Also, der Typ hat mich so, der hat mich so erwischt und das hat mich auch so getroffen. Ich bin, ist wie so ein Kindergeburtstagszauber, ne? Ba, ba, ba, also 2010. Kennt ihr schon mal das, was auf ihn gut zutrifft? Jörg, was uns nicht umbringt, macht uns ätzender. Also lass es stehen. Komm. Ja, das stimmt. Ich sehe gerade, wie sieht's aus mit Spoilerbildern in Logs? Schreibt ihr die Finder an, damit sie diese löschen? Das ist das Einzige, was ich in meinem letzten... Ich habe ja jetzt tatsächlich wieder... Ich habe ja jahrelang, 2-3 Jahre, keinen Cache draußen gehabt. Ja. Habe jetzt wieder 4 Stück versteckt. Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Da habe ich mir ein schönes Experiment mal erlaubt. Stimmt, Mikros. Und ja... Mikros sind tatsächlich. An nichts sagen, denn Locations? Nee, die Location ist nämlich genau schön. Der Rest ist unwichtig an dem Ding. Die liegen wirklich so, dass du sie aufsammeln kannst. Das ist Drive-In? Drive-In oder muss ich mich bewegen? Oder stehe ich vielleicht sogar schon drin? Also, da kann man, das ist gerade so eine Autospurbreite, wo man aber zu Fuß wandern kann, bis zur Autobahn. Es hat aber schon der Erste geschafft, dort mit seinem Geländewagen reinzufahren. Ja, aber da wollen wir gar nicht ins Detail gehen. aber da habe ich tatsächlich im Listing geschrieben, loggt von mir aus ohne da gewesen zu sein, wartet einfach die FTF-Leute wenigstens ab und dann könnt ihr den loggen, ohne dahin zu fahren. Aber wenn ihr spoilert, dann lösche ich das. Und da frage ich auch nicht nach und da schreibe ich auch niemanden an, sondern das lösche ich. Punkt. Auf diese ganzen Diskussionen habe ich einfach gar keine Bock mehr. Auf die Project-GC kommen wir noch. Ein Spoilerbild im Listing, das ist mir auch nie untergekommen. Ich würde es auch löschen. Ein Spoilerbild nicht, aber im Text schon, das einer. Und meistens tatsächlich auch aus Versehen. Ja, aus Versehen. Oh, da musste ich mich ganz schön lang machen. Ja, super. Ja, aber das ist ja... Also im Text würde ich es jetzt nicht löschen. Sei denn, er schreibt, dann musst du ja den roten Knopf drücken und dann musst du den grünen drücken. Ja, und dann das meine ich damit. Ne, aber so ein Bild, ich bin ja in der Facebook in dieser Geocaching-Spoiler-Gruppe. Da werden so die. Da gibt's eine Spoiler? Ja, da war ich ganz kurz drin, ja. Da sind so die interessante Cache-Behälter, werden da gespoilert. Gibst du ja offen, es hat letztens einer nach diesem komischen Ding gefragt, wo du Mystery-Caches 5 einstellen kannst und dafür einen bekommst. Dann hat er nur eine ganz normale, ruhige Anfang gemacht, da wurde er sofort zusammengeprügelt. Also, das steht ja ganz offen bei. Ich verstehe es nur nicht. Da war dann auch so ein Kommentar: Oh, hier werden ja die Finals gespoilert. Ja, dann gehe ich nicht in diese Gruppe. Es steht ja völlig da. Spoiler-Alarm, ja, Vorsicht. Das ist es wird kein GC-Code genannt, nur ja. Das ist der Teil, den ich auch nicht verstehe. Wobei, fällt mir gerade ein, die braucht man gar nicht mehr löschen. Soweit ich weiß, kann man doch mittlerweile per Knopfdruck das Ding rot 13 verschlüsseln. Ja, das geht. Und das finde ich reicht, weil wenn das dann einer entschlüsselt, ja sorry, dann will er es ja auch wissen. Also. Das ist mir mal zufällig aufgefallen. Das war auch so, da hatte ich einen Log geschrieben und nachher denke ich, ja, habe ich das denn verschlüsselt? Das ging mir auch mal so. Und dann habe ich das mir angeguckt, du kannst es ja wieder entschlüsseln. Ja. Und da habe ich wirklich gedacht, naja. Kann man was rauslesen? Kann man was rauslesen oder nicht? Vielleicht ist man da als Owner auch ein bisschen zu, weil man ja weil man einfach denkt, ja, man weiß ja, wie der Cache funktioniert. Ja. Dann habe ich es nochmal geändert. Also letztendlich mir das mir völlig Wurst. Ich muss übrigens meine Meinung revidieren. Wieso? Welche? Ich habe beim letzten Mal gesagt, so ein Multi ist der bessere Wander-Cache. Ja. Und ich war jetzt auf zwei. Na, ich nenne es mal nicht Powertrail-Runden, weil so ein du meinst mit Tradis gelegte. Mit Tradis gelegte Runden und die haben mir wirklich gut. Der eine war auch in der Lüneburger Heide, ich suche gerade, wie der heißt. Das waren 16 Caches. Das W01. Das läuft für mich jetzt aber auch nicht unter Powertrail, sondern das ist eher so ein besserer Multi dann. Ja. Der Owner ist Kaio? Ja. Oder KJO, GC4H07J. Und das ist wirklich wie, das ist wie dieser Multi, nur nicht so ganz so lang. Du läufst hier ungefähr, was weiß ich, eigentlich läufst du nur 2 Stunden, wenn du dich ein bisschen blöd anstellst. Eigentlich immer auf den Wegen, wenn man sie denn findet. Die Dose ist, ja, ist es jetzt was Besonderes? Manchmal schon, manchmal eher nicht. Aber das, da ist dann wirklich tatsächlich die Nature, Lüneburger Heide, habe ich auch mal ein Foto gepostet, ist ja ein Highlight. Übrigens, ja? Die Gruppe ist wieder weg, lese ich gerade. Die Gruppe ist weg. Na, ich finde auch, man kann mit ein paar Tradis auch eine schöne Runde legen, die man dann ablaufen kann, wenn es kein Powertrail ist. Ich habe auch schon gar keine Lust, mich alle 160 Meter zu bücken, ehrlich gesagt. Sondern dann möchte ich schon Kilometer dazwischen haben, damit ich auch ein bisschen ins Laufen komme. Also dann finde ich sie wieder cool. Das ist da auch so. Du läufst also so, weiß ich, einen Kilometer dazwischen läufst du nicht, aber so 300-400 Meter auf jeden Fall. Das ist ja schon mal ein bisschen. Man kommt wenigstens mal ein bisschen. Ja, und du wirst dann auch zu Ecken geführt. Das ist dann so ein Teich, hatte ich jetzt auch nicht erwartet, war toll. Und die zweite Runde war die von Fliegerlein. Da muss ich jetzt auch nochmal mein Profil suchen. Die ist irgendwo, da läufst du allerdings auch 600 bis 800 Meter zwischen diesen einzelnen Caches. Das finde ich eine gute Entfernung. Und der hat dann, guckt's einfach in unsere Gruppe, das sieht ja mal so. Ich will ja jetzt hier nicht spoilern. Hat mir richtig gut gefallen. Anno 1897 heißt die Runde. Stimmt, die bin ich auch gelaufen. Die ist cool. 14 plus Bonus. Absolut geil. Ohne jede Frage. Das Ding ist, das war mit, ja, okay. Der ist top. Kann ich auch nur wärmstens. Und vor allen Dingen, du hast auch so schöne Wege dazwischen. Ja, absolut. Das ist auch, ich finde, es hat ja auch einen gewissen Vorteil zum Multi. Wenn einer fehlt, scheißegal. Ja gut, bei dem NDR-Multi, da kann ja eigentlich nichts fehlen. Da musst du ja nur. Ja, aber wenn du jetzt so einen anderen Multi hast mit Zwischenstationen, das ist immer so eine Sache, das habe ich immer wieder, dass ich dann so, vielleicht über Station 6, die geht dann nicht. Ich hatte gestern gerade wieder, war irgendwie Station 5. Genau, stehst du vor so einem gelben Pipeline-Schild und sollst an dem erkennen, in welche Richtung die Pipeline verläuft. Das kann man wohl irgendwie anhand dieses Hutes erkennen. Und dann sollst du 45 Grad davon weggehen. Ich weiß aber nicht, wie man das erkennt. Ach, sowieso immer. Es wird immer schwieriger, habe ich das den Eindruck. Vor allem, was soll das beim Multi? Experten wissen. Ja, genau. Und dann ist, das ging mir auch. Also, oder toll ist immer, zählt die Zaun Fehler oder zähle die Stufen. Zählt die erste mit oder nicht? Zählt die Stufen. Zählt die Stufe ist der genau. Hammer. Ist jetzt die erste. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Geht mir jedes Mal auch so. Sag mal, Jungs, da draußen mit der Lautstärke habt ihr keine Probleme, ne? Ich guck gerade, ich muss ganz schön nachregeln, weil wir immer uns angucken, dann sind wir leiser und wenn wir draufreden, sind wir lauter. Liebe Kopfhörer-Hörer, tut uns leid, aber habt ihr Pech gehabt. Kopfhörer? Da gibt's keine Lösung für. Wir geben uns aber Mühe, das heute auf eine Lautstärke. Weißt du, wie ich das immer höre? Klinke im Autoradio, klinke in das Pad rein und dann volle Lautstärke auf, während ich fahre. Ja, das mache ich aber auch. Also mit durch den gestern natürlich so uncool wäre, weil Bluetooth ist auch das Maß aller Dinge. Ja, ich habe noch eine Dingsprechanlage, die hängt an der Sonnenblende, die macht das per Bluetooth. Und ins Radio habe ich kein Bluetooth dran, weil ich brauche immer sonst kein Bluetooth. Ich finde Bluetooth völlig überflüssig dafür. Wozu habe ich denn den Klinkenstecker da drin? Also ich hänge das Handy immer ran und höre dann die Podcasts. Ja, warum hast du eigentlich den Klinkerstecker da drin? Das ist eine Frage. Ja, eigentlich nur für sowas. Ja, genau, dafür benutze ich die auch nur. Ja. Nee, das kann man schon machen. Ja. So, also T1 haben wir ja, falls auch keiner nicht gemerkt hat, schon abgeschlossen. Wir versuchen, also T1 ist, haben wir ja auch ausgiebig gesagt, was man machen sollte. War auch so ein bisschen die Hoffnung von den Reviewern, dass wir es auch nochmal, von einigen Reviewern, dass wir es auch nochmal dazu sagen, dass denen da auch ein bisschen Arbeit abgenommen wird, wenn man das deutlicher gleich von Anfang an kennzeichnet. Oder man schreibt es halt auch in die Publish-Mail an den Reviewer schon rein. Ich habe da bewusst kein Icon gesetzt, obwohl es ein T1 ist und schon ist alles gut. Und alle sind glücklich, so einfach kann man sich gegenseitig glücklich machen. Und wir versuchen nochmal, ob wir einen Rollstuhl-Volli-Fahrer irgendwie auftreiben können und dann wird es nochmal eine Sonderfolge geben, können wir aber nicht versprechen. Ich glaube, damit haben wir... Ja, das Problem ist, es ist hier in der Nähe von Hamburg. Also nicht, dass es hier keine Rollifahrer gibt, aber... Also nee, hier wäre jetzt relativ, kein, ne? Ich sag mal, 200 Geocaching Kilometer können wir machen. Ja, aber die beiden kamen jetzt unten aus dem Süden beziehungsweise aus dem Osten. Nee, das ist ein bisschen und schwierig. Per Skype habe ich keinen Bock. Das ist technisch alles scheiße. Sorry, kann man machen, weiß ich. Machen auch manche. Das ist aber immer so technische Geschichte, die wenn man dann nicht mit dem PC aufnimmt, sondern wie wir hier mit dem richtigen Recorder, ist das echt schwierig. Und deswegen sollte das schon so... Ich möchte den Leuten auch gegenüber sitzen. Ich mag telefonieren nicht so richtig gern. Das ist... Boah. Eine Kleinigkeit habe ich da nochmal selber, die will man so zwischendurch einstreuen. Die habe ich mir aufgeschrieben, weil es mir letztens wieder auffiel. Ne? Wenn ihr abends cachen geht, nicht alle Cacher wollen unbedingt Sozialkontakt. Ja. Hat man dich angesprochen, du hast nichts gesagt. Nee, aber ich muss es mal dazu sagen. Das fiel mir letztens so auf. Ich gehe irgendwo cachen oder lauf Richtung cachen. Die labern jeder Cacher, der langkommt, an. Auch Cacher, ich sag, kommen da so viele Cacher? Ja, wir sind drei. Es ist ja heutzutage so, es sind einfach so viele unterwegs. Ich habe das übrigens gemacht vom letzten Mal, was ich erzählt habe. Das war eine total coole Erfahrung. Was? Ich bin da so lang und dann kam da, ja, halt, ja, heutzutage versteckt man sich halt nicht mehr, da hängt ja schon das GPS und der geocaching.com Keyard und dann nochmal so ein Trackable. Und Tarnfleck. Na, cachst auch? Ich sag, jo. Und wie viel hast du? Oh nee, ne? Ich sag 2. Oh ja, dann komm mal mit, dann zeige ich dir mal, wie das geht. Scheiße. Es war schön. Also ich hatte eine Einführung, was da noch so empfehlenswert ist, drumherum in der Gegend. Oh, die kriege ich auch jedes Mal. Und das ist hier und das ist ganz klar, aber auch sehr grob ging die zu Werke. Ich bin da eher, wenn ich nicht gleich finde, werde ich grober, ansonsten bin ich ja immer so mega vorsichtig. Ja. Ich habe auch schon Caches nicht gefunden, weil ich dachte, jetzt breche ich was zusammen. Ja, man möchte auch nichts kaputt machen, also klar. Das war übrigens in der Gegend um Schwerin, wo ich hier auch das Foto von diesem sehr empfehlenswerten Letterbox noch gepostet habe. Ja, die kurz nach dir zu war, da hast du doch ein bisschen geguckt. Nee, die ist wieder auf, weiß ich, hatte ich gesehen. Die ist wieder offen, geht C-Code, sage ich gleich. Hast du wieder repariert. Und was mich dann so überrascht hat, ich sag, und was habt ihr jetzt noch so vor? Ja, dann machen wir das da, dann machen wir noch dort und dann machen wir noch da. Und ich sag, ja, was sind das denn? Ja, das sind dann so 88 oder so. Und dann noch Rückweg nochmal, wo wir noch Beifang haben. Oh nein. Alter, früher bist du losgegangen und hast gecached. Heute ist echt so Statistik, so Zahl 88. Ja, das mal ist, eben so, ne? Das ist, ich hätte gar keinen Bock zu. Das allein zu locken, habe ich ja schon. Aber Alter. Trotzdem nochmal, dieser Appell labert doch einfach nicht jeden an, oder? Man kann ja sagen, ey, hallo, auch beim Cachen. Und wenn ihr dann so wie von mir eine Antwort kriegt, nö, und ich gehe weiter, spätestens dann ist es klug, nicht weiter zu fragen, auch wenn ich ein GPS am Gürtel hängen habe. Ist dieser Spruch jetzt gerade neu? Ich sehe das gerade, dieses Geocache-Listing wird noch Charter- oder Premium-Mitgliedern angezeigt. Naja, okay. Nee, habe ich noch nicht. Übrigens, der C-Code ist GC4N9Y5. Von was reden wir gerade eigentlich? Von dieser Letterbox, ach so, die so sehr empfehlenswert war. Die fand ich wirklich gut. Nee, aber ganz ehrlich, ich hatte das ja auch schon mal erwähnt, dass da wirklich einer stand am Cache und dann gehst du lang und denkst, wird er jetzt irgendwas sagen? Und sagt nichts. Dann stehst du 2 Meter vor dem und sagst, hallo? Ja. Ja, hallo. Also, weiß ich nicht. Also, so ein bisschen Sozialkontakt muss drinnen sein. Nee. Klar. Nee, ich gehe da nicht mal hin. Wenn der da steht, gehe ich zur Seite und warte, bis er fertig ist. Und zwar ein ganzes Stück davon weg. Und wenn er jetzt wartet, weil er denkt, du bist so kein Kescher und ihr wartet euch dann gegenseitig kaputt. Ja, dann gehe ich nach Hause. Nee, ich habe einfach, wenn ich abends nach der Arbeit da irgendwo, dann will ich mir noch ein bisschen den Hirn frei blasen lassen vom Wind. Dann habe ich keinen Bock von irgendeinem. Die kommen ja auch glücklich winkend schon auf dich zu. Du hast das Gefühl, gleich werden sie dich anspringen. Und so wie das Vierwab gerade schreibe, ich umarme und küsse gleich jeden Kescher. Ich habe das Gefühl, es gibt Menschen, die tun wirklich genau das. Also ich laufe dann schon, um wegzukommen. Ich will mich dann nicht unterhalten. Wenn ich da hingehe, ist das was anderes. Aber selbst dann bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich ja nicht weiß, ob der sich unterhalten will. Nur weil wir zufällig das gleiche Hobby haben. Wie gesagt, guck dir die Kescher an. Wir kommen ja gleich noch zu einem Thema Arbeit. Die sind sehr unterschiedlich und nicht jeder hat, ich sage mal, geh in eine Bibelstunde, da kriegst du genug Sozialkontakte, da nicht beim Cashen. Naja, Sozialkontakt will ich ja jetzt auch nicht, aber so ein bisschen, ich finde es ist immer sehr ein bisschen unfreundlich, wenn du so Geocacher triffst, weißt du? Ja, wenn ich, bin ich. Wenn, ja, ich rede ja nicht von dir. Ja, bin ich aber. Ich bin auch so, ja. Okay, also ich hoffe, der letzte Podcast. Immer, wenn ich so einmal zu dir antworte, dann musst du doch eigentlich merken, okay, der hat jetzt wohl keinen Bock, sich zu unterhalten. Wie soll ich denn das sonst höflich machen? Dann denke ich immer, der ist ja total komisch drauf, dem sitzt bestimmt eine Wurst quer oder irgendwas. Genau, lass mich aber in Ruhe, ich habe mein Ziel erreicht. Typisch, nee. Dann kannst du ja sagen, okay, kannst du sagen, ja, ich bin hier, brauchst mich, ja, schön, Cash ist da, aber ich würde dann gerne alleine cashen. Das ist ja. Dann sind die Leute beleidigt da. Habe ich versucht, nee, ganz ernsthaft, habe ich versucht. Dann sind die Leute beleidigt, weil sie sich dann vom Kopf gestoßen fühlen. Wenn du sagst, dann denken die, oh, der ist aber muffig. Also ich frage immer, weißt du, ich war jetzt hier bei dieser Runde in der Lüneburger Heide, also nicht bei, ne, was ich dir gerade erzählt hatte, da bin ich dann auf ein Pärchen gestoßen. Und dann habe ich so gefragt, na und, fangt ihr gerade an oder kommt ihr von da hinten? Nee, wir sind auch gerade da. Dann habe ich jetzt gesagt, na, kann ich mich euch anschließen oder wollt ihr alleine cashen? Dann würde ich jetzt hier noch warten. Ja, kann man ja sagen, nö. Und letztendlich sind wir aber dann 2 Stunden lang zusammen darum geturnt. Aber dann kannst du was auch ganz cool war. Irgendwie haben die alles gefunden. Kannst du damit umgehen? Ob das jeder kann? Also ich will mich da, aber so ein bisschen freundliches Hallo, das muss aber drin sein. Nee. Nicht, wenn ich abends unterwegs bin. Was bist du für ein Stinkstich? Nein, ich habe das vorher versucht. In dem Moment, wie gesagt, ich war abends in Winsen unterwegs, gehe da lang und der kommt schon Fahrradradeln, das Gerät schon vor sich hin winkend auf mich zu. Na, suchen Sie was? Und jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Ich sage, hallo, dann werde ich den nicht wieder los, ohne unhöflich zu werden. Das ist so. Das habe ich schon probiert. Oder ich sage, dann fährt der weiter, weil er denkt, was ist denn das für ein Muffelkopf? Dann sagst du, Polizei, ist hier ein Drogenversteck gemeldet worden. Können Sie dazu irgendwas beitragen? Ich ziehe einfach dieses Hochstromgerät aus der Tasche und sage, komm mal her. Ja. Ah, nee, ich weiß auch nicht. Also, du wurdest gesiezt. Ja, das stimmt, der hat mich tatsächlich gesiezt. Ja, ich werd alt, das weiß ich ja. Aber wenn jetzt noch einer wieder mit Verschleiß anfängt, dann schalte ich hier alles ab. Viel schlimmer finde ich immer diese Kindergruppen, weißt du, wo dann so 20 Kinder irgendwo zu diesem Cache rumrennen und sagen, ja, da ist er. Dann bin ich schon gleich. Ich glaube, Uwe hat mir das mal erzählt. Da ist der Schatz. Da kriege ich Plack. Und das kann ich auch verstehen. Ich habe ja, weißt du, wen ich vorhin sagte, der mich da wieder anschießen wollte, ohne jetzt mal Namen zu nennen, hatte ich dir erzählt. Mhm. Den hatte ich damals mal kennengelernt beim Nachtcash. Da können wir den mitnehmen? Ich habe gesagt, wir kennen den nicht, nimm den mal mit. Und dann war er irgendwie und seine, weiß ich, 2 Verwandte oder was noch mit. Ja. Die haben beim Nachtcash jeden einzelnen Reflektor begrüßt mit, oh, da ist er! Nach 4 Reflektoren habe ich schon zu Heike gesagt, ich fahre jetzt nach Hause, ich werde irre. Und Heike, komm, bleib ruhig. Der eine Nachtcache, denn ist gut. Ich hatte da wirklich kurz vorm Umdrehen. Aber bei jedem verschissenen Reflex, du, da ist er! Und in einer Lautstärke, dass kein Tier mehr im Wald war. Boah. Ich hab ihn! Hast du da, die Umarmung habe ich bekommen, fällt mir gerade ein. Ja, ich habe die Umarmung, von allen habe ich sie ihm gegeben. Das Geburtstagskind? Warte mal, das Geburtstagskind ist jetzt da. Wie ist das? Bliro, jetzt kann ich es lesen. Siehst du, auf diesem Bliro. Monitor geht das. Hier habe ich die Buchstaben schon größer gemacht. Und das Schöne, ich habe extra noch eine Torte gebacken und dem Jürg auch noch, weil der Jürg hatte nämlich das auch Geburtstag. Wir haben hier die Yes-Torti. Die hast du nicht angezündet. Nein. Wenn du es so sagst, ich habe die Torte gebacken. Ja, hast du eine Yes-Torte gebacken. Du musst sie aber anzünden, hast du noch nicht? Ja, ich wollte nicht, dass es eine Zeile runterkommt. Vom Monitor stört die auch. Wir sind wieder echt richtig. Also was wir jetzt mal vorziehen, ne? Das hatten wir vorhin mal schon mal kurz drüber gesprochen. Wir haben etwas bekommen und bevor uns das wieder irgendwer klaut oder so, oder kann ja immer mal passieren. Ja, zufälligerweise hat man dieselben Themen. Das alle ist das gleiche berichten, ja. Manchmal auch zu schnell, wie beim Muggelmagazin. Entschuldigung, der musste sein. Aber das Thema ist jetzt durch, ne? Ja, Muggelmagazin hörst du plötzlich nichts mehr. Die Werbung machen sie alle nicht mehr. Naja, aber er scheint das doch dann noch so. Nee, er hat schon wieder ein Event gemacht. Wir haben ja hier in Neuwulmsdorf diesen Das Seba, der macht ja auch viele Evente. Und der hat bei Facebook irgendwo gepostet, wenn man auf irgendeinen Link geht, wo es um diesen Günther ging. Und von da aus weitergeht, dann hat er wohl seinen Namen umbenannt und hat schon wieder ein Event gemacht und reichlich Preise verteilt, die er vorher nämlich zusammengeklaut hat. Also der ist noch unterwegs. Aber ganz ehrlich, das ist nimmt ja, wenn du das wirklich, ich habe das letztens irgendwo im Geo-Club gelesen, XYZ, ich mache da ein Event und ich hätte gern, dass mir Geocaching-Shops irgendwas sponsoren. Ja, genau, so hat er das aufgezogen. Na, so die Frage. Und die Frage kommt ja auch tatsächlich bei den ganzen Shops an. Mhm. Ich mache hier ein Event mit 5 Leuten. Mhm. Können wir irgendwas sponsern? Ja. Die verschicken das aber auch teilweise, ohne dass du fragst. Wir sind, glaube ich, der einzige Podcast, der keinen Gründel gekriegt hat. Oh. Wir müssen uns echt zu denken. Ich glaube, er weiß auch warum. Wir haben ja gerade einen Podcast gehört, wo mir wirklich erzählt wurde, dass er den Gründel mit beim Cachen hat und da mal nachschlägt, wenn er was nicht weiß. Ich mag den Jungen, ich glaube ihm vieles, aber sorry, sei mir nicht böse, das nehme ich dir nicht ab. Jörg, wir sind ja auch total bescheuert, wir müssen ja viel mehr Schleichwerbung einbauen. Damit wir auch so eine Bücher kriegen, die ich nicht brauchen kann. Ja, also. Ich nehme mal jetzt einen Schluck aus dieser wunderbaren Vitell-Flasche. Französisches Wasser macht mich ja immer ganz besonders. Stimmt, besonders will ich bei. Nein, wir werden keine Werbung einstellen. Ich habe übrigens einen Schluck, da steht Johannes drauf. Echt? Wo ist denn die, aus dem Vatikan? Irgendwer schrieb doch, solange Menschen Cola-Kisten durchsuchen nach bestimmten Namen, ja, hält er für war das? Irgendwo hatte ich auch so ein Bild gesehen, die Problemflaschen, Kevin und Shakira. nein, dann hätten wir nochmal zurück zum Thema. Da frage ich mich natürlich, welchen Vorteil hat ein Geocaching-Store oder ein Online-Store, wenn er dir jetzt 3 Münzen schickt für dein Event? Ja, wenn ich dann kommt sein Name. Ja, sein Name, aber musst du googeln. Also und wer das als Shop macht, ich weiß auch nicht. Also ich kann es auch nicht. Da kommt da nichts rüber. Da geht der Günther Cash noch mit seinem alten Namen. Bleiben wir jetzt mal bei dem Namen. Ja, wenn der jetzt eine Verlosung macht, dann ist es doch nicht so, dann verlost er es doch. Der kann natürlich sagen, dieses wunderbare Buch ist gesponsert vom Brockhaus. Ja. Aber da interessiert sich doch am Ende der es gewinnt, weiß doch da nichts mehr. Meinst du, der den Gründel mit zum Cash nimmt, hat auch den Brockhaus noch dabei? Im Rucksack. Nee, sorry, aber als ich das gehört habe, lag ich echt auf dem Sofa. Ich meine, vielleicht nimmt er ihn ja wirklich mit und schlägt dann nachts im Wald irgendwas im Gründel nach. Ich weiß es nicht. Ich kann dir empfehlen, kauf den Android-Handy und alles, was im Gründel steht, kannst du dir da downloaden. Und dann geht's in Tools, dann hast du irgendwelche Listen, da steht genau das alles drin. Also das soll jetzt kein Aufruf sein, den Gründel nicht zu kaufen. Versteht das jetzt nicht falsch? Ich kenne den Gründel gar nicht, also den Autor nicht. Du machst das gut mit der Namensnennung. Ja, stimmt. Du musst das aber subtiler einbauen. Ich hoffe, ich krieg bald eins. Nein, ich habe tatsächlich auch so ein Gründelbuch gehabt. Habe ich mal zum Geburtstag geschenkt gekriegt von Mama und Papa. Mhm. Habe ich dann in irgendeinem Cache getan. Das Problem bei dem Buch ist, was ich jetzt habe, da bin ich dann auch anders sozialisiert. Als ich angefangen habe, musste man sich diesen ganzen Scheiß selber zusammensuchen. Und da brauchte ich, als das Buch kam, hatte ich alles, was da drin steht, hatte ich schon irgendwie liegen. Heute kriege ich das als Geocaching-App oder sonst irgendwas hier, als dieses GC-Tool, so wie das heißt, aufs Handy. Was soll ich mit diesem Buch, und geschweige denn, ich nehme ein Buch mit zum Cachen. Sorry, aber wo transportiere ich das denn? Na, ich weiß nicht, er hat mal verschiedene. Ich glaube, im Angebot gab es nicht auch eins, was speziell Mystery ja. Lösung? Das wäre das ideale Buch, oder? Das nehme ich dann mit in den Wald, um die Mysteries vor Ort zu lösen. Nee, das machst du zu Hause. Nee, der nimmt das ja mit, der das erzählt hat. Egal, ja. Magst du mir mal ein wenig von diesem tollen Bonner Konfekt reichen? Von was? Von dieser Bonner Süßspeise. Oh ja. Was sind das? Tanzbären? Ich weiß mal nicht, was da drin ist. Das ist nur die Verpackung. Ich glaube, so, Kekse drin. Sonst muss ich ja das da aufmachen. Ja, können wir auch. Aber ich glaube, da sind Kekse drin. Die schmecken mal ganz gut, hat Heike gesagt. Nee, da sind meine Schokobons drin. Also Seidelkonfekt. Wir sind schon ziemlich stringent heute, also es geht eilig. Ich kenne wieder den Autor noch. Ich esse am liebsten Seidelschokolade. Guck mal, Gerald kennt die Bücher nicht. Ja, Gerald, deswegen hast du auch nicht so viele Founds. Ja. Weil du die nicht gelesen hast. Nein, Gerald, das ist so, der beschreibt im Prinzip das, was wir beide uns zu unseren Anfangszeiten selber aus dem Internet zusammengesucht haben. Das macht er allerdings relativ gut. Also für einen Einsteiger ist dieses Buch gar nicht mal verkehrt. Ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, mit dem Buch in den Wald zu laufen. Also das Einzige, was ich am Papier mitnehme, ist Klopapier. Und dafür wäre mir das Buch zu teuer. Da wären wir wieder beim Thema. Da gibt es keine Bilder von, nein. Genau, das ist, was Heckenland sagt. Das ist so ein klassischer, was schenke ich dem denn zum Geburtstag? Und das finde ich gar nicht schlecht. Warum nicht? Ich meine, das ist dieses Buch von Bernhard. Wenn du Geocacher bist und das erste von ihm gelesen, also du bist Geocacher. Ach, Hohecker meinst du? Hohecker. Bernhard, ist mal. Wir sind auf du und du. Wir treffen uns manchmal in Berlin und so. Ach so, Zwecknase. Ja, der ist wirklich klein. Ja. Aber Peter Maffay ist noch ein Tick kleiner. Peter Maffay geht ja bis zur Kniekehle. Nö, das erste Buch von ihm habe ich tatsächlich auch geschenkt bekommen zum Geburtstag als Hörbuch. Das hat mich unterhalten, so. Das hat irgendwie 5 Euro gekostet, aber das hat mich unterhalten, war es absolut okay. Als mehr habe ich es aber auch nicht gesehen jetzt. Na, ich finde, wenn du Geocacher bist, dann ist das nicht so das ideale Geschenk. Wenn du gerade damit anfängst, ist es das Top-Geschenk. Ja, das stimmt, weil er nette Geschichten erzählt. Das sind so die typischen Stammtischgeschichten, die er erzählt. Das fand ich aber auch okay. Also das Buch fand ich wirklich in Ordnung. Also wie wir. Wir müssen ein Buch schreiben. Ja, aber wir sind nicht so klein und haben nicht so viel. Ich habe noch mehr Haare. Ich hab's ja auch, aber nicht auf dem Kopf. Guck mal, Gerald, das darfst du aber nicht sagen, Mensch. Du hast die ganzen Hohecker weggeschmissen. So, wir wollen jetzt auf diese Arbeit endlich kommen. Ah ja, komm mal auf die Arbeit. Hast du da den Link stehen? Oh Mensch, sie hatte mir den auch irgendwo geschickt. Den Link habe ich nicht. Den hast du nämlich, du hast nur die Arbeit reingestellt in Evernote. Ich ahnte sowas. Ich glaube, den Link habe ich auch hinterhergepackt. Ich muss mal gucken. Also, wir haben bekommen von Madame Vielwald, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Ist ach so, ja, sie hat es, genau. Auf jeden Fall eine wissenschaftliche Arbeit. Eine Diplomarbeit sogar, ne? Ja, und jetzt komme ich nicht auf diesen Namen. Und da mein Handy im Flugmodus ist, kann ich da ja, auch nicht Moment, so drauf gucken. Du musst jetzt noch ein bisschen überbrücken. Ja, ich habe mit der Ownerin auf jeden Fall, mit der Ownerin ist gut, mit der Autorin jedenfalls gemailt und habe sie gefragt, hör mal, dürfen wir das veröffentlichen? Also, was heißt veröffentlichen? Dürfen wir darüber sprechen und auch Teilausschnitte davon vorlesen? Ich schalte den Chat jetzt mal in den Hintergrund, also wir reagieren jetzt mal eine Weile nicht auf euch, weil wir jetzt die Arbeit in den Vordergrund holen. Das hört sich auch an die Arbeit in den Vordergrund. Hier, wo ist die überhaupt hin, die Scheißarbeit? Da, na, nee, das ist sie nicht. Na, sowas kannst du jetzt aber auch nicht sagen. Ah, Worte wie Scheiß muss ich mir auch abgewöhnen. Das ist alles nachher irgendwie rauspiepen. Das ist eine Diplomarbeit. Ich fasse das jetzt mal sehr einfach, die sich mit der Psychologie beim Geocachen beschäftigt, beziehungsweise der Geocacher. Ich glaube, das bringt so auf den Punkt. Ja. Eine differenzialpsychologische Betrachtung. Genau. Und hast du da den Namen drin? Ja, es öffnet gerade. Die heißen irgendwie 2 Einsamkeit oder irgendwie so oder 1-2er. Diese komischen Namen haben sie. Gucken wir gleich nach. Auf jeden Fall ist das eine Diplomarbeit über die Psychologie der Geocacher. Und ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber ich glaube, das war eine ganze Menge Leute, die da auch befragt wurden. Also das ist nicht irgendwie so 0815 Arbeit, sondern da steckt echt Arbeit und Aufwand drin. Das ist auch keine leichte Kost. Das sind zwar nur 93 Seiten. Ne, willst du jetzt den richtigen Namen nennen oder? Ja, steht ja oben drin, also kann ja jeder dann lesen. Ist also von Stephanie Balster. Und hat sie da auch irgendwie? Ist eine differenzialpsychologische Untersuchung der Geocaching-Community und deren Abgrenzung zur allgemeinen Bevölkerung in Deutschland. Hört sich schon gut an. Titel fand ich schon so geil. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht ganz leichte Kost. Es sind so rund 90 Seiten und es ist halt eine wissenschaftliche Arbeit. Das heißt, da steht auch ganz, ganz viel drin, wie das aufgebaut ist, warum das so aufgebaut ist. All das, was jetzt den geneigten Geocacher nur bedingt interessiert. Aber eben auch was über Geocacher. So ein paar Sachen wollen wir einfach nur noch mal kurz aufgreifen, gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil man eigentlich nur empfehlen kann, muss man selber lesen. Das ist übrigens die erste Arbeit, die ich auch sehe. Man sieht das ja häufig mal. Nee, es gab schon welche. Ja, ich sehe das immer nur im Forum. Ich schreibe jetzt gerade meine Arbeit, brauche ein paar Geocacher, ich habe da irgendwas gebastelt, mal ein paar Fragen denken. Aber das letzte Endeffekt, so eine Arbeit habe ich noch nie in der Hand. Also die erste gab es, glaube ich, 2007 oder so. Da gab es schon mal sowas und da ging es auch darum, wie die sich zusammensetzen, die Geocacher. Das heißt, der durchschnittliche Geocacher ist x Jahre alt und so. Und da habe ich auch mitgemacht und habe auch von ihr, also alle, die mitgemacht haben, haben auch die Arbeit geschickt bekommen. Die war damals auch schon ganz interessant. Okay. Also die konntest du auch, aber die konntest du nicht downloaden, die hast du halt nur von ihr bekommen. Aber wollen wir hier gucken. Ich muss die Schriftgröße haben. Also es fängt natürlich an mit einer normalen Erklärung für den Nicht-Eingeweihten, um was es überhaupt beim Geocaching geht. Und dann geht es auch relativ sehr zeitnah in die... Sehr, sehr wissenschaftlich schon. Genau, in die Vorlieben und in die Charakterisierung. Ne? Genau. Was haben wir hier? Die Autorin hebt vor allem die passive Rolle hervor, die der Geocacher. Ich kann das von hier nicht lesen, verdammte Scheiße. Kannst du das lesen? Was du da gemacht hast. Ja, die Autorin hebt vor allem die passive Rolle hervor, die der Geocacher einnimmt und begründet dies mit dem Unvermögen, sich selbst Ziele setzen zu können. Genau. Das ist so ein gutes Statement. Warte schon mal Punkt, weil das Statement fand ich schon mal, da hat sie eigentlich schon alles auf den Punkt gebracht. Das geht mir tatsächlich so. Das gebe ich, also ich rede jetzt gar nicht von anderen, sondern von mir selber. Ich habe keinen Bock zu wandern, ohne ein Ziel zu haben. Und ich krieg's nicht hin, mir selber Ziele zu setzen. Da ist tatsächlich was dran. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja. Klingt ja, was, doof, aber es ist so. Was glaubst du, warum Runtastic oder Runkeeper solche Apps funktionieren? Das ist ja auch so. Erwähne die bitte nicht. Ich kriege Kotzkrämpfe. Ich habe schon Leute entfolgt, weil ich den Scheiß nicht mehr sehen konnte. Ich bin totaler Fan davon, aber es funktioniert so. Dieses Belohnungssystem, das funktioniert auch bei Geocaching. Das ist aber peinlich. Weil bei GC, weißt du, mit dem Souvenir, ja. Und ich bin dabei beim Event. Ja, ich will dieses Souvenir. Echt? Ich nicht. Das lasse ich aus. Ich will das nicht. Egal, machen wir es mal. Okay, ich erzähle weiter. Oder soll ich das jetzt alles vorlesen? Nee, ne? Nee, nur dieses Gelbe hier. Den Erfolg des Geocachings erklärt sie damit, dass es der natürlichen Umgebung subjektiv an Spannung mangelt, richtig? Genau. Ein Kennzeichen der erlebnisorientierten Gesellschaft. Und diese durch Geocaches erzeugt werden kann. So, wie auch nach, jetzt kommen Autoren, ja, das dabei war ein großes, dem Geocaching ein großes Bildungspotenzial zu. Also wird zugeschrieben. Ein weiteres Motiv bezieht sich auf die sportliche und körperliche Komponente, die über den Faktor Gesundheit und Herausforderung hinausgehen. Genau. Die über die Faktoren Gesundheit, also jetzt muss ich hier schirmen und so weiter. Ja, das reicht ja schon. Aber das ist so das, das finde ich, das fasst schon fast alles zusammen, was ich auch sofort unterschreibe. Ich habe mich gerade verlesen. Hier stand, gemeint sind hier außergewöhnliche körperliche Reize wie Klettern, Balancieren und Kriechen. Ich hatte Kreichen. Ja, würde auch passen. Diese Bewegung kennt jeder noch aus seiner Kindheit, übt diese im Erwachsenenalter jedoch kaum beziehungsweise nicht mehr aus, nicht zuletzt als Konsequenz des veränderten Alltagslebens. Deswegen sind diese diese Modder Runs, die waren jetzt hier auch hier die coolste Sau von Heidenau irgendwo. Das ist so, wir müssen so Schlammgräben robben und so Lauf machen. Deswegen sind sie so beliebt. Ja. Die zahlen Geld dafür, dass du dich einsaust. Ja, ich sage, also, ich finde diese Arbeit wirklich, also gut, also da, sie hatte so ein bisschen, ich hatte gefragt, dürfen wir da was von veröffentlichen und so, sagte sie, solange ihr die Arbeit nicht in Dreck zieht, also sei gewiss, diese Arbeit ziehe ich gewiss nicht in Dreck, weil die finde ich einfach klasse. Ich erkenne mich an so vielen Stellen wieder, nicht bei allem, also bei einem oder anderen würde ich auch widersprechen, aber bei ganz vielen Sachen. Jetzt kommt nämlich auch der nächste Punkt, den kann ich tatsächlich sogar lesen von ihr. Hast du Krüger gestellt? Nee, das ist die rechte Seite, die ist dichter dran. Der Vergleich mit anderen Geocachern motiviert demnach zur verstärkten Ausübung von Geocaching. Hierbei ist es auf verschiedenste Weise möglich, mit Konkurrenten zu übertreffen. Ja. Dann stehen auch wieder andere Autoren zwischen, die brauchen wir ja nicht nennen. So kam es bei der Veröffentlichung, kann bei der Veröffentlichung eines neuen Geocaches die Jagd nach einem ersten Fund FTF einen großen Anreiz bieten. Auch aufgrund der Anzahl der bisher gefundenen Caches, bla bla bla. Gerade das mit dem FTF, das ist nämlich das, was ich mit meinen 4 Caches, die ich gelegt habe, gleich gemerkt habe. Das erste, was schon kam, das dauert eine Weile, aber der 5. oder 6. Piste sich schon so ein bisschen an dem Lock, warum ich die dann nicht so nacheinander machen würde. Hätte ja gleich alle machen können. Ja, ich wollte aber, dass verschiedene Leute eine FTF machen können. Das passte denen aber schon wieder nicht. Ja. Oh, da müssen wir auch noch dazukommen. Hast du das mit geredet von dem einen, wo der eine den FTF gemacht hat und die Leute, die sonst die FTF machen, haben es nicht anerkannt? Weil er nicht mit Datum gelockt hat. Ja, da kommen wir auch noch hin. Ja, den habe ich auch noch mit auf. Aber viel wichtiger ist der nächste Satz. Den musst du unbedingt vorlesen. Warte, ich wollte noch mal gerade gucken. Ich gucke mal so ab und zu zum Chat rüber, weil es hat immer noch keiner gefunden, wie die Seite wirklich heißt. Ich muss nachher noch mal gucken. Lies mal den nächsten Satz. Ich guck mal eben, ob ich gerade was an. Warte. Ich mach mal die E-Mail. Bin gleich so weit. Mach das E-Mail im Hintergrund auf. Die Seite haben wir. Auch aufgrund der Anzahl der bisher gefundenen Geocaches oder von besonders schwierigen oder anspruchsvollen Caches lassen sich soziale Vergleiche ziehen, die das Selbstgefühl stärken können. Das ist auch so ein Punkt, wo ich dachte, also das geht mir tatsächlich, ehrlich gesagt, es geht mir tatsächlich nicht so, aber ich weiß, da sind so etliche, wo ich genau das echt extrem merke. So, und jetzt muss ich mal gucken. Wobei das alles noch die Theorie ist, die sie dann natürlich mit dieser Arbeit versucht zu beweisen. Ja, ne? Wo habe ich das eigentlich hingelegt? Hier, scheiße, jetzt finde ich diesen Log nicht. Oh, Mädel. Das müssen wir alles rausschneiden, rauspiepen. Die ganze Scheiße. Sonst werden wir bei iTunes wieder x, weiß, erraged. Na, dann ist das auch nur noch halb so lang. Das ist natürlich ein Vorteil. Oh, Mist, ich krieg das nicht zusammen hier. Lies schon mal das nächste. Ich suche noch mal. Was du gelb markiert hast. Ja, das waren also die Sachen. Auch Hawley, oder wie auch immer er heißt, identifiziert zwei Arten von Geocachern. Den Sport-Geocacher zeichnet sich demnach vor allem durch die Suche nach Wettbewerb und Grenzerfahrung aus, nimmt unter Umständen erforderliches Verhalten in Kauf, beziehungsweise sucht dieses gezielt auf. Die spielerischen Aspekte des Geocachens bevorzugen hingegen die Hobby-Geocacher. Sie meiden die Konkurrenz mit anderen Geocachern. Was bist du? Ja. Das ist nämlich genau der Teil, wo ich nämlich zum Beispiel nicht ihrer Meinung bin. Deswegen habe ich den auch mal rausgezogen. Ich glaube auch nicht, später kommt sie noch drauf, dass es eigentlich drei Geocacher-Typen gibt. Den Sissi-Cacher, den Statistik-Cacher und den Genuss-Cacher. Und auch das sehe ich nicht so. Ihre Deutung kann ich nicht nachvollziehen. Sie sagt zum Beispiel, der Genuss-Cacher macht hauptsächlich hochwertige Caches. Ja, stimmt, das hatte ich mir nochmal rausgenommen. Das kommt ganz hinten im Fazit, in der Auswertung. Ja, aber das macht der Statistik-Cacher in meinen Augen auch. Der Statistik-Cacher hat aber mehr Zeit. Das heißt, der nimmt den Müll auch mit. Also es gibt mit Sicherheit Mischung aus Genuss-Cacher und Statistik-Cacher. Ja, das gibt's immer, das ist klar. Das meine ich. Ich kenne aber ganz viele, die ganz viele Founds haben, die aber echt gerne Lost Places und alles mitnehmen. Nur haben die einfach auch ansonsten genug Zeit, um diesen ganzen Müll nebenbei zu machen. Jetzt gibt's den reinen Genuss-Cacher, der wenig Zeit hat. Der macht nur die hochwertigen. Deswegen finde ich die Deutung etwas zu einfach zu sagen, der Genuss-Cacher macht die Leitplank-Mikros nicht. Nee, der macht die vielleicht nur deswegen nicht, weil er die Zeit dafür nicht hat. Also da bin ich nicht so ganz, also da ist die Deutung, du hast natürlich auch immer noch das Problem, dass die Geocacher ja nicht ehrlich sind. Ja. Der dir erzählt, dass für ihn das Wichtigste ist, sich draußen in der Natur zu bewegen, den triffst du mit dem Geländewagen mitten im Wald irgendwo. Weißt du, da wird's dann nämlich echt auch lächerlich. Das muss man auch mal klar sagen. Ich möchte jetzt aber mal endlich den Link nennen, weil das ist mir wichtig, dass die Leute sich das auch mal angucken können. Ach so, hier hat sie nur geschrieben, dass wir das dürfen. Scheiße. Guck mal, hier ist die Adresse. Piep. Zwei Einzelgänger. Guck mal, ob du da einen Link findest. Und zwar wird das so geschrieben, zwei Einzelgänger, aber das E ist praktisch. Also das geht ineinander über. Und ich glaube, das war www2, also sozusagen zwei Einzelgänger geschrieben. Guck mal, ob da der Link ist. Jawohl. .de, ne? Ja. Ach so. Und ja. Da meine ich, wollte sie das hinstellen. Das hatte sie mir jetzt noch zuletzt geschrieben. Jetzt habe ich die Mail aber hier nicht griffbereit. Ja, Mann. Zweitens, ja, er sucht. Hier findet ihr demnächst an Geocachen für Diplomarbeit. Ja, genau, das ja. Ist da. Da ist der. Lies nochmal vor den Link da. Ja, zweinzelgänger.de und dann auf Diplomarbeit links in der Auswahlliste drücken. Da ist dann das PDF zum Download. 91 Seiten stark, glaube ich, oder 93, ja, irgendwie so. Um die 90 Seiten, ja. Sehr psychologisch angehaucht. Willkommen beim Psychotalk. Ja, ist schon sehr wissenschaftlich, ja. Das Ganze. Also, da merkt man so eine Diplomarbeit. Man muss sich da, also, das ist schon schwere Kost, aber ich finde auch, es lohnt sich. Also, mein Gott, wir haben ja keine Kleinkinder als Zuhörer, hoffe ich mal. Von daher, da beißt ihr euch durch. Statistik-Cacher bevorzugen übrigens große Fundzahlen bei einer hohen Cache-Dichte in einer bestimmten Region. Deswegen treten die eher häufig in Ballungsgebieten auf. Ja, das ist eine der Theorie, die hier herauskommt. Das sind so Sachen, denen ich jetzt, deswegen, wir brauchen da jetzt auch gar nicht groß weitergehen. Die können ja, der Berufene lockt Dosen, an denen er nie war. Ja, soll er doch machen. Also da kannst du uns jetzt nicht mit erschrecken. Also mich schlampe sowieso nicht, weil ich piep ja sogar OCs da rein, wie ich heute noch mal extra darauf hingewiesen habe. Nein, aber also, für den ist ja echt, naja. Ich kenne ihn sowieso kaum. Also ich habe zwar noch mehr gelb, aber das reicht eigentlich schon als Teaser, weil ich möchte eigentlich, dass die Leute sich da auch selbst mit beschäftigen und wir jetzt nicht auch noch nur so ein paar Sachen rausgreifen, dann sieht das so aus, als wenn wir da Meinung machen wollten oder so. Nö. Ganz im Gegenteil. Aber lest euch das echt mal durch. Also wer an sowas Interesse hat, da erkennt man sich schon an vielen Stellen selber wieder. Wieder. Und was bist du jetzt? Gar nichts von dem, was sie da hat. Und wo würdest du dich, wenn unter diesen drei Typen reinsetzen? Ich habe genau folgendes Problem. Also Sissi Cacher, die beschreibt sie so weit ab von mir, das passt gar nicht. Der macht also nur so Leitplank-Mikros, das passt nicht. Ja? ich suche mir die nicht speziell raus, aber ich mache auch viele schwere, weil ich da Spaß dran habe. Ich habe auch kein Problem damit, nur einen Punkt an einem Tag zu machen. Ich meine, das habe ich nicht nur bei Nothing But Stones, glaube ich, bewiesen. Andererseits nehme ich aber auch Leitplankenmikros mit, einfach weil ich nur 4 Tage arbeite und diesen Freitag komplett zur Verfügung habe. Und an dem suche ich keine schweren, sondern da möchte ich einfach Meter machen. Und schon hänge ich genau zwischen diesen Einteilungen, die sie gemacht hat. Bei mir ist es ähnlich. Also ich bin schwanke, ich glaube, immer zwischen Statistiker und Genusscacher. Ja, bei mir ist es meistens sogar so, wenn ich so eine Powertrail-Runde mache, die ich ja dieses Jahr irgendwie noch gar nicht so richtig gemacht habe, danach kann ich nicht eine zweite Powertrail-Runde machen, das können ja manche auch, die dann 3, 4 machen, ja, ich weiß. Sondern dann brauche ich echt Ruhe. Ja, da muss man mal so... Ruhe. Und dann finde ich immer ganz, dann sage ich mir immer, jetzt muss ich mal wieder Multi machen, Multi ist ja ganz toll. Und dann denke ich mir, ja, da kommt ja aber nichts auf dem Faunzähler rüber nach einer Weile und dann bin ich wieder beim Powertrail. Echt, bei mir gehen die Multis meistens nicht mal wegen der Faunzahl zu Ende. Das wird mich, da gucke ich mir aber tatsächlich nicht mehr drauf, seitdem ich die Statistik auch nicht mehr aufbereite. Aber was mich bei den Multis manchmal echt malig macht, ist, wie gesagt, hängst an Station 6 und die ist scheiße. Also der ganze Cache ist toll und dann kommt eine Station dazwischen, die so richtig, wirklich schlecht ist, so, jetzt brauchen wir nicht auspiepen, und dann ist der ganze Multi platt. Oder du kommst doch gar nicht weiter oder so. Deswegen gibt's ja, das finde ich wiederum bei den Nachtcaches so gut, weil da viele auch so gestaltet sind, dass du, wenn du bei einer Station nicht weiterkommst, das trotzdem, dass du dann vielleicht einen Kilometer zusätzlich gehen musst, und dann bist du wieder drin. Dann finde ich die auch gut. Das finde ich gerade richtig bei Multis. Ja. Oder sind welche, ich muss ja mal welche suchen, die ich mit Heike dann mache. Die ist ja nur keine richtige Cacherin, die möchte laufen werden oder Spaß haben. Und so wie jetzt, morgen werden wir dann tatsächlich wieder mal nach Stade wohl fahren, wenn das alles klappt. Und da muss man 24 Haustüren suchen. Solche finde ich dann auch wieder cool. Ah, oh, weißt du, worauf man richtig Bock hätte? Da unten im Rheinland, so CSI, 24. Oh, 24 ist für mich so, Entschuldigung, ich weiß, da wäre ich wieder für gesteinigt für, aber... Ja. Der Owner soll in die Bibelstunde gehen. Sorry, ich habe jetzt die Logs gelesen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die gemacht haben und. Letztendlich ist er scheinbar nicht wirklich machbar, ohne dass der Owner hilft. So, also muss ich den bebetteln. Und wenn ich einen Owner habe, der mag das, wenn ich ihn anrufe, bebettelt, sorry. Ich kenne den nicht, ich will ihm auch nichts vorwerfen. Sondern das ist jetzt einfach ein Vorurteil von mir. Und ich will, wenn ich schon merke, das ist so ein Cash, wo der Owner dann ein bisschen noch seine Nummer dazu schreibt und sagt, kannst du mich zur Not auch anrufen, dann ist kommt auf jeden Fall alles. Finde ich da aber... in Ordnung, weil es ja so ist, dass du in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Aufgabe erfüllt haben musst. Und wenn du die nicht erfüllst und du sitzt dann als Team zusammen und bist dann raus, dann ist ja diese Telefonnummer praktisch die Lösung für dich als Team, um doch noch ein Erfolgserlebnis zu haben. Weil sonst hast du ja... Aber du hast das entscheidende Wort schon eingespielt, warum der für mich sofort auf Ignore geht. In einer bestimmten Zeit. Ich mache gar nichts in einer bestimmten Zeit. Wenn ich mich stressen will, gehe ich woanders hin und nicht geocachen. Hier in Hamburg haben sie eingelegt, da musst du dich am Anfang in eine Webseite einloggen und dann auch auf Zeit cachen. Und ich habe mit Team Spike mir gesagt, pass auf, wir machen den mit, wir probieren das mal. Das will ich ja zumindest mal ausprobiert haben. Nie wieder. Schon beim ersten Suchen, wo es nicht gleich klappte, war schon, mal gucken, ob das auch noch reicht. Und nee, das finde ich völlig, das ist überhaupt also, nichts mit Cachen für mich. Mich könnte das wirklich reizen, weil du da wirklich, du hast ein Außenteam, du hast ein Innenteam und es ist ja tatsächlich so wie so eine Story angelegt. Weißt du, dass du dass du praktisch wie in so einem Live-Rollenspiel bist. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das könnte für mich, klingt erstmal reizvoll, ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe... ich glaube, 24 haben sie jetzt auch nicht gemacht. CSI also ich verstehe genau, was du meinst, aber das hat für mich nichts mit Geocachen zu tun. Das ist für mich einfach, das ist kein Geocache. Ja. Das ist ein nettes Spiel, aber das hat für mich nicht unbedingt was beim Geocachen zu suchen. Es gibt so etliche, auch ich mag auch, ich darf ja nicht sagen welcher, da will ich auch nicht zu sehr spoilern, aber ich mag auch zum Beispiel nicht irgendwelche Bankangestellten belästigen, weil ich an irgendein Fach will, weil da ein Cache drin liegt. Ist einfach nicht mein. Da gibt's Favoritenpunkte ohne Ende und ich sag, könnt ihr euch sonst wohin stecken? Ich werde den niemals machen. Es gab hier auch mal einen Soltau so einen. Ja, so konsequent bin ich da nicht. Da bin ich stimmungsabhängig. Ja, ich finde das einfach eine Belästigung dieser Leute. Die haben da einen Job. Ja, natürlich, das kostet ihnen nichts und so, aber ich will auch da nicht hin. Ich finde das so, weiß ich nicht. Ich glaube, der in Soltau wurde damals dicht gemacht, als das dritte Mal der Schlüssel weg war. Das wurde ihm dann langsam zu teuer. Ja, mich könnte es wirklich reizen. Ja, aber ich glaube, ich mache das nochmal. Es ist jeder ist ja Frage, anders. Ob man das unter Geocachen reinlegt. Also auch wie 24 zum Beispiel. Die Idee ist ja cool, aber muss das als Geocache gewertet werden? Das ist für mich die Frage, ja. Also den Zeitfaktor will ich beim Geocachen überhaupt nicht da drin haben. Dann bist du ja doch eher Genusscacher. Nee, was ich überhaupt nicht mag und wo ich auch sofort weglaufe, ist jede Art von Vergleich. Ich habe keine Lust, mich mit anderen zu vergleichen. Dann bist du wieder Genusscacher, weil der Statistikcacher sich ja vergleicht. Ja, das stimmt. Also ja, irgendwie, ja, okay. Wir hängen beide so dazwischen, ja, und schwanken wahrscheinlich auch so, ja, ein bisschen. Ich habe auch gerade jetzt... Oder wie ist es, muss ich mal unterbrechen, wenn du in den Wald bist, da liegt jetzt ein Cache, ja, und du siehst, 400 Meter liegt jetzt noch ein anderer, den hast du jetzt dir gar nicht angeguckt, das ist aber auf dem Gerät. Würdest du ihn mitnehmen oder ignorierst du ihn? Nö, wenn ich unterwegs bin und Zeit habe, gehe ich da auch hin, ja. Siehst du, damit schwankst du praktisch immer zwischen, dann bist du irgendwo so in dem Mittelfeld. Ja. Da drinnen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel da hingehe und weiß, da sind noch drei andere auf dem Weg, dann FDF zu machen, dann drehe ich sofort um von Hause. Ich habe gar nicht das Problem, damit so welche zu treffen. Aber also so ein Rudel FTF mit 30 Leuten, ne, fahr ich mal nach Hause. Sollen sie den alle machen und ich mache ihn nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. FTF ist auch wirklich was an mir vorbeigeht. Ja, ich versuche mal, aber das ist auch wieder so, ein im Jahr zu machen, ja, wenn es nicht klappt, ist auch egal. FTF ist auch das Einzige, was nicht definiert, weil es gibt keinen FTF bei, ja, stimmt, Geocaching. Das, ja, gibt's irgendwie nicht. Ja, ich schlampe aber schon FTF gelockt, obwohl wir zu dritt da waren und ja eigentlich nur der als erstes die Hand am Final hat, den FTF machen kann. Das wäre mal ganz interessant, wenn dein Nickname, oh, coole Nicknames, FTF nennst und dann jedes Log beginnt mit FTF war hier, dann hast du bestimmt Spaß. Oh, weißt du, welchen ich jetzt entdeckt habe, welchen coolen Nickname, ohne das, ja, Elite Catcher. Oh Gott, Elite, das ist ja noch witzig gemacht. Elite ist immer so ein Wort. Aber dein Catcher. Ich dachte, ja, dann passt doch mal wieder. Das finde ich ja humorvoll dann. Also wenn das so meint, das weiß man ja nicht. Das weiß man nicht. Wenn er das falsch geschrieben, dann wäre es peinlicher. Vielleicht auch aber ganz so gut, alles mit Elite und Bester und Edler oder Beruf. Aber was soll ich mich aufregen? Ich habe das Doppel-R im Namen. Also. Nee, guck mal, da kommt der entscheidende Satz im Chat. Das ist für mich eigentlich, bringt es auf den Punkt. Der Catcher passt in keine Schublade. Ja. Genau, der groß geschrieben, komplett. Ich dachte, du meinst, wo ist der Berufene? Ich weiß gar nicht, was sie da mit dem Berufsgeocacher zu tun haben. Weiß ich nicht. Ich glaube, das sind Groupies, sind so Fanboys. Hackt mir nicht auf dem armen Kerl rum. Ich finde ihn wirklich einen armen Kerl. Und der hat seine Zuhörer, also kann er nicht schlecht sein. Ich finde auch beim Podcast, muss man immer mal sagen, erstmal sind das alles experimentelle Formate, weil wer Radio hören will, hört Radio, der braucht keinen Podcast. Und jeder findet halt seinen eigenen Weg. Und solange man irgendwelche Zuhörer hat, ja, shit, dann kann man nicht so schlecht sein. Ich glaube, das bringt's auch so. Boah, man, heute ist aber, merkst du das so, wie ich Harmonie, du bist heute so, ja, das ist irgendwie, du bist entschleunigt. Ja, ich habe ja auch geschrieben, ist der romantischste aller Geocacher. Wir sollten uns das irgendwie so ein bisschen patentieren lassen. Gut, dass wir keine Bilder haben. So, die Arbeit haben wir durch. Jetzt können wir eigentlich unsere Themen hier so anfangen. Übrigens mit dem Starschnitt, das wird nichts. Ne? Ich hatte ja gedacht, dass wir so einen Starschnitt von uns beiden. Ja. Das kostet verdammt viel Kohle. Echt? So ein normales A4-Poster würde gehen. Ich habe dann auch schon so eine Pose. Weißt du, ich weiß, wo war das denn? Ist das Man in Black? Wir stehen so Rücken an Rücken. Ja. Schauen, gucken in diese Kamera rein und halten so die GPS-Geräte vor uns. Aber angezogen. Ja, logisch. Was? Und dann können sich das die Jungs aushängen im Schlafzimmer wie damals. Da hingen ja auch alles so. David Hasselhoff, also, Depeche Mode. Ganz ehrlich, ich... Samantha Fox, alles, was da so hängt. Ich habe ja viel mit Zweien zu tun gehabt, bei denen das ja sowas tatsächlich gibt. Ja. Ich mache die auch heute noch gerne, die Dosenfischer. Aber es gibt... FDF gibt es tatsächlich. Alter, cool. Es gibt alles schon. Ja, der fehlt auch nichts bei iOS, nicht schon irgendwie, das stimmt. Aber die beiden, da gibt es tatsächlich, und da habe ich gesagt, sorry, also es geht jetzt nicht in die Beine, aber wie hohe muss man sagen, dass du kaufst Kühlschrankmagneten von den Dosenfischern, wo die drauf sind, die Gesichter. Also sorry, aber das fand ich spooky. Und nicht, weil ich was gegen die beiden hätte oder so, oder denen irgendeinem den Verdienst nicht gönne, sondern wirklich, da habe ich so gedacht, das können wir rausbringen. Das ist so wie Dschungelcamp oder ich, oh nee, echt. Jörg, das müssen wir auch machen. Das hat sogar einen Mehrwert. Wenn wir unsere beiden Gesichter auf dem Kühlschrankmagnet haben und du stehst mitten in der Nacht auf und willst was zum Essen, machst du das Licht an, siehst unsere beiden und Gesichter, dann kriegst du einen Schock. Und legst dich wieder hin. Und genau unter diesen... Ah, geil. Diät mit schweigender Mehrheit. Ich nehme jetzt noch einen Schluck aus meiner dunklen Brause. In meiner dunklen amerikanischen Brause mit dem Titel Johannes. Ich stelle meine Tasse auf den Gründel ab. Ach nee, die habe ich noch nicht bekommen. Ich habe übrigens ein super tolles Log gelesen. Super toll ist es. Über Vitell oder Gründel? Super Vitell. Super toll ist das Netz natürlich nicht, wenn es ist die Not, in der Owner einen Cache archiviert. Es geht um die rheinische Spielstätte, GC2P53G. Aus dem Rheinland vermute ich mal bei dem Namen. Ja. Und das ist sehr interessant, was er schreibt, weil da nämlich viele Dinge, die da vorkommen, die irgendwie, habe ich so den Eindruck, erst so im letzten Jahr, halben Jahr so hochgekommen sind. Ich lese mal kurz vor, es geht auch ganz schnell. Leider scheint es doch immer einige Geocacher zu geben, die das Listing nicht genau lesen und das dort Geschriebene nicht umsetzen können oder wollen. Anders ist wohl nicht zu erklären, dass das Dach von Station 1 in den letzten Monaten mehrfach heruntergerissen und dabei viermal irreparabel beschädigt wurde. Für die es interessiert, Materialwert 221 Euro. Jetzt werden bestimmt einige denken, das müssen doch keine Geocacher gewesen sein. Stimmt, aber es ist das einzige Gerät dieser Art im gesamten Stadtgebiet, bei dem diese Problematik aufgetreten ist. Und somit liegt der Verdacht sehr nahe. Und der Schlussstrich, den wir hier ziehen müssen, ist unumgänglich. Aber auch die Ignoranz einiger oder mittlerweile auch vieler Cacher gegenüber den Ownerwünschen wie Kalendereinträgen, Startzeiten ist nicht das, was wir unter diesem Hobby verstehen. Deshalb haben wir bereits vor einigen Monaten den Entschluss gefasst, weiterhin weder Geld noch Zeit in unseren Cache zu investieren, um diese zu pflegen. Die aus unserer Sicht negative Entwicklung sowohl bei Groundspeak als auch bei den sogenannten Cachern führte zu diesem Entschluss. Diese Meinung ist sicherlich subjektiv und muss natürlich nicht von jedem geteilt werden, aber akzeptiert bitte unsere Sicht der Dinge. Jetzt kommt's. An dieser Stelle möchten wir dann auch bei allen bedanken sich, ne, die ja, das klar. alles aktiviert haben, die Archivierung im Kalender und die dann nicht einfach losgerannt sind. Jetzt kommt's. Ebenfalls sehr interessant zu sehen war, wer denn nicht alles den Cache schon seit 2012 oder 2011 gemacht hat, aber leider vergessen hat, online zu loggen. Was dann natürlich in den letzten Tagen nachgeholt wurde. Es ist natürlich sehr realistisch, dass bei teilweise größeren Teams alle Mitglieder vergessen haben zu loggen. Naja, das trug dann auch nicht dazu bei, unsere Meinung zu widerlegen. Zum einen, ich habe die rheinische Spielstätte nicht gemacht. Ich habe mir aber bei der Not hat er noch so ein paar Fotos ja. von diesen Stationen angemacht. Das muss ein hammer guter Cache gewesen ja. sein. Aber genau das. Ich archiviere hier einen Cache, vielleicht auch noch auf Ansage und ja. plötzlich, ja, da war ich ja auch mal 2009 da. Aber da war ich noch gar nicht draußen. Da war ich 2010 da. Unglaublich, oder? Da verstehe ich es auch nicht. Ich erkläre es nochmal. Loggt doch einfach eure eigenen archivierten Caches. Oder macht es noch besser, damit ihr keinen Ärger kriegt. Loggt meine archivierten Caches, mich stört das nicht. Dann habt ihr so viele schöne Punkte, da könnt ihr euch wirklich, ne? Wie so ein Dalmatiner könnt ihr dann rumlaufen. Wobei ich, ehrlich gesagt, ist auch wieder so ein bisschen schmulzige Verabschiedung finde. Das ist mir immer alles zu fett. Sag doch einfach, wir hören auf, weil uns das auf den Keks geht. Und ja, aber letztendlich machen wir den Podcast ja aus demselben Grund. Okay, also der hat jetzt, wenn ich irgendwas stört, und dieser Cache war wirklich, wenn man sich die Bilder anschaut, beim ersten kam so ein Parkautomaten-Ticket raus mit schon ein bisschen Also ich habe so ein bisschen Vorurteile immer, wenn man, ich kenne den Owner nicht, kann ich jetzt echt nicht beurteilen. Ja. Ich habe nur so Vorurteile, Kalender. Ja, gut, finde ich schon nicht schön, aber wenn, sag ich mir auch, wenn es einen gibt, halte ich mich dran. Ich gehe dann auch nicht ohne, oder ich ignoriere das Ding komplett, aber ich fange nicht an hinzugehen, ohne mich in den Kalender einzutragen. Das finde ich dann auch wieder blöd. Aber es gibt so viele Owner, bei dem hätte ich jetzt so die Vermutung zumindest, die immer alles, die würden ja am liebsten noch mitgehen und gucken, dass du die richtigen Fuß vor den richtigen anderen setzt. Und das geht mir, ehrlich gesagt, auch mal so ein bisschen auf den Sack. Aber das fiel mir nur am Rande so auf. Das ja, Vorgehen, gut. das da trotzdem abläuft, ist eine absolute Frechheit, völlig ohne. Also ich weiß nicht, wenn so Kleinigkeiten sind, wenn er einen Kalender hat, dann halte ich mir diesen scheiß Kalender. Obwohl er nicht vorgeschrieben ist bei Groundspeak, das muss man auch mal so sagen. Weiß ich, aber das macht man einfach aus Anstand. Genau, man macht das aus Anstand. Ja. Und ich glaube, das ist dasjenige, was auch fehlt. Man lockt ja jetzt auch nicht irgendeinen Cache. Ich meine, was bringt mir das, außer dem Punkt? Ich logge einen guten Cache. Ich war nie da. Ja, ich habe die Station nie erlebt. Ich kann dir genau sagen, was das bringt. Das ist die soziale Anerkennung, wie es in der Arbeit da auch beschrieben wurde. Warum? Weil ich auf dem nächsten Event hingehen kann. Den habe ich doch schon vor Jahren gemacht. Und dann kommt da noch ein Newbie, der hat 10 Funde. Und du kannst sagen, oh, ich habe doch den, alles habe ich doch schon gemacht. Und dann triffst du noch einen unterwegs und der sagt, er hat 2 Funde. Dann kannst du ihm mal richtig erzählen. Aber ernsthaft, genau. Aber ernsthaft, darum geht das. Ist so. Ist aber schade, dass immer mehr aufwendige Caches. Hier steht dann immer noch mal reingeschrieben. Alle Stationen sind so ausgelegt, dass sie durch Beobachtung zu finden sind und nicht durch Anfassen. Und wenn dann einer so ein Dach abreißt. Aber ich finde das nicht in Ordnung, aber ich kann dir absolut sagen, wie das heute zustande kommt. Früher konntest du das über die Faunzahl machen. Da haben alle auch Fake-Logs reichlich gemacht. Und zwar nicht nachträglich, sondern auch so. Wir haben hier in Hamburg, kann ich dir leider sagen, wer das war, auch einen gehabt, der hat seine eigenen Cache-Kontrollen als Found gelockt. Als er so ein bisschen in Rückstand geriet mit seinen V-Zahlen. Okay. Und wenn der Cache immer woanders liegt, dann ist es hast du ihn ja auch gefunden. Und heute hast du das Problem, dass du über V-Zahlen nichts mehr wird, weil heute fast jeder irgendwie 5, 6, 7.000 im Jahr macht. Also hast du jetzt wieder nur die Möglichkeit, ich brauche keine Beruhigung. Ach so. Und heute hast du über die V-Zahlen keine Chance mehr, sich so berühmt zu machen. Also, du kannst über gewisse Caches schon so einen gewissen Promi-Status erreichen, muss man mal ganz klar sagen. Damals ging das als erstes, der das so richtig in Rollen brachte, war der Osterroschno in Schwerin. Wenn du den gemacht hattest, warst du einfach schon in Anführungszeichen. Ach so, wenn du ihn gemacht hast. Ja, natürlich. Ja. Und heute ist das halt, ja, heute muss, deswegen, die fahren ja heute in den Osten und genießen nicht 2-3 Lost Places am Wochenende, sie fahren in den Osten und machen möglichst 30 Lost Places an einem Tag. Oh, getroffene Hunde. Wir haben 5 gemacht, oder 4? Ja, auch da weißt an du zwei doch, Tagen. Ja, aber da genießt du doch auch, ja, das geht ja noch, aber, also alles über, also, sorry, 5 Stück an einem Tag, da weiß ich doch beim 5. nicht mehr, was ich am 1. gemacht habe. Kommt auf die Länge drauf an. Ja. Wenn der einen in einer Stunde abzahlen. Ja. Lost Place ist ja auch sowas. Ich glaube, du kannst heute irgend so einen Mülleimer so halb verfault irgendwie hinstellen. Ja, Schatte Lost Place. Ist, ja. Hast du Phone-Zahlen ohne Ende. Drauf. Aber dieser Tourismus, das ist schon auffallend. Das wird auf jedem Event dann auch rausgeholt. Also, naja. Da wollen wir gar nicht zu tief drauf eingehen, wenn du da aufpasst. Nein, finde ich nicht so schlimm, aber so erklärt sich das für mich, dass die heute einfach versuchen, möglichst schnell, möglichst ganz bekannte Caches auf ihre Liste zu bekommen, gar nicht gemacht zu haben, sondern nur auf ihre Liste zu haben, um dann zu sagen, so, oh, ja. Dann ist aber wenig Qualität auf der gegnerischen Seite, oder? Bei den Geocachern dann. Ich höre da auch schon nicht mehr hin, weil ich habe noch nie als erstes meine Frauenzeile, dann wäre ich nicht mehr auf den Zapfen gekommen. Oder wenn mich einer fragt, dann durch den Podcast weiß ich, dass ich jetzt da wieder den Vorteil habe, ich mache den gerne, den Nachteil, dass einen jeder kennt. Wenn mich einer fragt, ja, und wie heißt du? Ja, Jörg. Oh, das war aber gut, das war gut. Ich war bei Vincent beim Event, kam da an, ganz stolz, geschwört, und wer war das denn? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Er hat sich gleich im Boden geschmissen und hat meinen Ring geküsst. Hammer, habe ich gedacht. Geil, wenn es so anfängt. Auf jedem Event bin ich gern gezielt. Schick die mal vorbei. Übrigens, apropos Event. Wir haben ja, halt vorher, weil wir thematisch noch dabei sind, mit dem Respekt oder wie man das nennen möchte. Respekt, weil es gerade so aktuell Anstand. War. Ich habe ja sonst da nicht viel mit Arhut und mir selber hat der Nachtcash auch durchwachsen gefahren, obwohl er sehr, sehr gut gemacht ist. Die haben hier tatsächlich im Hafen Dobranski. Viele, viele werden ihn kennen. Das ist ein sehr aufwendiger Nachtcash hier im Hamburger Hafen. Da ist richtig Kohle und Aufwand reingeflossen. Also da ist viele kennen ihn auch wegen dem Video. Gibt es ein Video? Da gibt es ein Video, was man sich vorher anschauen kann. Ach, mit den Frauen da? Ja. Ja, aber das ist doch inhaltlich jetzt. Meinst du, das haben viele geguckt? Das haben ganz viele geguckt. Haben sich manche sogar dreimal angeguckt. Echt? Ja. Wieso das denn? Weil da zwei leicht bekleidete Frauen am Straßenrand stehen. Ich dachte wegen Spoiler oder was? Nein. Die sind doch nicht leicht bekleidet. Na, hallo? Das sind die Frauen von den Onern. Die stehen da trotzdem leicht begleitet da. Fandst du? Muss ich nochmal gucken. Nein, weiß ich nicht. Habe ich, also, das Video sagt mir jetzt nicht so, wir kommen ganz vom Thema. Ja, weg. Mensch, zum, komm, ziehst Alter, durch. Mann, guck mir auf den Kisch und nicht mehr auf die leicht begleiteten Frauen. Auf jeden Fall, 17 Leute haben sie den gemacht. 17? Hast du das gelesen? Ja, das habe ich gesehen. 3 haben sich wohl im Kalender angemeldet und am Schluss waren es 17. Und jetzt glaubt mal nicht, dass einer von diesen 17, der das bei Facebook wohl irgendwie mitgelesen hat, vielleicht gesagt hätte, naja, war vielleicht ein bisschen doof oder so, sondern der hat mehr oder weniger sich in noch, großer Gruppe. Ja, so, nee, er hat so mehr oder weniger noch, ja, und was daran jetzt so schlimm? 17, ja, nachts im Hafen ist, an der Stelle. Und das ist einer, der schon lange dabei ist. Oh, Jungs. Wo also, ich auch gedacht habe, haltet jetzt einfach mal die Fresse und sagt, da haben wir wohl Scheiße. Nee, sehen die gar nicht so. Das fanden die noch okay. Kannst du eigentlich nur sagen, schwarz ist noch zu bunt für die. Echt, wenn du das überlegst, ja. 17 Leute, jeder hat bestimmt eine Taschenlampe. Ja. Habe ich auch gesagt, wenn du in der Mitte läufst, hast du das Gefühl, du bist hast ihn am Tag gemacht. Dass die Flugzeuge überhaupt noch hinten im Flughafen gelandet sind, nicht gleich an der Stelle. Also man muss zu dem Cash auch sagen, dass da im Listing schon drin steht, dass dort zwar gelaufen werden darf, und das ist auch so, aber dass da ein Wachdienst unterwegs ist, weil man halt direkt am Containerhafen ist und da viel Ware umgeschlagen wird. Man sollte sich also dezent benehmen. Und die laufen ernsthaft. Mit 17 kannst du dich nicht dezent benehmen. Der 17, der hat doch gar nicht mehr gesehen, welche das ist absurd. Kannst du eine Menschenkette bilden? Ja, und du weißt ja. Der erste steht am Anfang, der letzte am Ende. Und ich sage mal so, die werden ja jetzt auch nicht schweigend wie so eine Mönchkommission da durchgelaufen sein, sondern die werden sie unterhalten haben. Also ich. Und 17 Leute. Das ist schon, also sorry. Ich bin überleg sonst, mal, wenn die zu dritt nebeneinander gehen, dann gehen ja mindestens 5 rein und dann hinten nochmal ein paar. Ich sage ja, also ich bin bestimmt nicht sonst auf Seiten des Owners in irgendeiner Form, aber da kann ich ihm nur recht geben. Das sind Vollhonks. Also sorry, aber so doof kann man nicht. Also ja, doof ist, darf ich ja wieder nicht sagen, ist ja wieder böse, aber ich mache vielleicht auch viele Fehler. Aber 17 Leute auf Nachtcash, der eigentlich Hammer. Empfindlich ist, ist auch Hammer. Unfassbar. Aber so verbrennen Nachtcaches, ja? Das ja, genau so hatten sie das auch selber genannt, dass der da mehr oder weniger verbrannt wird. Ach, die haben das absichtlich gemacht? Nee. Nee, also die Oma haben das gesagt. Also, das ist natürlich auch das stimmt, Argument, ja, aber 17 Leuten, ja, der macht die nicht mehr an. Ja, aber das ist ja, ja, der traut sich die nicht anzusprechen, aber der ruft natürlich. Da kommt der, das Militär. Der ruft gleich Verstärkung. Ja, über, ich meine, wie gehst du denn zum Nachtcash? Im Nachtcash gehe ich ja jetzt nicht im Anzug, sondern da rennt. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen ist das eigentlich? Eine Versammlungsfreundin, die musst du doch anmelden. Ja, steht nicht wirklich zusammen. Sieht aus wie eine Massendemonstration. Und mit einem Bus können die da gar nicht hinfahren. Dann brauchen sie einen mit Personentransportschein. Das ist der absurd. Und ey. Jeder hat eine Taschenlampe, überlegt dir das. Hammer. Er weiß auch nicht. Was willst also, du da sagen, wenn du da angehalten wirst? Wir machen hier im Hafen. Du kriegst ja gar nicht mit, wenn du angehalten bist. Wenn du hinten läufst, hast du ja noch eine halbe Stunde bis vorne. Und du weißt ja, der Cash, der ist, hat ja auch ein paar Stationen, wo nur einer irgendwie so was machen kann. Genau. Ich hab auch gleich zu denen, die das kannten, gesagt, ich gerne hätte ich das am Final gesehen, ob da auch alle 17 drin waren. Nee, das ist so absurd, ey, da kriege ich echt einen Kotzkrampf. Also, vor allem, du läufst ja dann diesen Rückweg und dieser Rückweg vom Final zum Bonus, das ist ja die Strecke, auf der durchaus der Wachdienst mal mit seinem Wagen langfährt. Bei uns fuhr ja dieser Wachdienst da permanent lang. Gut, das war auch eine groteske Situation. Wir wussten nicht, ob wir uns da bewegen konnten oder nicht. Doch, durftest und haben du, uns doch, da doch, alle durftest du überall, ja. Und haben uns aber, ich glaube, wir waren zu viert, haben uns hinter den Büschen versteckt. Hätte ich allerdings dann auch gemacht, wenn ich so rechtzeitig wegkomme. Ja, was soll denn das? Man muss es ja gar nicht erst auch drauf ankommen. Ne? Ja. Aber bei 17 Leuten kann sich auch nicht mehr verstecken. Das ist einfach. Vielleicht haben die auch versteckt. Der fuhr dann vorbei. Was ist, hier umstehen hier so viele Bäume. Ja, das ist echt absurd. Ey. Also, da habe ich auch kein Verständnis mehr für. Tut mir leid. Das muss man auch merken, wenn man da läuft. Also ist ja 45.000 Lumen sind da auf dem Weg unterwegs. Ja, das wird, das kann ja gar nicht übersehen. Der kann einen Kilometer weiter weg sein. Ja. Was ist denn da? Ist der Mond runtergefallen? Der Feind marschiert auf. Nee, also, geht gar nicht. Kann mir keiner erzählen. Also, das tut mir leid, aber das ist einfach krank. Ja, meine lieben Hörer, so verbrennt man Caches. Das kann man absichtlich machen, um Caches nicht mehr lange zu erhalten. Und es, nee, die haben auch, aber alles, es war ja, die haben sehr positiv gelockt. Die waren ja, die waren nicht getan. Absichtlich, so aber nicht. Sowas ja, muss man nicht das tun. Das muss einem klar sein. Also, wie gesagt. Da gibt's auch einen Kalender, oder nicht? Die waren ja auch noch sauer, die drei, die sich eingetragen haben, weil die sind da hingegangen. Ich glaube, drei oder vier oder was. Die sind da hingegangen, wollten den machen, haben gedacht, sie sind zu dritt. Und dann waren sie zu 17. Ja, und du musst ja am Anfang Hilfsmittel mitnehmen. Ja, ja. Gut, dann endlich mal brauchst du das nicht komplett tragen. Kannst du bei den 17 Leuten über den Kreis rumgehen lassen. Das Hilfsmittel, das siehst du wieder zurück, ne? Nee, warum, das doch, das bringst du am Ende wieder weg. Am Ende erst, ja. Ne? Das ist auch was als, wie gesagt. Am Anfang, das finde ich immer ganz gut. Manchmal wissen, wie das gelaufen ist da. Am Anfang musst du ja irgendwo hin. Ja. Ja, geh du mal rein. Nö, ist kalt. Ah, mach du mal. Ja, 17 Leute. Nö, wieso? Also, man kann ja sagen, dass das was mit Wasser zu tun hat, aber dann steigt ja der Wasserstand schon, wenn 17 Leute reingeht. Ja, ja, aber bei 17 ist natürlich die Versuchung ganz groß, zu sagen, ich ziehe jetzt meine Watthose vielleicht nicht dann. Genau, genau. Naja, also, ich glaube mal, Hartwig ist doch hier vom Bullenherde, der ist da auch, da waren auch so viele im Wald. War auch teilweise. Also, das war auch einer der Sachen, was mir bei dem Cash zum Beispiel nicht gefallen hat. Der Owner hat es ja nicht verstanden, warum ich ihm keinen Favoritenpunkt gegeben habe. Und das war zum Beispiel ein so ein Punkt, den ich so fand, wo man einfach mal mit Überlegung hätte was anders machen können. Also, es ist gar nichts Schlimmes, aber du hast dir an Station 2 oder 3 dieses Hilfsmittel geholt und hast das dann 15 Stationen lang getragen. Man hätte das gleich auch reichen können, wenn man einen Vorfinal diese Hilfsmittel hinterlegt hätte. Man hätte trotzdem jeder das Hilfsmittel gebraucht und man hätte trotzdem den Kalender gebraucht. Also ich fand's irgendwie, das Ding war auch nicht handlich. Das ist richtig, aber dann hättest du eventuell zwei Teams starten lassen können, weil so kommt das erste Team an, was ich vielleicht nicht im Kalender und findet das Hilfsmittel nicht und zieht wieder ab. Ich habe den jetzt mit einer 70-Jährigen gemacht und musste die ganze Zeit das Hilfsmittel tragen. Das ist nicht schön auf die Entfernung. Da war das auch nicht ganz leicht, war das Hilfsmittel. Also naja. Unglaublich. Naja, wollen wir auch nicht rummeckern an dem Cash. Der Cash ist klasse, darum gibt es ja auch gar kein Thema. Also den will ich auch gar nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber den mit 17 Leuten zu machen, da muss ich einfach mal, wie gesagt, nee. Wir wollen ja was haben zum Aufregen. Wir machen den Podcast ja nun auch, um ein bisschen Stimmung zu machen. Da brauchen wir ja ein paar Aufreger, von daher. Du, ich habe beim letzten Mal noch gesagt, ich mache ein Event, weil es ging ja hier um diese Winke-Winke-Events, ja. Wenn ich einkaufen gehe und dann wieder raus. Und sowas Ähnliches gibt es. Ja, aber nicht das einkaufen. Hatte ich jetzt irgendwo auch gehört. Ja, das ist ja ziemlich frisch, ne? Das Weihnachtsmarkttreffen. Oh. Ich gehe, hab Mittagspause, gehe auf, weil ich da bin, gehe auf den Weihnachtsmarkt für eine halbe Stunde, habe das Logbuch am Mann und ihr könnt gerne dazukommen und loggen. Das ist aber, ja, den hatte ich gelesen. Das ist aber tatsächlich, ehrlich gesagt, schon fast alt, wie ich gestern. Gibt's noch was Besseres? Wie ich so hörte, ja. Gibt's tatsächlich welche, die machen einmal im Monat da ihr firmeninternes Mittagstreff und loggen das tatsächlich. Ja, und die machen Geheim-Events. Kann ja, beim nächsten Mal mit Punkt. An dem Punkt, dann hast du ja mal, das ist ja sowieso, es ist, weißt du, worum das gemacht wird? Ja, hast du mal, was für ein 1, also immerhin, das möchte ich jetzt mal betonen. 1-1. Immerhin 1-1 und nicht noch 4,5, 3,5 oder irgendwie wieder was, was irgendeinem fehlt. Das finde ich ja dann schon mal. Gibt's aber auch. Gibt's in Lüneburg? Nennt sich. Ich sag jetzt nicht zu Lüneburg. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja. Grundtenor ist so, wir gucken mal, ob die Uhr wirklich zurückgeht, weil es ja Zeitumstellung ist. Der ist doch ganz neu rausgekommen. Ja, jetzt, ganz neu. Ah, hab ich gelesen, ja. Und ich fand diese Not so richtig gut. Da hat einer tatsächlich hingeschrieben, für mich ist das D5. Wenn das geändert wird, dann komme ich. Oh, Kopfwand. Bleib. Der Ona ist für das, für die Einschätzung verantwortlich. Was ist das für ein 1-3? Was? Für was ist der im Moment? Ich weiß es nicht. 2-3 oder 2-2,5? Aber auch schon wieder sehr seltsam. Ja, wer ist noch? Oder? Ach nee, Namen wollen wir nicht nennen. Wollen wir nicht nennen. Listing ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich darf aber zu Lüneburg nicht sagen. Als ich das letzte Mal mit Carsten Rollschmidt-Kalle über Lüneburg gesprochen habe, da wurde ich danach ja in den Kommentaren als aufgeblasene Kröte, glaube ich, benannt. Ja, ich... Das ist aber auch das hart. Aber tatsächlich so. Das ist diese elende Diskussion. Aber die Frechheit, also ich weiß es auch D5, nicht. Also wenn du das auf D5 machst, dann komme ich. Und wenn du es auf T5 machst, dann komme ich noch mit 10 anderen. Naja, aber er macht doch seine Statistik, wenn er den einen macht, darum muss es ja gehen, mit GSAK. Nun kann er das doch per Hand auf D5 setzen. Also ich weiß gar nicht, warum sie sich die Mühe machen. Schlimm. Ja, ich habe ja auch ein Event gesucht. Ich habe noch nicht das Richtige gefunden, weil ich möchte eigentlich nur noch Events machen, wenn ich dabei bin. Nee, und ich gehe ja kaum zu Events. Wenn mir irgendwas so Spezielles angeboten wird. So wie ich war jetzt auch in Flensburg auf diesem Dampfschiff-Event. Wie hieß das? Petutanten? Ja. Was sind das? Das ist irgendwie, die hießen früher tatsächlich so da oben. Das ist so dänisch-deutscher Gemisch gewesen. Okay. Aber die haben so eine ganz spezielle eigene Dialekt gehabt. Und den gibt's tatsächlich, das ist ja 18. Veranstaltung von denen gewesen. Und ich bin hauptsächlich hingefahren wegen dieser Dampfschifffahrt. Und dann war auch der Blinker 1980 und der fiese Friese da. Und die beiden habe ich mich echt gefreut oder habe ich gehofft, dass die auch kommen, weil die wollte ich mal wieder treffen. Die habe ich so lange nicht gesehen. Und das sind die beiden, die stehen für mich heute noch. Das ist für mich die Nordseetaufe, nicht der Schweigert, sondern die beiden, die haben nämlich das meiste immer gemacht. Fiese Friese ist auch ein geiler Nickname. Die mag ich einfach, ja. Deswegen cashen ja auch kaum noch. Und da war die Chance, die zu treffen. Und das war halt so ein Event, selbst wenn alle Geocacher tot umfallen, brauchst einen immer noch nicht belasten, in Anführungszeichen, weil man diese Schiffe hat. Das ist das, warum man da hinfährt. Und so ein Event hatte ich jetzt gesucht, weil Heike mal wieder frei hat, das eine Wochenende. Das heißt, ich darf hin, wo ich will. Ich habe eins für dich gefunden. Der Halloween Mega in UK. Ja, England. Da muss Halloween. Ich ja auswendig. Mit alle verkleiden. Oh, super. Und ich suche verzweifelt ein Event, weil bei uns klingeln die dann immer. Das ist ja jetzt hier immer so Süßes oder Saures. Ja, da verdunkelt man das Haus. Machen wir jedes Mal so. Ja, und dann hast du Rasierschaum übrigens. Nee, ich habe eine Kamera draus und ich lauf raus und ich schlag auch Kinder. Ich fress euch. Das ist schlimm, nee, oder? Wenn sie wenigstens ein Gedicht aufsagen, weil dann steht da noch Süßes oder Saures. Nee, bei uns ist dann haust du hier die Schnitten hin und sagen, die sind ja von Aldi, ich will die Original-Hanuta. Nee, bei uns ist es tatsächlich relativ harmlos. Also wenn du hier verdunkelst, lassen sie dich auch in Ruhe. Das bei uns kommen sie immer. Echt? Nee, genau. Hier ist wirklich, also wenn du das Licht aus hast, dann, das ist glaube ich so eine ungebrochene Regel hier, dass die Eltern wissen, okay, die Häuser, die dunkel sind, das lassen wir. Das funktioniert tatsächlich. Bei meinen Eltern gehen sie nämlich hin vorne. Ich bin mir echt am Überlegen, ob ich mir so ein vorsichtbissiger Hundschild hole und dann noch so ein Hundegebell mit so einem Kontaktschalter ausrüste. Dieses ganze Fest so schwachsinnig. Also ich habe auch keine Lust da. Aber da wäre ich dabei. Mich verkleiden auf so ein das finde ich cool. Da wäre ich wirklich dabei. Ob es nun Mega sein muss, ist ja halt ein Mega, aber wenn da alle so rumrennen, das ist so ähnlich wie von Uwe mit seiner Piratenfest da. Pirate Mania oder so. Pirate Mania, glaube ich, heißen die. Kann ich mir auch vorstellen. Das wäre schon, aber das meine ich ja. Es muss so ein Event sein, wo selbst wenn ich keine Kescher treffe oder die ich treffe, nicht mag oder was weiß ich nicht, dann ich trotzdem dahin kann. Das ist mir wichtig. Jetzt muss ich mal kurz auf den Chat reden. Usimo schreibt rein, ich schreie Kinder bei Halloween an, dass die schreiend wegrennen. Die schlagen, das klappt besser, da kommen die auch nicht wieder. Usimo, du brauchst nur dein Profilbild, weil das du mal hattest, rausholen, dann rennen die auch so weg. Nee, also hier kommen sie tatsächlich nicht, da haben wir echt relativ Glück. Aber vielleicht finde ich ja noch ein Event. Mal gucken, ich suche immer noch, ich muss das aus 200 Kilometer, viel weiter will ich dann auch nicht fahren. Lass uns doch ein Event machen. Wollen wir, ja, aber das müssen wir ja ein bisschen umfangreicher vorbereiten. Das, ich meine, wie lange haben wir? Oh, meine Fresse, immer. Dass uns es bald gar keiner mehr können wir vorstellen bei den Längen. Aber wir können ja mal, wenn wir dann so zwischendrin sind, so mal gucken, welche Idee man ansprechen könnte, weil uns natürlich auch interessiert, wie darauf reagiert wird. Soll ich den Check jetzt entscheiden? Den eigenen TB tue ich mal weg, ne? Ja, mach mal weg. Weil da haben wir ja einen unterwegs und wenn, können wir immer noch mal drüber schnacken. Das der wird uns nur geklaut. Das befürchte ich ehrlich gesagt auch noch dazu. Wenn wir eigene Magneten hätten? Diesen Teil lesen wir noch nicht vor. Nein, das wollen wir dann daheim machen. Da haben wir schon noch mal was vor, das wird dann Outdoor sein, aber da können wir nicht genau drauf eingehen, dann wäre der Gag weg. Ist praktisch geheim. Dann müssen wir mal wissen, und zwar jetzt nicht nur vom Chat, das ist natürlich auch interessant, also gar keine Frage, das sind ja meistens immer noch die größten Fans, aber auch von denen, die das an der Konserve hören. Das scrollt wieder nicht mit, ne? Ich dachte alle eingeschlafen. Das hakt sich immer wieder mal ab und dann scrollt er nicht weiter. Was wir wissen wollen, ob überhaupt mal Interesse wäre an so einem Hörertreff. Also wir machen das auch, wenn keiner kommt. Also mir ist das auch nicht peinlich, wenn sie mich da alle sitzen lassen. Ja, da habe ich echt keine Schmerzen mit. Also ich habe nicht diese Angst, dass wir dann da mit zu wenig Leuten sind. Das fällt mir so nicht mal. Ja, eigentlich muss man ja heute Angst haben, dass man mit zu vielen ist. Nee, es werden schon jetzt wieder, also es reicht ja nicht die Zahl beim Geocachen, jetzt wären ja sogar Podcast-Zahlen, habe ich irgendwie gelesen, veröffentlicht. Also die Hörerzahlen, die werden dann auch miteinander verglichen und also es wird jetzt langsam absurd. Also ja, das ist richtig. Wir hatten beim letzten Mal 35 Downloads. Uwe hat geschrieben, alleine 30 Mal hat er auf dem Klo. Das ist nämlich genau das Problem. Ich weiß eh nicht, wie zuverlässig diese Zahlen bei Pothos sind. Weil bei Pothos habe ich immer das Gefühl, das ist so eine tote Plattform, die noch vor sich hinläuft. Und irgendwie schon. Abgeschaltet. Ne? Ist wirklich so. Keine Antwort. Aber die funktioniert. Ja, aber sie funktioniert, genau. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie zuverlässig die Zahlen sind. Ist wie so ein russischer... Oh, wir kommen ja noch zum Stiftetest. Ja, S1. Aber nein, aber es ist mir auch echt scheißegal, wie viele Hörer wir haben, solange wir da ein paar hundert haben. Lero will es ohne Punkt. Ja, können wir auch mal. Können wir machen, aber dann müssen wir irgendwas anderes. Ich brauche den Punkt. Ich bin so Fundgeil. Also ein Hörertreffen würde ich auch ohne Punkt sehen. Also das ist mir einfach zu blöd, ein Hörertreffen auch noch eins. Also nee, ich will damit nicht anderen auf den Sack gehen, die da gar nicht hin wollen. Und ich will da auch niemanden haben, der kommt wegen dem Punkt, sondern wenn ich ein Hörertreffen mache, will ich da Leute haben, die uns mal was fragen wollen oder sonst was. Also uns ein Fragen, wir sind total öffentlich. Naja, die uns Geld mitbringen, kann ich jetzt nicht sagen. Das ist zwar, so denke ich zwar, aber. Wir wollen Geschenke. Ja, Torte ist nicht schlecht. Du wolltest. Ich wollte dieses weiße Giotto. Giotto, weiß. Aber weiß. Das sind ja Mandel drin, das ist total. Boah. Und ich möchte Käse-Sahne-Torte, frisch. Hat mir meine Frau Käse-Sahne. Oh. Und die laufen schon alle weg da. Oh, weißt du, meine Frau hat mir das noch mitgebracht, dieses Giotto. Das gibt's ja so in so einer Packung, da sind, ich glaube, so vier Teile drin. Ja. Wir verschenken den Film, weiter. Als die erste Werbung kam, war das Teil leer. Da habe ich gedacht, oh Gott, hast du jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, 10 sind da drin. Ja. Hast du jetzt 40 kleine Giotto gegessen? Und dann am nächsten Tag. Oh. Nee, meine sind das, kann man gut auf Klo. Also, wie gesagt, äußert euch mal zum Hörertreffen. Wir kommen von diesem Klo-Thema heute irgendwie nicht weg. Ob da überhaupt Interesse ist. Am besten, auf der Homepage ganz klar, da kann man das per Kommentar machen. Ja. Aber am praktischen und am einfachsten ist tatsächlich diese komische Facebook-Gruppe. Ich weiß, dass alle jetzt kommen wieder welche und hassen Facebook. Ja, aber es ist nun mal der meistbelaufene Punkt. Und Tumblr ist das neue. Und Google Plus weiß ich. Da hat mir auch schon einer geschrieben, das findet er schade, dass wir das nicht auch machen. Ja, ich habe keinen Bock, alles Mögliche zu bespielen. Nee, Google Plus finde ich auch irgendwie, weiß ich nicht. Ihr könnt das Hörertreffen auf dem Boot machen. Ja, stimmt. Wir beide und der Hörer, der kommt. Und dann Gegen-Event nennen. Genau, das wäre mal cool. Erstmal müssen wir mal überlegen, wo wir es machen. Machen wir es in Hamburg? Machen wir es unterhalb von Hamburg? Ja, da müsste man mal jetzt abwarten, was so an Resonanz kommt und wie die Leute auch so herkommen. Ein bisschen fahren können wir auch, aber jetzt nicht 800 Kilometer oder so. Also da müssen wir irgendwie Käsesahne, wenn Scholz offen hat. Ja, also Andi, dafür würde ich glatt nach Stuttgart kommen, wenn der wieder offen hat. Dann setzen wir uns da rein. In HH könnte man auch, ich würde ja bevorzugen so im Wald. Also schon im Restaurant oder so, aber trotzdem jetzt so in der Walachei irgendwie. Mir fehlt gerade alles aus dem Gesicht. Aber machen wir es viel einfacher, bevor wir jetzt mit dem Chat das einzeln durchdiskutieren. Schreibt da einfach mal kurz eure Meinung dazu, egal ob Kommentar auf Facebook oder sonst was. Wir suchen auch nicht nach Likes und wir brauchen auch nicht für jede Frage einen Kommentar. Nein, ich will nicht anfangen wie andere Podcasts. Na, wir brauchen ja jetzt die Kommentare dann schon. Ja, aber eben nicht jetzt, es gibt so Podcasts, da ist jede dritte Satz ist, oder was meint ihr dazu? Oh, ich weiß, diese Gier nach Kommentaren ist mir mal. Wir wollen hierfür jetzt mal Kommentare. Weißt, und zwar nicht viele, sondern klare. Weißt du, was gut zu uns passen würde? Wir gehen zum McDonald's und mieten diese Kindergeburtstagssuite. Das stimmt, das hätte was. Wäre also auch eine Idee. Also bringt euch mal ein, dann ladet auch Reviewerin Fortua. Nee, ich habe sie gefragt. Die hat mir kein Stück Torte gegeben. Ich habe gefragt, wer vorbeigekommen. Die wohnt hier im Ort und ich habe keine Torte bekommen. Wir können eine andere Reviewerin einladen. Genau, eine, die Torte abgibt. Obwohl die schöne Torten macht. Die hat eine eigene Seite auf Facebook. Fortu. Ja? Ist das die, ach, die Tortenfarm ist das? Echt geile Torte. Ist das professionell oder ist das einfach nur nebenbei? Das macht sie nebenbei. Dafür finde ich... Wer isst denn die ganze Zeit? Was? Naja, die reviewt oder die backt. Okay, und wer isst die Torten? Ich glaube, für Bekannte und Freundinnen und so. Ach so. Die schrieb da auch zu, für eine Freundin zur Hochzeit und so. Also. Das steht auch bei. Also ganz interessante Torten, muss ich sagen. Schade, dass du nichts abgibst. Wie Stück. Ja. So, was haben wir noch? Torte ist nicht so mein Ding. Wollen wir das mit dem auch ansprechen schon? Kann man eigentlich schon. Ja, kann man schon mal machen. Also der Gedanke ist so, aber das dann hier in der Umgebung, eine Nachtwanderung zu machen und das irgendwie so ein bisschen zu kombinieren, ich finde das gut. Mit dem Podcast. Was? Jörg, vor meinem inneren Auge sehe ich jetzt 20 andere Podcasts mit einer Nachtwanderung. Ja, sorry, aber manchmal, also ich sag mal Lockenlese. Ne? Gibt so Dinge, wo ich echt das Gefühl habe, dass wir irgendwie uns verbreiten. Mm. Auch das Konzept mit zwei alten Leute machen sich über die Community lustig. Ja. Irgendwo hatte ich das auch schon mal vorher gehört. Was meinst du jetzt mit alte Leute? Mit zwei? Wobei man ja auch realist sein muss. Es ist ein enges Thema. Ja. Vieles ist auch schlicht nicht geklaut. Das ist ja genau wie alle die gleichen News zum Teil bringen. Ja, was willst du machen? Das ist ja ein enges Feld. Also schwierig. Ich glaube, das kann man noch nicht mal so richtig einem vorwerfen. Und wenn, werde ich es machen, wenn ich die Leute treffe. So, was haben wir noch? Ich muss es. Können wir aber, stell dir mal vor, das machen die anderen auch. Dann könnten wir so einen Sternenlauf machen. Mit Fackeln. Ja, dann der mit den meisten Hörern die größte Fackel, weil es ja wichtig, die Zahlen dann wieder zu vergleichen. Ich warte mal nochmal irgendwann, dass wir haben zwar nicht die meisten, aber wir haben die schönsten Hörer. Das ist auch wichtig. Genau, stimmt. Wir sind ja jetzt schon spät, die Kinder sind im Bett. Ich warte ja noch, dass der erste Bild von seinem Schwanz postet mit Zentimetermaß daneben und das vergleichen will, ehrlich. Also das ist so albern, was da teilweise abläuft. Könnt ihr gerne machen, aber ihr würdet immer verlieren. Immer 3 Zentimeter mehr. Wir haben spezielle Zollstücke. Das können wir auch natürlich auch mal machen. Nackt cashen. Ja, das ist apropos. Jetzt kommst du zu deinem Nacktputzen. Also das Nackt streichen wir mal wieder, aber trotzdem ist mal die Frage, ich fand ja die Idee vom Teufel so geil, diese Coins da für ein Kinderhospiz zu versteigern. Der hat übrigens eine neue Seite, das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Ja, aber das ist jetzt alles zu Ende. Ne? Das ist zu Ende, dann brauchen wir die Seite nicht mehr zu öffnen. Geht einfach auf die Teufelsseite, von da aus ist das mit Sicherheit verlinkt. Darfst du nicht sagen. Nee? Nein. Geht auf die Seite von Michael P. Michael P. aus B. Nee, auch nicht. Aus drumherum irgendwie. Echt? Ja, das ist so ähnlich wie wir, ich ja nicht aus Hamburg komme, aber immer sage Hamburg. Sucht einfach nach Geocaching Charity, dann findet ihr das schon. Der Moment ist, glaube ich, die Coins alle wegversteigert. Auf jeden Fall fand ich das mit den Versteigerungen so gut und ich mag auch Kinderhospiz. Also ich mag Kinderhospiz, hört sich doof an. Ja, aber ich finde einfach gut, dass es sowas gibt. Das finde ich einfach Wahnsinn. Ich könnte die Arbeit nicht leisten, glaube ich, ohne dass das auf mein Gemüt schlägt. Ja. Also man muss es ja mal so sagen, die Kinder, die da sind, werden sterben. Das muss man einfach mal so sagen. Und das finde ich echt, also der Gedanke, dann kriege ich sofort, jetzt schon läuft es mir, obwohl ich keine Kinder habe und keine besondere Beziehung zu Kindern, aber selbst dann läuft es mir schon den Rücken emotional runter. Ist ein sehr emotionales Thema. Ja. Aber ja, ist völlig korrekt. Also ich könnte es schon manchmal, ich könnte es auch nicht. Die Hälfte rum habe, die werden noch nicht mal das erreichen. Muss man sich mal vorstellen. Nee, aber du musst mal überlegen, was das für ein Einsatz ist von Leuten, die sagen, ich mache dir alles so, dass es für dich eine super tolle Zeit wird und du nicht im Krankenhaus an irgendwelchen Geräten liegst. Mit dem Wissen, dass sie sich, du baust ja dann auch eine emotionale Bindung auf, dass das irgendwie zeitlich endet. Nicht lange sein wird, ja. Und der Staat hilft doch auf gut Deutsch gesagt einen Scheiß. Ja, das ist richtig. Es ist einfach so. Also wir haben einfach den Gedanken gehabt und wollen mal einfach wissen, so ein Wasserstand ähnlich wie bei den, wir wollen jetzt doch Kommentare haben, merkst du das? Also jetzt, wir wollen auch, ich will die meisten Kommentare haben, weil die Zahlen sind immer das Wichtigste. Also es geht darum, ob es Sinn machen würde, ob wir irgendwie einen Auftritt versteigern. Also ein Auftritt hört sich auch so bescheuert an, als wenn wir da irgendwo singen würden. Nee, also einen Podcast bei einem in der Stube machen oder auf ein Event kommen, um da einen Podcast zu machen. Was immer sich Kreatives ausgedacht wird, Hauptsache wir bleiben angezogen und die Polizei kommt nicht. Ja, wir können auch Müll sammeln. Irgendwas. Ja, von mir aus auch das. Vielleicht machen wir bleiben laufen angezogen wir, und laufen wir beim und die Cito, Polizei Cito kommt mit. Oder, keine Ahnung. Also, ob da überhaupt irgendein Interesse bestehen würde, dann würden wir so eine Versteigerung vielleicht im Frühjahr oder so machen und das auch für so ein Kinderhospiz machen. Also überlegt einfach mal und schreibt. Und wenn ihr das scheiße findet, schreibt das ruhig auch. Und wenn ihr Ideen habt, was dann schreibt es natürlich auch. Das hast du falsch geschrieben. Das finde ich schon gar nicht schlecht, den Vorschlag. Bloß, du meinst bestimmt, das Vorprogramm machen die Dosenfischer. Er schreibt im Vorprogramm von den Dosenfischern. Das ist ja falsch. Ja. Da müssen wir vorher die Hörerzahlen vergleichen. Ja, ist auch scheiße, wenn die Vorband das rockt. Nein, also das würde sowieso nicht funktionieren. Stell dir mal vier so eine Laberköppe an vier Mikrofonen vor. Wer soll denn dem Podcast noch folgen? Nein, das geht sowieso nicht. Du kannst sowieso keinen Podcast sagen. Das ist immer ein Konkurrenzdenken. Ja. Aber auch von den Hörern. Ja, und das gar nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach so. Ja, das kriegst du ja jetzt schon, wenn du irgendwas zu einem anderen Podcast sagst, dass du dich dann in einer Erklärungsnot befindest. Haben wir ja das wollen wir ja gar nicht, ja. Da muss man miteinander telefonieren, das wollen wir ja nicht. Ja. Das also nicht, sondern wenn, dann wirklich, dass wir, vielleicht machen das andere Podcasts auch, also da darf uns gerne jeder kopieren, das unterstützen wir sogar noch, 24 Stunden Live-Podcast-Charity. Ja, wenn wirklich einer genug Geld für bietet, setze ich mich hier auch hin und mache 24 Stunden Live-Podcast, dann muss er auch schon eine Menge Geld auf den Tisch packen, aber selbst das. Dann machen wir es wie dieser eine Radiomoderator. Wir schließen uns ein und spielen immer dasselbe Lied. 24 Stunden. Nein, ernsthaft. Wenn dafür einer richtig Kohle hinlegt und sagt mir hier, pass auf, dafür macht ihr 24 Stunden Live-Podcast, dann setzen wir uns hier im Keller mal 24 Stunden Live-Podcast. Ist eine Frage, was da an Geld rüberkommt und es muss für uns vertretbar sein. Und das ist eine Frage, wer das hören will. Das ist mir doch egal. Das brauchst du nicht gar keine Ahnung. Wenn da einer kommt und sagt, hier, pass mal auf, ich spende 5000 Euro fürs Hospiz, mach dir 24 Stunden Live-Podcast, ja, dann laber ich hier 24 Stunden Mikros voll. Also. Dann müssen wir hier aber eine, weiß ich nicht. Nö, ich muss das nur umstellen. Jetzt nehmen wir können 13 Stunden schaffen wir jetzt schon mit 96 Kilo. Also wir nehmen jetzt echt in höhere Qualität geht nicht mehr auf. Okay. Wenn ich das halbiere, können wir hier 60 Stunden aufnehmen. Also das ist kein Problem. Dann müssen wir uns hier aber auch gemütlich machen. Ja. Macht Vorschläge. Ja. So. Ja, was haben wir? 2:05. Wir können noch ein bisschen machen. Ich weiß auch. Klar, nicht. Können wir noch ein bisschen machen. Wir uns überlaufen die. Also was ich gerne jetzt noch machen würde, jetzt muss ich mal mit dir das tatsächlich vor Mikro absprechen. Na? Das ist am einfachsten. Gar nicht mal diese ganzen Sachen, die ich hier so klein habe, sondern die kann man auch nochmal schieben. Oder ich gucke da mal, ist da noch was bei. Flashmob Brandenburger Tor, das muss man mal einmal kurz ansprechen. Hast du das mitgekriegt? Nee. Die wollten oder die haben einen Flashmob am Brandenburger Tor gemacht. Okay. Oder hat das geplant und dann kam ein Lok SBA, weil genau da, wo sie es machen wollten, die hungernden Flüchtlinge sitzen. Und die sind jetzt wohl so, dass die schon tageweise mal abgefahren werden im Krankenwagen, weil die eben schon ziemlich am Ende sind. Dann, also letztendlich rausgekommen ist, sie haben das einfach an etwas andere Stelle da am Brandenburger Tor verlegt, alles gut. Aber nach diesem SBA, die Loks hätte echt mal lesen müssen. Da hat wirklich einer gelockt, wieso, was interessieren mich die Flüchtlinge und so. Also Geschmacklosigkeit pur. Also sowas Asoziales habe ich im Leben noch nicht gesehen. Also das wollte ich einfach nochmal ansprechen. Sorry, aber wie kann man denn neben verhungernden Menschen Flashmob machen, nur um diesen Scheißpunkt zu kriegen? Ja gut, und wenn der Ohne das vorher nicht wusste, dann ist okay. Der hat es ja auch umgelegt. Der hat auch reagiert. Aber diese die Loks direkt nach dem SBA, 3-4 Loks, die alle einhellig so, ja, aber da laufen ja noch andere rum, das sind ja nicht nur wir. Ja klar, das macht's auch besser, wenn 1000 Fliegen an der Scheiße hängen, muss ich meinen Kopf da auch einstecken, ey. Das war doch was, dass ich loswerden musste. Das ist so ähnlich wie dieser Typ, hast du das gelesen mit diesem FTF? Oder wolltest du dazu noch kommen? Nee, weg mal. Da war ein FTF, das war im, na, ich habe jetzt hier nur den Facebook-Link, sagen wir mal in der Mitte Deutschlands. Ja. Den kannte keiner. der war da drin, ne, und hat das Datum nicht dazu geschrieben. Und der wurde natürlich dann von diesen ganzen Leuten angegangen, das kann nachher, ist ja kein FDF, kann ja jeder kommen, da ist eventuell eine Seite oben rausgerissen, ich war vorher da. Oh, kommt uns wieder zu dieser ganzen FDF-Problematik. Das habe ich auch gelesen. Also, und in was für einen absurden Tonfall zum Teil. Also, wie gesagt, geht nur um FDF. Das ist ein Haken, den man in GSAK setzt. Ansonsten erscheint das sowieso nirgends. Und die haben sich da bald umgebracht. Also ich, wie gesagt, es ist so absurd. Und mit Fotobeweis sogar, ne? Ich war da und der Ohne war völlig cool. Hat gesagt, wenn er da drin steht, steht er da drin. Aber unglaublich. Es steht ja, es wurde ja umgelegt, das Event. Wie, ja, stimmt. Wie gesagt, alles okay. Den Ona finde ich da auch gar nicht schlimm, weil der hat ja reagiert. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Aber die Logs danach, lest euch die Logs bei dem Event wirklich mal durch. Und zwar so 2-3 Logs nach dem SBA. Und das, sorry, das ist bei mir so unmenschlich schlecht asozial. Boah. Und noch ein Wort zum Chat hier. Fragt mal Tim Pritloff. Der macht da bestimmt mit und sorgt für die Kontakte. Nee, den habe ich schon mal wegen was anderem gefragt. Da kriegst du keine Antwort. Der hat wahrscheinlich einfach viel zu viele E-Mails, die an ihn gehen. Also der reagiert da nicht wirklich auf Anfragen. Du meinst, der schwebt in höheren Sphären? Nee, ich meine das jetzt gar nicht negativ. Ich glaube, dass der einfach so viel von Podcastern zugetextet wird, weil er einfach der Führende ist, dass der einfach querliest und die Hälfte wegschmeißt. Was, sonst hat er doch gar keine Chance. Der muss ja sonst einen einstellen. Also das ist nicht negativ gemeint. Ja, letztendlich, ich meine ganz ehrlich, wenn du diesen Podcast, der macht ja Technik-Podcast, unter anderem alles. Er hat ja 7, und dann kommst 8, du hier mit so einem... Mit solchen Sachen, ja. Oh, nee, das ist aber auch das, grenzwertig. Weiß ich nicht. Oder? So, was, ja, sag ich, also das, was ich noch gefunden habe auf Facebook, ist der Hammer. Das ist auch wieder mal ganz gut. Kennst du Outbreaks? Dazu legst du einen Teil diese hin. Diese Scheißhaufen, die, wo dann 50 Dosen drin liegen und die du dann verteilen sollst und wo genau die Qualität, die man erwarten würde, auch dann rauskommt. Ja, ja, ich weiß. Aber diesmal hat sich der Owner beschwert, dass man ihm ständig diese Petlinge da rausnimmt, aber nirgendwo ein Outbreak entsteht. Und wollte dann die Leute auch nochmal anschreiben, ob sie denn nun mal einen Cash legen wollen, weil ständig war das dann, ich sag mal, der Eimer leer oder was er da verbuttelt hat, aber nirgendwo ist irgendwas entstanden. Und diese Diskussion auf Facebook, die war dann gut. So nach dem Motto, da wurden einem echt die Augen geöffnet. Ja, klar, ich nehme das auch mit, wenn dann habe ich einen Ersatzpadding, wenn meine Zwischenstation kaputt ist. So. Wobei diese Facebook-Diskussion, ich habe das Gefühl, dass das Facebook-Niveau Vorsicht zu genießen. Du willst sagen, die grüne Hölle ist bei Facebook. Ja, ich lese gerade auch im Chat hier. Auf jeden Fall wäre der 24-Stunden-Podcast der schnellen Podcasterin etwas viel zu lang. Ja, ich will über andere Podcasts immer nicht so gerne reden, aber das ist eine, die habe ich sowieso gefressen, die ja am Anfang gleich mal erstmal erzählte, dass ja alle anderen Podcasts langweilig sind und mehr als 5 Minuten ja gar nicht nötig sind. Stimmt, wenn man so spricht, dass ich das auf 0,5 einstellen muss, um dir noch folgen zu können, dann schafft man in 5 Minuten natürlich auch eine Menge Podcasts. Du hast das damals wirklich? Erst kam diese Internetseite, die irgendwie in 640 mal 400 war, egal auf welche Bildschirmgröße, weil sie so scheiße programmiert war, dass sie echt Müll war. Dann wurde erstmal rumgetönt, dass ja die anderen Podcasts alle langweilig und viel zu langatmig sind. Und dann kam der erste Podcast, der war, ich weiß nicht, ich musste den echt auf 0,5 stellen, um so in etwa folgen zu können, worum es überhaupt geht. Also das war... Gibt's aber auch andersrum. Manche musst du schneller stellen. Die lasse ich dann mit 1,5 ablaufen und funktioniert trotzdem. Ja, okay, aber wenn ich natürlich in der Geschwindigkeit spreche, klar, komme ich auch mit 5 Minuten. Naja, wir kommen dann. Nein, aber das ist halt auch Geschmackssache. Ich habe auch gar nichts gegen diesen Podcast. Ich höre ihn nicht, mir ist er einfach tatsächlich zu schnell. Ich hatte nur was dagegen, dass sie einfach noch nichts gemacht hat und sich erstmal mit allen Podcastern gleich anlegt. Das weiß ich nicht, sowas muss einfach nicht sein. Das ist geschmacklos. Aber egal. Da wollen wir auch nicht ins Dings gehen. Dann haben wir noch wieder, was ich... Ach, ich liebe ja schon dieses Wort. Reviewer-Willkür. Ist das eigentlich schon im Duden angekommen? Aber im Brockhaus könnte es lang... Also, gibt's ja nicht mehr. Oder gibt's im Brockhaus noch? Nee, doch, ich glaube, die gibt's immer noch. Aber irgendwie wollten sie da was ändern oder nicht mehr so oft. Oder du, das wär doch mal eine Idee. Also wir haben eine gewisse Geocaching-Community. Wir könnten noch mal beim Duden dafür stimmen, dass das Wort Reviewer-Willkür aufgenommen wird. Ja, das stimmt. Also es ging hier wieder um so eine Diskussion. Ich will jetzt gar nicht auf das Forum eingehen. Diejenigen, die es wissen will, die werden das schon finden und alle anderen brauchen es ja nicht unbedingt wissen. Aber du meinst das Elektronikforum, das Ingress-Forum? Ja, irgendwo. Irgendwo im Netz. Es fing schon mit der Überschrift an, Reviewer-Willkür einfach zum K, Stern, Stern, Stern, also zum Kotzen. Ich finde, das bringt auch schon gleich so das Niveau des Ganzen in die richtige Richtung. Man weiß also schon, ja, wenn du weiterlesen willst, dann mit Humor, ansonsten schmeiß es einfach weg. Ja, wohl wahr. Und dann geht's auch gleich so die ersten Sätze. Warum dürfen Reviewer eigentlich machen, was sie wollen? Ja, also warum? Das kann ich schon mal beantworten, weil sie Reviewer sind und du arme Wurst nicht. Punkt. So, dann geht's weiter. Nach welchen Guidelines richten sich Reviewer eigentlich? Nach denen von Groundspeak. Das ist auch ganz einfach. Oh, da müssen wir nochmal einen Sonderpost, da gab's doch mal dieses Thema, die Aktualität der Guidelines. Wir könnten natürlich eine Review-Sprechstunde machen, das gab's ja fast doch nicht. dann sieht er im nächsten Satz selber ein, dass Reviewer die Guidelines verschieden auslegen, ist leider nicht vermeidbar und selbst ich habe mich nach einigen Diskussionen daran gewöhnt und nehme Entscheidungen halt hin. Ja, schön wär's ja. Aber wenn ein und derselbe Reviewer verschiedene Entscheidungen bezüglich Caches mit gleichem Thema Hintergrund trifft, dann platzt mir der Kragen. Ja, dann trägst halt keinen Kragen, Dussel. Ich frage mich immer, ja, dann hat er an dem Tag mal schlecht gekackt und dann hat er das anders entschieden. Was ist denn daran bloß so? Was haben wir denn heute das Klo-Thema? Oh, viel weit muss natürlich wieder. Du sollst es doch nicht, wollt das doch nicht unbedingt, Mensch, wir wollen euch keinen Namen nennen. Auf jeden Fall geht dann seitenweise Palaver über diesen Lost Place Film, ja, der doch sowieso scheiße war. Der Benebelte hat noch einen ganz guten Reviewer-Namen. Rainer Willkür. Ich bin immer noch, mein Reviewer-Name wird Too Big to Fail sein. Nee, das mit Rainer Willkür finde ich schon mal ziemlich cool. Das ist gut. Aber Too Big to Fail ist auch nicht schlecht. Da hast du gleich erstmal alle eingenommen. Ich weiß jetzt auch immer gar nicht, warum man sich aufregt. Seid doch froh, dass diese ich wollte ja heute keine Fäkalienworte, haben wir jetzt genug geschrieben. Das kannst du, wenn du was alles rauspiepst, das wird da einiges, die denken, wir senden hier so einen Morse. Dann machen wir einen Kurzpodcast. Die denken, wir senden hier einen Morsecode mit, weil du es ständig rauspiepst. Genau. Dann senden wir auch. Dann könnten wir Mystery draus machen. Nee, dann senden wir auch in 5 Minuten. Dann mag uns die schnell Casherin, schnell Podcasterin. Naja, wollen wir nicht so tief ins Ernst. Also seid doch froh, wenn diese komischen Lost Place Film-Events abgelehnt wurden. Der Film war doch sowieso scheiße. Das ist schon wieder das Wort. Oh, das war der Hammer. Wollen wir noch über diesen Film reden? Komm, lass mal diesen einmal durchnehmen, dann kommt der Film auch. Also er labert ja auf jeden Fall seitenweise, diskutiert er jetzt, oder küttelt sich aus, verschiedene Reviewer, gleich verschiedene Entscheidungen. Ach. Willst du noch ein bisschen drüber erzählen, dann würde ich meine Pionierblase mal leeren. Ja, kannst du machen. Du weißt, wo es ist? Nö. Ich nehme den Eimer, der hier vor der Tür steht. Hoch, direkt neben der Ausgangstür rechts. Wenn ich klingel, habe ich die falsche Tür. Kommst du mal raus hier? Ja. Vorsicht, das Glas hast du da noch. Ja. Das hast du fast erwischt. Wo war ich denn? Dann muss ich das jetzt alleine machen. Es gibt auch Podcasts dafür, die so solche Gläser. Ich war das letzte Mal, war ich auf Klo, diesmal du, das passt doch. Es gibt ja Hörer, die mögen das ja lieber, wenn ich auf Klo gehe, weil dann, ja. Naja, es geht dann jedenfalls noch einige Seiten weiter mit hübschen kleinen Icons und was ich immer sehr schön finde, was auch das Niveau so zeigt, ist komplett in Großbuchstaben geschrieben, was der Lesbarkeit sehr, sehr hilft. Ja, dann kommt noch scheinheilig. Und dann kommt, es ist Zeit, etwas gegen diese Reviewer-Willkür. Hier hat das nicht zusammengeschrieben, am Anfang schon. Ja, streut die Rechtschreibung auch ein bisschen. Es ist Zeit, etwas gegen diese Reviewer-Willkür zu unternehmen. Ich denke das auch. Also Teeren, Federn, öffentlicher Pranger, Auto anzünden, verprügeln. Es gibt da so viele Ideen. Also das habe ich jetzt gesagt, nicht er geschrieben. Und so geht das dann einfach immer noch weiter. Also ich frage mich immer, was haben die Leute da eigentlich? Mein Gott, dann ist da halt mal ein Reviewer und vielleicht hat der ja auch Mist gebaut und es passt einem nicht. Kann man nicht einfach, Mund abwischen und gut ist das? Also ich weiß auch nicht. Also ich habe da Schmerzen mit. Ich kriege mich auch schon wieder auf. Das will ich ja nicht. Das verkürzt ja mein Leben. Gut, freut vielleicht den einen oder anderen, aber mich selber halt nicht. So, haben wir noch was? Jetzt, so lange war das gar nicht, ne? Ja, das war nur ein langer Ausdruck, den ich endlich mal loswerden wollte, weil ich den immer noch im Zettel hatte. Gehe ich einfach mal weiter. Dann gab es wieder einen reißerischen Bericht auf RTL. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, was mich mehr erschreckt. Der reißerische Bericht auf RTL, den auch meine Eltern gesehen haben, mich gleich gefragt haben, was wir da im Wald eigentlich machen. Und ich ihnen den Sender erstmal wieder abgestellt habe. Mich erschreckt vielmehr, wie viele Leute RTL gucken. Das ist doch gruselig, ey. Wie kann man sich denn diesen Scheiß angucken? So. Jetzt muss ich tatsächlich mal hier rumklicken während des Podcasts. Das tut mir jetzt auch leid. Aber anders geht es nicht, denn ich habe einen Link und weiß gar nicht, was ich mir dazu... jetzt habe ich es gefunden, okay. Wir haben ja auch noch immer den Bereich komische Logs. Mit noch klicken und reden ist echt schwierig. Wir haben ja noch den komischen Logs und ein spezieller fiel mir jetzt zuletzt wieder auf. Noch ein spezieller. Ach nee, das war gar kein komisch. Das war einer. Congratulations to all the Jokers who are logging an American benchmark while being in Prague. Oh ja. All those fake logs are from German cachers. As usual, when a cache or benchmark in this case is flooded with fake logs. Greetings from Munich, Germany. Göttlich. Achso, der war auch noch Deutscher. Was haben wir uns da wieder lächerlich gemacht? Ja, aber es waren auch einige amerikanische Logs, die sehr ähnlich klangen. Das ist das Thema, was ich da aus dem blauen Forum schon gelesen habe, wo es ja auch so ähnlich geht. German Geocachers. Ja. Du findest die Logs auch nicht mehr. Die meisten sind weg. Also das war wohl selbst den Deutschen jetzt langsam zu peinlich. Also ich wollte nämlich nochmal nachgucken und da waren alle Logs weg und ich hatte die vorher gelesen und die waren so peinlich. Die sind ja noch so doof, die haben ja nicht nur das Ding gelockt. Die haben noch reingeschrieben, ach Mensch, das kann ich ja hier aus Prag machen, das ist ja klasse. Also das war so, wenn man entmündigen will, hätte man da die Leute abgreifen können. Da hätte man die richtigen getroffen, echt. Aber es ist immer so, das ist dieser Herdentrieb. Die Masse läuft mit, wenn das der macht, mache ich das auch. Und ein Benchmark wird, ich glaube, nicht mal in der Statistik gezählt. Weil ich habe nämlich auch einen, der wird nicht gezählt. Nee, du kriegst... Und war das ein richtiger Benchmark? Hat er das Ding richtig mitgebracht? Ich glaube, da geht es nur... Den Leuten geht es da tatsächlich nur um den... wie heißt es denn? Das ist auch gut. Um das Icon. Ja, das fand ich auch so cool. Ein Log hatte ich noch gelesen mit... Ernsthaft, da stand so drin, während den Anfängen. Da habe ich auch gedacht, boah, Blockwart on Tour, ey. Das ist so. Aber dieses Log fand ich auch sehr schön. Das ist Reported Schnitzel Needs Maintenance. Also Schnitzel heißt der Cache. Und in seinem Logtext steht war da... Der nicht erst, hat er das wieder verändert? Nee, okay. Das ist der. Mein ist Stempel der. Ist im Log. Okay. TFTC. Das ist eigentlich alles. Manche führen, manche folgen. Oder? Also dieser ganze Log ist mir... Ich weiß auch nicht, was er damit sagen will. Also es ist wirklich, also ich lese hier nochmal vor, also in kompletter Länge jetzt. Mein Stempel ist im Log. TFTC. TB Coin in nix, TB Coin out nix. 17. September 2013. Manche führen, manche folgen. 491. Manche führen, manche folgen. Ja, noch Bindestrich Herr Hitler hinterschreiben können. Ich weiß nicht, was er damit sagen will. Dieser Geist wird nicht, meinst du das? Das ist so... Ja, guck mal, Tim Brittler. Manche führen, manche folgen. Tim Brittler ist unser Vorbild. Also ein bisschen einmal Adolf muss kommen in Folge. Nee, also kommt das bei denen? Nein. Nee. Doch, in seinem NSFW. Da kommt immer Hitler und irgendwas noch. Ich weiß nicht, was der Typ damit sagen wollte, aber ich fand das Log so süß. Ich musste es mal erwähnen. Siehst du, Andi schreibt das auch. Genau, zählt zwar nicht, aber es gibt so ein Icon. Genau, so war das irgendwie. Es gibt so Themen, die wiederholen sich immer die ganze Zeit. Weißt du, solche so komische Logs? Ja. Dann habe ich wieder so einen Blog gefunden. Da hat jemand festgestellt, Blog nennt sich alldeath.de, dass GC kommerziell ist. Nee. Doch. Das ist jetzt überraschend. Das schockiert mich auch immer wieder. Ja, also, mit ihren Geotours und dass sie ja nur Geld machen. Oh. Ja, GC ist kommerziell, die wollen damit Geld verdienen, die wollen auch bezahlt werden. Ja. Wenn ich Podcast mache, hätte ich mal dann gesagt, mache ich das aus Lieber, weil es mein Hobby ist. Wenn ich irgendwas wo arbeite, möchte ich auch nachher mein Leberwurstbrot haben. Was ist das denn hier? Bild.de, Regional Leipzig, Geocaching auf den Spuren der Friedlichen? Der Friedlichen? Müssen wir mal gucken. Übrigens, guck mal. Da, trink nicht. Das sind Weicheier an Geocachern, an Podcastern, die Wallis. Der wird verabschiedet sich schon, mein Gott. Nur weil wir 2:21. Und wir sind noch nicht beim Stiftetest. Ah, nicht beim Lost Place der Film. Wir sind noch bei der Einführung. Geocaching auf den Spuren der Friedlichen Revolution in Sachsen? Ach so, das ist hier dieser Umschwung, Stasi, ne? 15 Unterlagenbehörde. Nee, Entschuldigung, das will ich gar nicht wissen. Da rege ich mich jetzt. Nee. So lange machen wir nicht mehr. Ich muss bald schlafen und wenn ich das noch lese, kann ich nicht mehr schlafen. Das ist ganz einfach. Das ist eine kommerzielle, das ist wie diese Geotours in Hamburg, nur dass es einen historischen Hintergrund hat. Du wirst an diese Plätze geführt. Wollen wir uns nochmal über. Wenn ich kacken gehe, klebe ich mir auch noch einen Aufkleber Geocaching drauf. Genau, FTF. aber jeden Mist und Dreck wird irgendwie mit Geocaching in wirste Verbindung über. Boah, da fällt ja nichts mehr zu rein. Also wirklich. Okay, um das Niveau jetzt ganz runterzufahren, wenn du kacken gehst, spürst du nicht und der nächste lockt FDF. Ich schleiche ein Event ein. Genau, wir machen ein Event draußen irgendwo im Plumpsklo im Wald. Das Dixi-Klo im Wald. Oh Mann, nee, ich weiß es auch nicht. Hatten wir uns jetzt schon über diesen wahnsinnigen Film unterhalten? Dies brauche ich an. Wollen wir uns noch über den Film unterhalten oder der ist eigentlich durch, oder? Was? Ja, ich glaube, ich habe ihn nicht mal gesehen. Ich verstand es noch deswegen nicht. Deswegen kann ich gar nicht so richtig viel zu sagen. Also wenn ich heute ins Kino gehe, dann gucke ich mir vorher doch an, wie der Film bewertet ist. Nein, nicht, wenn da Geocaching dran steht, dann geht man auf jeden Fall hin. Oh. Da haben die bestimmt alle gedacht, die kriegen da einen Punkt für, wenn sie ihn gucken. Haben sie ja auch. Wurde ja ein Event draus gemacht. Ja. Also und das Schlimme ist, pass auf, jeder regt sich ja auf. Jeder hat gesagt, ja. Event war toll, hier vorne mal hier Popcorn mit uns holen. Der Film war aber total schlecht. 2 Wochen später, die Filmcrew auf Facebook, wenn ihr das hier liked oder wenn ihr das kommentiert, wir verlosen noch 5 Coins. Ja, wenn es was umsonst gibt, dann wird so 3000 Kommentare. Dann wird auf alles geklickt, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt. Das kenne ich auch, ja. Das stört mich immer so ein bisschen. Ich glaube, den Film, da braucht man nicht so viel zu sagen. Es waren sich irgendwie fast 99% waren sich einig, alles weich, alles scheiße, jetzt schreibe ich alles weich, weil er es da gerade im Chat geschrieben hat. Nein, da waren sich echt alle einig, der Film war Müll. Aber tut mir leid, genial gemacht. Ein Haufen Schrott, Geocaching drüber geklebt und schon gibt's die Geocacher, die geben die Kohle, die geben alles um Hauptsache, sie kommen da hin und sind dabei und als Erste natürlich und Voraufführung müssen sie am besten sein und mit dem und Film. Und toll und schlimm. Ich glaube, den Jörg. Die Guideline-Änderungspetition, die ist so hohl, die können wir uns noch aufbewahren auf die nächste Folge. Die bewahren wir uns auf. Aber ich hätte, Jörg, hast du eigentlich einen Stift in der Hose? ja, ein Filzer. Ich ziehe die Frage zurück. Eine Malerrolle. Jörg, wenn du gehst du mit Stift hinaus in den Wald und hast du ihn am Mann, um zum Beispiel deine Loks natürlich zu schreiben. Meistens schon. Hast du einen speziellen Stift? Ja. Wie heißt der? Warte. Ist das wirklich? SN220 Black. Black. Ja, das ist wirklich speziell. Der ist von Mitsubishi. Konnte ich noch nicht aussprechen. Pencil & Co. Uniball.com. Ich hatte das ja mehr als Gag mal gepostet. Ja. Ich habe jetzt derzeit den Levitra 10 Milligramm minus 47 Prozent. Was ist das für ein Scheiß? Den hast du irgendwo gefunden. Ich nehme so Stifte immer mit, weißt du? Ja, aber kann der auch so schreiben, über Kopf. Ist gut, wenn ich das jetzt so sage und dann sieht das keiner. Das ist besonders klug. Über Kopf kann er, aber er kann zum Beispiel nicht auf feuchtem... Moment, wie lange kann er über Kopf schreiben? Also grundsätzlich ein Kuli schreibt der immer, hast ja schon mal ein Problem, wenn es draußen kalt ist. Ja, der schreibt auch über Kopf meistens nur 2 bis 3 Buchstaben. Ja, dann schreibe ich TRR reicht. Ja, siehst du, der kann also, ja. Hast du dir tatsächlich einen speziellen angeschafft? Nee, also jein. Ich habe den damals irgendwo gelesen, dass das so ein toller Stift sein soll, habe mal einen von besorgt und war fasziniert, dass ich auf Zelluloseklumpen feucht schreiben konnte. Also, wenn du noch mit irgendwas schreiben kannst, dann mit dem. Ernsthaft, ich habe heute auch auf einem klitschnassen Logbuch, das du so ausbringen konntest, konnte ich unterschreiben. Kellnerstifte gehen auch. Kellnerstifte sind ganz spezielle weiche Stifte, die auf feuchtem Papier schreiben. Wenn der habe ich jetzt am Montag, nee, was haben wir heute, am Donnerstag gelernt, wenn du eine Kerbe reinschneidest, machen die sogar 2 Striche. Das ist dann, wenn du besoffen bist, dann hast du schon 1 oder 2 gekriegt. Nein, das gibt's bei uns in unserer Gruppe. Ich war überrascht, wie viele Leute sich ganz spezielle Stifte kaufen. Unter anderem auch Riesenstifte. Ja. Oder Stifte, die sie nicht verlieren können. Stifte, die auf nassem Papier schreiben. Ja. Stifte, die am Schlüsselbund hängen. Das scheint, Stift verlieren scheint ein Thema zu sein. Ja, das gibt viele. Das gibt viele, ja. IKEA-Bleistifte natürlich auch. Was hatte ich denn hier geschrieben? Ich hatte hier irgendwo auch mal einen Stift erwähnt. Den fand ich ganz gut. Der war von Pilot. Naja, egal. Finde ich jetzt hier nicht. Doch, auch Bleistift von Pilot Crocus, finde ich auch ganz gut. Was so zum Rausdrehen, so ein Bleistift. Ja, weiß ich, was du meinst. Die Bleistifte sind natürlich sowieso auch ein Vorteil, wenn es auf nass und ähnliches zugeht. So, und da habe ich mir natürlich überlegt, da mache ich ein bisschen Hintergrundrecherche. Eigentlich wollte ich das Thema bringen, habe ich ein bisschen Hintergrundrecherche gemacht. Und kennst du die Story? Ich dachte, das soll ein Gag werden. Ja, das sollte auch ein Gag werden, aber dann habe ich mich so durch. Weißt du, wenn du so über Themen, dann kommst du von einem zum anderen. Bin ich bei 2 interessanten Seiten gelandet. Seite 1. Du kennst bestimmt die Story. Die Amerikaner sind ins Weltall geflogen, haben für 300 Millionen US-Dollar einen Stift entwickelt. Und die Teflonpfanne, ja. Und was haben die Russen gemacht? Die haben Bleistift genommen. Ist eine Urban Legend. Kann man sich schön bei unter SpacePen auf Wikipedia nachlesen. Tatsächlich hat der Stift viel Geld gekostet, aber ist nicht speziell dafür entwickelt worden. Das andere ist eine moderne Sage, die gern weiter kommuniziert wird, weil nämlich ein normaler Bleistift Graphit absondert. Ja. Graphit ist das und das ist im Weltall auch schlecht, wenn das dann überall rumschwimmt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber was ich viel tolle, dann habe ich gedacht, super, was gibt's denn noch für so eine tolle Hobbygruppe? Wie locken eigentlich Bergsteiger? Ja, die gehen ja auch oben aufs Gipfelbuch. Frost und so fahren, ja. Und dann habe ich mir die ganze Zeit das mal so durchgelesen. Das ist und bin auf eine Seite gestiegen, die nennt sich Quackensturm. Oh Gott. Und da gibt es unter anderem Zwickis Gipfelbuch-Sprüche-Sammlung. Das ist der Hammer. Das steht jetzt nicht, also die locken ganz mit nur ganz normalen Bleistiften so weiter, aber was die da so reinschreiben, ist gut. Moos, das war der letzte Griff, bevor er in die Tiefe fiel. Humor haben wir. Ja. Wir lieben die Berge, den Alkohol und den Gesang, drum sind wir nie nüchtern, aber auch nie krank. Stürzt man mitsamt dem Ring ins Tal, dann war es beim Stahl die falsche Wahl. Kann ich jedem nur empfehlen, Quackensturm, Bergsteigen, Joggen, Spaß am Leben. Eine Seite und da speziell suchen nach den Gipfelbuchsprüchen, die er dann aus diesen Gipfelbüchern tatsächlich rausgenommen hat. Das ist viel interessanter. Ich schreibe immer nur meinen Namen rein. Ich vergesse sogar das Datum, was ich. Ja, ich schreibe meistens auch viel zu wenig. Das stimmt. Ich lese gerade Bleistift 4B. Jörg sollte das noch kennen von der Firma. Von welcher Firma soll ich das kennen? Haben wir mal zusammen gearbeitet? Oder? Ja, immer eine Bleistiftfirma. Also warst du Anspitzer? Nee, ich frage mich gerade, was er meint. Wenn man im Wald den dritten Stift findet, muss ein Feindel in der Nähe sein. Ja, Das stimmt. Erst findest du den Stift, denkst, oh, hier muss irgendwas sein. Aber den finde ich gut. Wenn der Stift vom Gipfel fällt, hast du dich umsonst gequält. Du siehst, andere Hobbys sind ja auch sehr kreativ. Ja, das ist ja bei uns gar nicht so. Die Online-Logs sind ja meistens auch schon mittlerweile mehr Beschimpfungen oder bla bla. Also dazwischen gibt's ja auch nicht viel. Einen habe ich übrigens noch gefunden. Also den möchte ich heute noch loswerden. Ein Online-Log? Nee, was wir vorhin gesprochen hatten über diese wo man wo steht's drüber? Da. Auf project-gc.com. Da kann man ja Statistiken auswerten. Und da kann man auch über andere stalken gehen. Jetzt muss ich mal kurz, dann muss ich jetzt mal live darauf raufgehen. Das kann doch nicht. Ja, das heißt Projekt-GC. Projekt mit C geschrieben bestimmt. Ja. -GC. Project.com. Genau. Öffnen. Dann komme ich erstmal auf Overview. Ach, Bundeswehr meinte Interceptor. Ja, okay. Ja, das. Und jetzt kann ich gar nichts sehen. Erstmal, ich sehe nur Overview. Ja, genau. Jetzt kannst du, da gibt's irgendwo, muss ein Unterpunkt User geben. Gibt's nicht. Ich habe oben nur die Auswahl Home, Cache Starts, Top Finders, Top Hiders, Overtime Maps, vielleicht hier bei Filter, Cache Location Germany ist schon drin. Lieber Benebelter, du hast doch auch letztes Mal was rausgesucht. Weißt du noch, wo man raufklicken muss, um da hinzukommen? Ich weiß nämlich, wenn man auf diese Project, also die Seite heißt project-gc.com und dann /user/opt-out, also opt-out. Soll ich das nochmal angeben? Da kann man sich austragen lassen, wenn man nicht gestalkt werden möchte. Ich finde diese Seite sowieso gelinde gesagt eine Frechheit und bin mir gar nicht so klar, was Groundspeak so davon hält. Vielleicht finden sie das ja auch gut. Also ich finde das echt ein bisschen komisch, dass man da so richtig auseinandergenommen werden kann. Aber da muss man irgendwie auch die User auswerten. Wahrscheinlich musst du dich hier erst hier oben anmelden. Ja, und in dem Moment, wo du dich anmeldest, hast du wahrscheinlich komplett deine Stats da drin. Nee, vorher. Du bist da schon optional, kann man dich sozusagen auswerten. Ich hoffe ja, der Benebelte noch da. Nö, meldet sich gerade nicht. Doch, da war aber noch vor kurzem. Bester Stift bei 21.22 Uhr. Schlafen die Leute uns jetzt weg langsam? Die jetzt ja, das ist ach Quatsch. Wir sind noch völlig im... Wann haben wir angefangen? 19 Uhr. Wir sind noch völlig in der Zeit. Also das kriegen wir noch mal raus, dass du fragst einfach mal den Benebelten, lässt dir das erläutern und dann tragen wir das nächste Mal vor, wie man da andere Leute stalken kann. Ja, auf jeden Fall habe ich, das ist mir viel wichtiger, einmal noch mal project-gc.com/user/opt-out und da könnt ihr euch aus dem Mist austragen lassen. Beziehungsweise ist da so ein Haken, meine Profilstatistik verbergen. Ach so, ich glaube, du musstest dich anmelden über die Groundspeak-Seite dann. Geht er dann. Ja, aber ich glaube, wenn du dich anmeldest, dann bist du doch gleich, dann gibst du doch die Möglichkeit, dein Profil zu sehen. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich kann dir übrigens sagen, was. Nee, das war nicht auswertbar, bevor ich mich da jemals angemeldet habe. Das Profil kriegen die doch sowieso zu sehen, wenn sie wollen. Ja, das ist ja. Guck mal, da unter was einfach oben unter Top-Finders geht ohne Anmeldung. Okay. Gehen wir schnell auf Top-Finders. Nee, wir wollen ja gar nicht die Top-Finders. Wir wollen ja jetzt einen ganz speziellen. Ach so, da gibt's ja einen. Nein, da steht's. Einfach den Usernamen in die URL schreiben. Schreibt mal rein. projektgc.com. Ja. /Profilstats und dann / deinen eigenen Usernamen. /Profilstats. Kevin Nebel hat sich auch gemeldet, nur mit hier. Mensch, du solltest uns das doch sagen. Projektgc.com, Profilstats und ja, jetzt. Da steht's da, auf 21.28 siehst du das. Dein Tracer da. Das, ja, warte, kurz. Wieso kannst du Tracer nicht schreiben? Soll ich dir das raussuchen, wie das geschrieben ist? Mann! Ja, das war das gute Vitell. Fritz aus Bayern. Haben wir eigentlich erwähnt, den Gründel? Ich kommt jetzt, gar nichts. Hätten wir jetzt übrigens. Profilstats, Tracer was not for, ne, und auf, on the server. Also, nochmal. Jetzt muss man kurz gucken. Ja. GC-Prof, oder? Wie ist denn das eigentlich jetzt? Jetzt bin ich ja bei Top-Finders. Wir könnten den Gründel uns ja doch schicken lassen. Könnten wir den immer, wenn wir nicht gerade mal was Technisches machen müssen, könnte einer aus dem vorlesen. Das habe ich mir auch bei Pritlov abgeguckt. Dort. Wir können uns auch eine alte Bravo holen und. Guck mal, da, Heckenland hat so geschrieben, da kannst du draufklicken. Ja. Achso, du kannst nicht auf meinen Monitor klicken, das nee, stimmt. Ich gehe da immer mit dem Finger drauf, aber ist ja gar keine Touch-Oberfläche. Groß- und Kleinschreibung beachten. Was? Nee, echt? Das kann doch nicht sein, bei der Webseite. Er lädt jetzt gerade rein, jetzt geht mal alle wieder vorunter, weil. Jetzt gehen alle auf den Tresor. Die kleine Drecksau und dann steht da. Jetzt bin ich mal spannend. Also, wir haben jetzt mal auf den Link im Chat geklickt. Ja, gut, dann stoppe ich hier mal. Heute ist ja ein sehr intimer Chat, ist ja sehr klein. Obwohl, die sind. Wir können eigentlich auch so ein geheimes Event draus machen. Die sind vermutlich beim flexiblen Griechen früher fertig als wir. Du, ich bin gerade dabei. Es gibt ja von Groundspeak diese Seite, wo sie Geocaching-Software so vorstellen und Tools. Da gibt's ja alles. Für Windows, für was im Web funktioniert, da ist die Seite meiner Nase gar nicht dabei. Also könnt ihr das nicht gut finden. Oh Mann, jetzt kommt da eine Statistik. Ja, oh Gott. Da guckst du mal doof aus der Wäsche, du. Ja. Erstmal kommt gar nichts. Ja, aber ich glaube, ich befürchte, es wird gleich kommen. My Geocaching Profile. Ach, zwischendurch habe ich noch mal was hier. Das hatte ich auf Facebook auch gelesen. Ich lasse auch hier den Namen wieder weg. Und da schrieb dann eine, ich möchte hier mal etwas in Erfahrung bringen und kann vielleicht auch eine Diskussion anstoßen, Freizeit. Ja. Heute bin ich über einen äußerst fleißigen Qualitätscacher gestolpert, dessen Profil öffentlich einsehbar ist. Dabei entdeckte ich, dass er eine große Anzahl an Doppellogs hat und machte mit Project GC, darüber bin ich dann nicht drauf gekommen, mal an die Doppellog-Suche. Also daran sieht man mal, wofür dieses Projekt übrigens benutzt wird. Guck mal, so schlecht sieht's gar nicht aus. Mal wo gucken, ist die Maus? Mal gucken, wo wir die Doppel... Ja, hier. Kannst du gucken. Ja, doppelt kann ich nicht haben. Ich habe ja. Guck mal, das sieht ja oben schon mal ganz gut aus. Hier ist die Maus an der Seite. Ja, weiß ich gar nicht. Ich lese mal so lange hier vor. Ja? Zu meinem Erstaunen gab es einen Cache mit hoher Wertung, den er gleich dreimal lockte. Doch damit nicht genug. Nicht nur er, sondern auch einige andere lockten diese Cache dreimal. Und so scheint es so, als sei das eine Obergrenze. Da kann ich dir sagen, nee, ist es nicht. Oder lieber nur dreimal loggen, um nicht aufzufallen. Wir loggen einen Archivierten von 2011 bis 2013. Und der Owner ist schon lange nicht mehr online. Und verschönern so unsere Matrix-Freizeiten. Ja, wenn du alles weißt, warum fragst du noch? Ich blick's gerade nicht und würde das nur allzu gern verstehen. Nehmen wir zum Beispiel diesen Cache, dann hat sie da einen genannt. Da kriegte ich nicht nur große Augen, sondern empfinde es als Frechheit gegenüber ehrlichen Loggern, was immer das sind, solche Doppel- und Dreifach-Logs zu machen. Das liegt nicht an einer App oder sowas. Denn Caches mit kleiner Wertung unterliegen mit Sicherheit nicht diesem Phänomen. Für mich hat das System, oder was meint ihr? Darauf kriegte sie nicht wirklich positive Antworten, sondern eher so, hast du eigentlich nichts anderes in deinem Leben zu tun? Stalker, oder? Und war dann auch tot beleidigt. Aber ich wollte es einfach mal komplett vorlesen und muss mal eins sagen, wenn ihr sowas auch macht, dann hört uns bitte nicht mehr. Ich sehe gerade, guck mal, ich bin totales, ich bin eine totale Draddi-Mikrosau. Siehst du das? Ja, aber das ist auch wieder das, was auch so, das ist ja das, was ich in der wissenschaftlichen Arbeit auch meine. Ja, weil es einfach so viel mehr Tradis gibt, was willst du machen? Aber kannst du irgendwo erkennen, ob du Doppelter hast? Ich bin gerade Meister in Science Maps. Das muss ja in der Obersicht sein, aber der lädt ja noch irgendwie, oder? Wie interpretiere ich den Kreis? Nee, der lädt immer noch irgendwas. Und irgendwie die, ist noch nicht alles drin. Also auf jeden Fall schmeißt das Ding echt richtig viel Infos pro User auf. Aber ich kann doch keine Doppelten haben, wenn die obere Zahl stimmt. 3382 genau. Funde bei 338. Genau, dann passt das auch. Und genau. Das ohne GSAK, ohne irgendwelche Tools. Ja. Nee, einige waren schon aufgeregt, weil ich auch tatsächlich 3 Caches doppelt gelockt habe. Das Schade ist immer, dass es immer so Blockwarte gibt, die das rausfinden und dann aber aufhören zu forschen. Wenn sie nämlich noch ein bisschen weiter gelesen hätten, hätten sie festgestellt, dass der Owner den Cache neu versteckt hat und ein altes Listing damals benutzt hat, 2006. Ah, das hast du. Und dazu geschrieben hat sogar, könnt ihr alle nochmal loggen, ich habe den neu versteckt. Das war hier oben bei Powerslice and Sundream oder so? Ja, genau, der hat es auch gemacht, ja. Und dann, jetzt ist er aber neu. Ja, aber es gab halt solche, damals gab es das, dass die alte Caches wiederverwertet, alte Logs wiederverwertet haben, Listings. Ich finde es ganz okay, aber ich würde jetzt gerne mal, guck mal, die meisten, Projekt Landkreis Harburg. Sehen wir hier eine riesige Statistik, aber wie das ist so bei so einem Power-Trailer da. Ne? Das ja. ist so. Nee, ich wollte hier aber irgendwie die meisten Favoritenpunkte. Doppelte finden wir aber gar nicht so. Guck mal, Geist des Hagen, der war gut. Schlossmargarine, Schlosshotel. Was der alles rausschmeißt. Alberichs Edelsteinturm. Havarie im Rundkino. Oh, das war auch ein. Geh mal auf den Chat, weil das sind unsere Hörer, kommen jetzt nicht mit, wenn wir uns was auf dem Monitor angucken und kommentieren. Wo ist der Chat? Da oben ist der Chat. Ja. Das Ding, mach mal aus. Ich weiß nicht, wieso, es lädt er sich ja zu Tode da. Ich weiß nicht, was der noch alles macht, aber der lädt ja immer noch. Also dieses. Ja, der versucht, meine Verbindung zu Jeremy zu kappen. Also dieses Project Gesicom finde ich echt schon ein bisschen, das ist mir schon ein bisschen viel Big Brother. Project GC ist gut, ja. Ach, guck mal, hilft effektiv beim Location verbrennen. Ja. Also ich habe mich austragen lassen und zwar nicht, weil ich Angst habe, dass irgendeiner über mich was rauskriegt. Ich puste das ja auch so alles raus, also das wissen die Leute eh. Aber nee, wir überfordern die Seite, glaube ich, nicht. Die braucht so lange, weil die auch echt was aufbereitet da. Also. Na, ich glaube, die braucht so lange, weil jetzt bestimmt 10 Leute auf dasselbe Profil zugegriffen haben, was in dem Fall meins war. Ja. Ach, guck mal. Andi hat natürlich. Das ist ja hier. Ach, du Frauchen und Männchen, weißt du? Andi W. wollte natürlich gleich mal ihren Liebsten stalken und kriegt als Meldung. Has chosen to hide their statistics from others. Habe ich auch gemerkt. Das könnten wir jetzt eigentlich nochmal so als Gerücht in die Welt stellen. Der JR hat was zu verbergen. Also ich glaube, JR ist der einzige Mensch auf dem Feld, dem das echt scheiße. Ja, aber so kommen Gerüchte zustande, weißt du? Ja, auch, die kommen auch so zustande, glaube ich. Da brauchst du gar nichts machen. Die entstehen irgendwie so aus dem Nichts. Also die wichtigsten Sachen, glaube ich, haben wir diesmal durchgekriegt. Ich meine, ja, siehst immer du, das noch hier ist nochmal, genau die obligatorische dieser Thread. Suche noch Sponsoren für eine Verlosung bei einem kleinen Event. Ein paar Geocoins, die ein paar Geocoins zur Verfügung stellen können. Der hat irgendwie die. Naja, egal. Also PN an mich. 3 Ausrufezeichen, danke. Auch 3 Ausrufezeichen, das ist wie die Pest. Denk immer, ja, erstmal diese 4 Ausrufezeichen und am besten noch alles in Großschrift. Das ist immer so die Krönung des Ganzen. So, jetzt muss ich mal eben sortieren, ob wir noch was haben. Wir sind jetzt aber auch echt schon, das ist jetzt wieder so eine neue Rekordmarke. Aber hast du das mit diesen, die Wuppertaler Stadtwerke, aber das müssen wir eigentlich nicht bringen. Sperren. Ach, mit dem, ja, doch, das und diese Kommentare dazu? Die kann man ja nochmal ansprechen. Also, es ging darum, da hat einer Cash in der Kanalisation gelegt. Na, und es war nicht die Kanalisation, es war ein verrohrter Bach. Also, es war mal ein Bach, der ist jetzt verrohrt. Ja. Kann man auch Kanalisation nennen. Es liegen da ein paar Röhren und da hat einer Cash reingelegt und auf Facebook ging es natürlich wieder los. Wie kann man denn so blöd sein? Ja, ich bin auch so blöd, ich gehe auch in solche Röhren, weil ich auch mit der Gefahr gar nicht gerechnet hätte unbedingt. Also, wenn ich nicht allzu tief reingehe, also ich sag mal, ab 10 Meter würde ich mir vielleicht Gedanken machen, aber ansonsten, nee, hätte ich auch nicht drüber nachgedacht. Aber hier steht 400 Meter weit rein. Das meine ich und das hätte ich nicht mehr gemacht. Obwohl, Heike ist zur Hälfte unterm Elbe-Seitenkanal durch und das ist auch eine Röhre. Wer weiß, wie die Luft da wirklich drin ist. Ich wäre jetzt nicht unbedingt drauf gekommen. Also ich finde es jetzt nicht so fort einleuchtend, dass da gefährlich sein muss. Punkt. Ja, ich auch nicht. Mich würde das mal wirklich interessieren, ob das dann wirklich so ist. Weil hier schreibt er ja, Gefahr geht auch von den einigen verrohrten Bachläufen, also erstmal, dass sich da toxische und explosive Gasgemische bilden können. Ja, das kann definitiv durchaus sein. Ja, das ist definitiv. Das ist so. Gefahr geht auch von den einigen verrohrten Bachläufen verengten Fernwärmeleitungen aus. Beim Ausblasen des Kondensats besteht Verbrühungsgefahr, ja. Denn der Wasserdampf zischt mit 120 Grad Celsius aus den Leitungen. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, also, ist das so? Oder ist das einfach nur eine... Nee, das ist so. Das weiß ich. Das habe ich auch mal im Fernsehen gesehen. Das ist tatsächlich so. Das ist da unten nicht ganz ungefährlich. Deswegen würde ich zum Beispiel so weit, also 400 Meter mit Sicherheit dort nicht reingehen. Wo ich das zum Beispiel mal erlebt habe und seitdem bin ich auch wirklich vorsichtiger geworden. Was mich an Facebook wieder gestört hat, ist nicht diese Tatsache, dass das den Cash da gab oder dass ich darüber aufgeregt wurde, sondern einfach diese Selbstverständlichkeit. Wie kann man denn doof sein, da reinzugehen? Man labert doch nicht so ein Dünnschiss, ihr wusstet das doch vorher auch nicht. Das ist immer so, alle Klugscheißer sammeln sich dann sofort, weißt du? Ich wusste das deswegen, wir hatten hier mal einen Cache unter einer Brücke. Hä? Und diese Brücke hatte aber nur 20, 30 Zentimeter, also du musstest im Prinzip gebückt unter diese Brücke und hattest so 20, 30 Zentimeter über dir war diese Brücke. Mhm. Und das Ding war 3 Meter breit, 4 Meter breit, 6 Meter lang für einen Bauern, um auf sein Feld zu kommen. Da hätte ich nie im Leben geglaubt, dass da ein Problem gibt. Ich habe den nur deswegen nicht gemacht, weil der mir dieser Abstand von der Brücke zum Wasser war so klein, dass ich da unten gehockt hätte mit der Warthose drunter müssen. Da hatte ich einfach schlicht und gar keinen Bock drauf, es war zu eklig. Und da kam Motte, glaube ich, war das damals. Der arbeitet irgendwie beim Wasserwerk. Der ist ja, der sowas. Ist der nicht Vermesser da irgendwie? Genau, ja. Der hat gesagt, das ist gefährlich, Jungs, und ist da mit einem Messgerät runtergegangen und hat da drunter gemessen. Und es war tatsächlich so eine Ruhe. Und wir reden von draußen, mitten in den Wicken, von einer 4 Meter breiten Brücke. Also wir reden echt von was, wo Luftaustausch ist. Mhm. Und er hat gesagt, darunter war die Luft schon so schlecht, dass es an der Grenze dessen ist, dass du ohnmächtig werden kannst, wenn du da empfindlich bist. Da habe ich wirklich mit den Ohren geschlagen. Das ist ja kein sauberes Wasser gewesen, sondern komplett Entengrütze, komplett grün. Mhm. Weil das ist halt zwischen den Feldern dieser Wald- und Wiesenkanäle waren. Und die Luft war darunter tatsächlich so schlecht, dadurch, dass das eben so ein geringer Abstand zur Brückendecke war. Und wie ist der Bauer? Achso, der ist dann drüber gefahren. Der ist nur drüber gefahren. Der wollte ja nicht runter, das interessiert ja keinen. Okay. Also es ist ja keine Brücke im eigentlichen Sinne. Das kann, Brücke kannst du das nicht nennen. Eine Betonplatte nach über diesen Graben, damit der Bauer auf sein Feld kommt. Und da war von unten drunter ein Cache gehängt. Und da hat Motte sich Messgerät geholt, ist runter. Das war auch alles kein Thema. Der Owner, ich glaube, die kannten sich so, der hat den sofort zugemacht, das war alles überhaupt kein, da gab es kein böses Blut oder so. Aber ich habe echt mit dem Ohr geschlagert, dass das schon so eine Ecke ist, wo es gefährlich wird. Und da glaube ich Motte, warum sollte er lügen? Das wäre ja kein Sinn. Was ist, wenn er da runtergeht, dann hätte er den gelockt und wäre wieder rausgekommen. Also warum sollte er den Cash schlecht machen? Die hatten auch nichts gegeneinander. Also wir reden jetzt nicht von Zweien, die sich da gegenseitig ankacken wollen. Ich kann den Cash jetzt nicht sagen, weil es nicht proof ist. Wahrscheinlich GC3500H. Mhm. Also die Bilder, die ich da gesehen habe, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass es da wirklich gefährlich ist. Weil das ist auch noch, also jetzt über diesem Cache, weil ja. Das ist auch noch so also etwas größer. Ich glaube, dass das genau das Problem ist, dass man die Gefährlichkeit, wäre mir genauso gegangen, weil man so viel Platz hat, dass man denkt, da kann doch nichts passieren. Aber ich stell dir mal vor, es geht ein Ventil an der Seite auf und da kommt der Wasserdampf raus. Du hast ja nicht die Zeit, dann mal eben den Kopf wegzunehmen, sondern du hängst mit deinem Kopf in diesem scheiß weißen Wasserdampf. Ja, das und das mit diesen toxischen Gasen, das wäre mir, aber das ist wahrscheinlich jetzt, manchmal siehst du ja so, der ist der eine in diese Jauchegrube gefallen, der andere wollte ihn rausgeholt und am Ende beide sind tot. Ja, genau. Und das heißt, genau so eine Jauchegrube ist nach oben offen, aber unten ist so viel. Es steht trotzdem so gewisse. Die werden ohnmächtig. Methan ist schwer genug, um drauf zu bleiben und schon passiert es ja. Genau, werden ohnmächtig und sterben dann. Deswegen, aber was ich nicht mochte, waren die Reaktionen, weil die ganzen Klugscheißer kamen aus dem Büsch und ich fand das absolut. In was für ein Tunnelcache war ich? Ja, ich war im Tunnelcache, stimmt. Das ist aber kein Tunnelcache, wo was rauskommen kann, sondern das war der Tunnelcache in Frankreich. Das ist so ein 12 Meter hoher Eisenbahntunnel. So ähnlich wie der Elbtunnel. Nur mit einer Eisenbahn. Den du begehen kannst, den Elbtunnel. Ja, also da in der fährt keiner mehr durch, aber tatsächlich von der Größe von einer Röhre. Ja, nicht ganz. Nee, nicht ganz. Nee, ganz so groß. Wusstest du, wie viele Elbtunnel es gibt hier bei uns in Hamburg? Was? Wie viele Elbtunnel es hier in Hamburg gibt? Da eigentlich die zwei großen. Ja, es gibt den, wo du mit dem Auto durchfährst und den, wo du durchgehen kannst. Ja. Aber es gibt scheinbar noch einen dritten. Echt? Ja, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, wo du, eigentlich auch logisch. Sag mir gar nichts. der ist auch geschlossen, wo damals irgendwelche Güterwagen von unten durchgefahren wurden, Versorgungsteil. Eigentlich logisch, das muss ja sowas geben. Ja, im Prinzip war das auch das, was wo ich da in Frankreich war. Das war ja auch so ein altes Ding. Also da war gasmäßig, glaube ich, kein Problem. Da war eher tatsächlich Einsturzgefahr. Und das ist dann so, ja. Das weiß ich auch, wenn eigenes ich da Risiko, eigenes ja, Lebensrisiko. Ja, absolut, weiß ich, wenn ich da reingehe, dass das mein Risiko ist, natürlich. Aber hier fand ich es eigentlich ganz gut, diesen Bericht, der ist auch nicht wirklich reißerisch, sondern nee, er sagt, wir haben da... Eine nette Warnung ist das gewesen. Wir haben da Familien mit Kindern gesehen, wir wollten nur mal darauf hindeuten. Das mit den mir wäre ja, es nicht bewusst gewesen. Nein, aber es kam sofort wieder welche, ja, die Kinder haben sie bestimmt reingenommen, weil das vorne so eng wurde und haben sie die Kinder vorgegeben, ja, was sie alles haben, ey. Da ist es auch hier, Don't Touch It von CA war das damals. Und da war das. Und da hätte auch wirklich, da konnte es auch dem Owner, da konnte es niemanden Vorwurf machen, weil es wirklich nicht absehbar war. Also ich hätte es nicht geglaubt, dass das da unter auch schon gefährlich wird. Aber dieses Restrisiko hast du immer. Und ich finde es gut, dass darüber berichtet wird. Ich finde es albern, wie damit umgegangen wird. Also dass da so auf den Owner dann eingeprügelt wird und so, weil, sorry, aber ich hätte es auch nicht geglaubt, dass das da drin so gefährlich ist. Also woher willst du das auch wissen? Ich wäre wahrscheinlich aus Owner noch nicht mehr runtergegangen. Ich hätte den Schiss gehabt, dass Wasser kommt eher. Also, dass da irgendwo was aufgedreht wird, gar nicht mal Heißwasser, sondern dass da plötzlich kommt da so ein Meter hoch Wasser um die Ecke oder sticht da. Oder irgendwelche Ratten oder if. Also Ratten sind ja eher scheu. Ja, ist halt, tritt's auf sie drauf, dann werden die auch irgendwann eher scheu. Oh, das hatte ich hier mal bei so einem Mystery, da war auch alles voller Ratten. Und dann mit einer Watthose, aber die sind eigentlich alle an mir vorbeigeschwommen. Oh, ist ja trotzdem eklig. Also. Wenn du überlegst, was du dir eigentlich so alles so einfangen kannst, oder wenn du mal in so einem Bunker bist, so einem alten Russenbunker, der offen steht und du gehst da rein und drin ist kein Tier. Ja, deswegen sag ich ja, das finde ich immer so, ja. Grenzwertig, oder? Kann man, ja, aber, ja, mir kann auch irgendwas auf den Kopf fallen und ich bin tot. Das ist immer so das Problem, was ich damit habe. Also ja, das ist alles nicht ungefährlich, aber wenn ich gar kein Risiko eingehen will, bin ich beim Cachen eh komplett. Naja, gut, also du kannst schon Cachen machen, ohne ein Risiko einzugehen, es sei denn, du bist Cacher auf Kinderspielplätzen. Ein interessantes Thema. Oh, bitte. Nee, Kinderspiel auf ist ja eine Sache, das ist ja noch schlimmer. Ich war heute wieder in Hamburg. Wie heißt das hier? Blankenese, die Ecke. Der hat wahrscheinlich oben im Baum hing der, wenn ich das richtig gelesen habe, so ganz genau. Ach so, ich habe einen falschen Buchstaben vorne. Das ist aber auch nicht schlecht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht genau gelesen. Also der Cache las sich aber ganz gut insgesamt. Und dann komme ich da an und der ist direkt am Zaun von der Kita. Ich habe nicht mal angefangen zu suchen. Der kam sofort auf Ignore. Das ist so ein Scheiß, ey. Ich verstehe das. Ich habe mich da letztens mal mit jemandem drunter unterhalten und derjenige meinte, es ist ja nicht verboten, Cash auf Kinderspielplätzen. Nee, keine Frage, aber es ist einfach scheiße. Es ist... Sorry. Es ist noch nicht mal scheiße. Ich sehe es ja selber. Wenn ich mit Krümel auf einem Kinderspielplatz bin und dann kommt irgendjemand an, der sich verdächtig... der kein Kind dabei hat. Ja, dann kommt das. Dann ist der verdächtig. Dann habe ich sofort die Meinung, der will jetzt meiner kleinen Tochter irgendwas machen. Ja. Egal, ob Männlein oder Weiblein. Und wenn er sich irgendwas sucht, dann ist es noch schlimmer. Dann habe ich selbst als Geocacher das Gefühl, der versteckt da Drogen oder installiert eine Kamera. Es gibt ja alles. Und, also bitte nehmt Abstand davon. Ja. Ja. Geocaches auf Kinderspielplätzen, an Kinderspielplätzen zu legen. Es geht immer. Sucht die doch auch bitte nicht noch und schreibt ins Log, ja, war nicht so schön, aber... macht einen Ignore von, sonst begreift der Owner das nicht. Ich stand da heute und der war auch noch in den Büsche. Also ich musste in die Büsche direkt am Zaun vom Kind, oder hätte da rein müssen. Und war bestimmt mit 1-1 und die Büsche hatten durch. Nee, er war schon ein bisschen schwieriger eigentlich. Okay. Der muss schon sehr geschickt gemacht sein, der klang auch gut. Die waren auch alle begeistert von dem eigentlichen Cash. Jetzt hat mein Schreiber schon wieder mal versiebt. Willst du meinen haben? Nee, Moment brauche ich auch gar keinen, aber ich suche schon mal. Du brauchst einen, den du so um... Du brauchst einen Stift, den du hier so rumhängen kannst. Ich habe auch das Gefühl. Nee, aber also Kinderspielplätze, lasst den Scheiß doch sein. Ihr macht die Betreuer da unglücklich. Die Kinder haben da nichts von. Die werden ja auch nervös, wenn sie euch da sehen. Dann wollen sie wissen, was ihr da macht. Da hat kein Mensch was von. Ich verstehe diese ohne einfach nicht. Danach hat er einen kleinen Multi gelegt. Der war wieder wunderbar. Also, naja. Ich weiß nicht, ich habe... lange nicht alles, aber die wichtigsten Sachen durch. Hast du denn noch was unbedingt in diese Folge muss? Weil wir sind jetzt bei 2 Stunden 51 und ich glaube, sonst langsam werden die echt unglücklich mit uns. Dann stimmt deine Uhr da nicht. Ich sehe da immer 21.47 Uhr. Ja. Und um 19 Uhr haben wir angefangen. Ach so, stimmt. Ja. Also wenn man rechnet, kommt man da. Mathe 4 setzen. Wir haben jetzt die Zuhörerfragen vergessen. Nee, die machen wir jetzt beim nächsten Mal. Da möchte ich schon, wenn das schon mal ja, Zuhörerfragen gibt. Das müssen wir auch vorne bringen, so Zuhörerfragen, weißt du? Ja, bis jetzt haben wir auch erst zwei. Also, ich finde, wir waren heute total lieb. Ja, wenn ihr nochmal Fragen zum Cashen habt, fandst du lieb? Ja, ich fand, wir waren lieb. Ja, wir haben keinen persönlich so angegriffen, aber das ist ja auch eigentlich nicht das Ziel. Ich möchte heute so eine weichgespülte, hat so eine romantische Charme, ne? Kerze brennt. Fandst du? Ja. Also die 17 Leute bei Dobranski waren, glaube ich, die beim Flashmob in Brandenburg, der das gegen die Revier-Willkür, also so der eine oder andere ist vielleicht nicht ganz so gut weggekommen. Viel Feind, viel eher. Na, ich will ja auch nicht jetzt auf Gewalt einen Pöbel-Podcast machen, es sei denn, es bietet sich gerade mal an. Ja, wir wollen ja auch seriöser werden. Ja, wir wollen einen Haufen Scheiß erzählen und ihr sollt euch den anhören. Das ist so das große Ziel. Ich greife nochmal nach meiner... Achso, jetzt habe ich das Glas dahin. Jetzt habe ich das Glas voll gemacht, aber nicht mit Cola. Oh. Running Gag. Und also Pakete könnt ihr euch weiterschicken. Einer, eins war schon ganz gut. Das werden wir im Feld ausprobieren. Ich esse das nicht. Das essen wir zusammen, natürlich. Das werden wir bei der Nachtwanderung vorzeugen. Aber nur mit Klopapierrolle. Aber wir wissen bei der Nachtwanderung noch nicht, ob wir dann live übertragen. Das wollen wir nochmal ausprobieren. Also wir haben schon nochmal den Anspruch, tatsächlich mal, wenn ich es jetzt sage, haben wir nächste Woche wieder einen Podcast, der das vor uns ankündigt. Egal. Wir wollen nochmal live aus dem Feld übertragen. Zumindest das versuchen. Ich habe es ja mit Marco schon vor 2 Jahren mal gemacht, aus dem fahrenden Auto. Das hat geklappt. Wir werden das auch nochmal beim Cashen versuchen. Aber nicht gerade im eiskalten Winter. Das dürfte dem Akku auch nicht gut so tun vom Tonpunkt durch den Wald laufen. Dann vielleicht auch übers iPhone. Und Tracer, was meinst du dazu? Und dann hier so zapfen alles zugefroren. Mir ist kalt. 3 Jahre Sibirien. Und aber die Idee ist zumindest da. Und das Angebot steht ja immer noch. Habt ihr lecker Plätzchen? Habt ihr lecker Kaffee? Wollt ihr mit uns quatschen? Ja. Im Umkreis, wir kommen gerne vorbei. Also ein Hörertreffen machen wir auch so, aber das mit dem Versteigern haben wir auch noch im Hinterkopf. Also wer echt mal was Spezielles möchte und dafür einen Haufen Kohle raushauen oder eine Idee hat, was man so machen könnte. Wenn da keiner eine Idee hat oder alle sagen, das ist scheiße, macht das auch nichts. Das ist jetzt einfach mal so ein Gedanke. Und wir sind, glaube ich, alt genug, damit zu leben, wenn irgendwer einer sagt, wir sind scheiße, da habe ich auch keine. Wir sind beide stubenrein, wenn wir reinkommen, das wollten wir auch nochmal erwähnen. Naja. Also Blähungen könnten schon vorkommen. Nein, und so schlecht sehen wir eigentlich auch nicht aus. Du bist so mehr der George Clooney-Typ, ja. Ich bin so mehr Brad Pitt. Ja, und wir bleiben ja angezogen. Also. Insofern kann ganz nett sein, sitzen wir irgendwann im Altersheim. Wenn die zahlen, gehe ich auch dahin. Also. Ich, wie gesagt, also wenn das für dieses Hospiz wirklich was bringt, dann bin ich schon bereit, auf was dafür zu tun. Also dann mache ich mich auch schon zum Affen, kein Problem. Da brauche ich mich nicht zu machen. Also wir liefern den Normalzustand dann. Ja, Haben wir denn besondere Fähigkeiten? Wir können eigentlich nur quatschen. Ja, kannst du ein Instrument spielen? Aber lange können wir das. Kannst du ein Instrument spielen? Ja, Arschgeige. Aber nee, Blockwart, nee, Flöte. Ich kann tatsächlich gar nichts. Aber das davon viel. Ja, guck mal, ich bin erstmal echt mal eins. Ich muss mich auch noch mal bedanken für die. Wir haben tatsächlich, weiß nicht so viel, aber immerhin ein paar, obwohl so wenig war es auch gar nicht. Wir haben echt Flatterbutton-Klicks gekriegt. Also das reicht fast immerhin, um diese Pothost-Seite zu bezahlen. Das fand ich schon begeisternd. Wir liefern aber trotzdem immer noch in Mono erstmal nur aus. Ich hatte immer mal überlegt, ein Stereo-File und ein Mono-File. Weil manche haben das durchaus gut begründet mit Stereo. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber nähern wir uns dann nicht dem Radio an. Wollen wir nicht so ein bisschen independent sein? Auch ja, so ein bisschen wir bleiben auch erstmal beim Mono und Rauschen. Das ist kein Thema. Und unterschiedlicher Lautstärke sowieso. Nein, aber das war mein Gedanke, aber das war mir einfach zu aufwendig noch. Aber auf jeden Fall vielen Dank für das Flattern. Das muss man ja mal sagen. Ja. Und ob ihr weiter flattert oder nicht, ist wirklich gesagt auch völlig egal. Also ich freue mich schon drüber, wenn einer flattert, aber das wird jetzt kein Gebettel, keine Sorge. Likes weiß ich eh nicht, was ich damit soll. Die kann man eh nicht umtauschen. Schön, wenn einer liked, aber glaub mir, das braucht ihr nicht tun. Das ist unsere Community. Sind unsere gut aussehenden Hörer. Die, ja, ich freue mich auch, wenn die, also ich finde das ja immer so, toll, wenn einer in die Gruppe kommt. Ich wollte gerade sagen, egal was sie da machen, ob sie was schreiben, da freue ich mich auch drüber. Aber ich kann da auch nicht. Andererseits, ich sitze jetzt nicht und schaufel mir einen auf den Likes ab. Also ich weiß aber, ich sehe den Sinn bis nächstes Jahr noch nicht von so einem Like. Wir werden das nie zu Geld machen können. Also von daher. Weltherrschaft. Ich möchte heute mal echt den Hut ziehen hier virtuell vor dem Chat. Also dass die hier so lange durchhalten. Unser Gequatsche, ja. Sind bei dem gesucht. Wir haben jetzt erst auf 2 Stunden 56 rum. Ah, die 5 Minuten waren ja vor dem Live. Also 2 Stunden 50 sind die jetzt dabei und jetzt wollen wir sie auch erlösen. Weißt du, wen ich immer ganz toll finde? Da oben den Mehrheit. Der ist ja immer da. Mehrheit, ja. Vor allem mit dem Ad davor. Ja. Das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, weil das kann ich mir nicht mal eine Woche merken, wie das funktioniert. Also wir müssen uns verabschieden. Ja, ich muss nur gerade gucken hier mit unserer. Ihr könnt uns treffen auf demnächst irgendwelchen Events. Ja. Du nicht? Also du suchst ja noch das besondere Event. Ja, ich guck noch. Ich habe das besondere Event schon gefunden. Da fliegt so eine Raumstation im Orbit. Oh. Da gibt's so ein Souvenir. Ist das nicht geil? Ja, das ist. Das ist cool. Ich hätte eine Bezeichnung für die Events, die möchte ich jetzt aber nicht mehr raus, weil wir waren heute so lieb, bevor wir jetzt nicht damit auch noch anfangen. Ja. Ja. Schönen Abend euch. Ja, würde ich auch sagen. Und jetzt, schlaf gut. Jetzt spiele ich unser Lied. Ja. Boah, lauf genug. Das hat er echt gut gemacht, das Lied. Richtig aus. Geile Melodie. Ja, fand ich auch. Ich glaube jetzt, sind wir offline. Bei Mixelair weiß ich nicht, aber doch, der sichert, glaube ich, nur noch. Oh, ich habe das nicht geschnallt. Aber hier ist noch an, ne? Ich dachte, was will er denn immer? Wir sind doch gerade bei einer Stunde 54. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ankommt, 3 Stunden. Ne? Das ist wirklich schon lang. Aber es war auch irgendwie. Ja, die wissen, es ist lang. Die wissen 2 Stunden. Ich mag so lange Podcasts. Ich fahre viel mit dem Auto. Ich persönlich auch. Ich höre auch NSFW immer, obwohl die ja teilweise auf 4 Stunden kommen, wobei dann auch langsam die Grenze erreicht ist. Nicht, weil ich das nicht mehr hören kann, sondern ich höre das ja eh in Etappen. Sondern weil du dann merkst, dass die durch sind. Weißt du? Ja. Denn dann wird irgendwann die Stimme fängt an und du hörst auch, dass sie sind müde. Also das ist dann irgendwann auch zu Ende. Also ich muss jetzt sagen, 3 Stunden ist auch wirklich, das reicht mir auch. Also dann wird's anstrengend. Ich denke, was haut er da raus? 24 Stunden. Wenn da einer wirklich, wenn sich ein Bekloppter findet, der mir sagt, hier, pass mal auf, ich wirklich ernsthaft, ich gebe dir 5.000 Euro oder den Hospiz und dafür macht ihr 24 Stunden, dann würde ich das machen. Oh, da brauchst du Input. 24 Stunden Quatsch, da musst du mit Live-Schaltung, da musst du noch Leute haben. Aber dann, glaube ich, wissen die auch, dass dann so nach 3-4 Stunden irgendwann, dass es dann gequille wird, das anzuhören, das denke ich schon mal. Ja, das ist mein neuer Liebling hier, Young in the 80s. Da hatte ich, irgendwie hat er darauf verwiesen, ich hatte noch nicht reingehört, aber hatte ich, dass das ganz witzig sei. Oh, guck mal, was ist denn hier noch? Also was? Für die informativen Minuten. Ja, der ist auch wieder klasse. Interceptor ist immer gut. Ich schätze mal 10 Minuten, dann haben wir die Show Notes. Das ist immer wieder. Soll er dir das Chatlog schicken? Ja. England. Du musst noch ein Ja schreiben. Schreib mal rein. Hast du das nicht noch laufen dabei? Nee, bist du noch drin? Schreib einfach Jo. Ja, gerne. Ich bin ja rausgeflogen. Das macht er aber sowieso. Ich gucke das tatsächlich auch meistens nochmal durch, weil da, also reinhören tue ich tatsächlich selten, nur wegen der Qualität. Aber das Chatlog gucke ich mir schon nochmal an, ob man was Interessantes auch verpasst hat. So, ich drücke jetzt auch mal für unsere Konservenhörer jetzt auf Stopp.